Wo nichts jemals ist, wie es scheint, habe ich Angst zu rufen, um nicht die Mächte zu wecken, die unsere Gedanken und Leben verwalten, wenn sie herausfinden, dass ich die tödlichste Waffe suche, die Wahrheit. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, mal wieder. Hallo. Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag des Datenschutzes. Ja, manche lachen direkt, aber andere denken sich, ja, ein bisschen mehr Datenschutz könnte doch sein, aber ob dieser Zug abgefahren ist, entscheidet wohl das nächste Jahr oder das übernächste oder das übernächste, wenn die Quantencomputer irgendwann mal kommen, nicht wahr? Ja, und damit herzlich willkommen, ne? Ja. Ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Gibt es die datenschutzkritische Spackeria eigentlich noch? Nee. Was macht ihr am Tag des Datenschutzes? Mit den Piraten untergegangen. Traurig zu Hause sitzen, oder was? Oh, scheiße, wie der Tag des Datenschutzes. Ey. Gegen Datenrechte. Aber ein kleines Piraten-Flashback wird es später in der Sendung noch geben. Man, ist, ja. Man könnte sagen, die Welt ist nicht ohne Schramm davon gekommen. Ohne Schramm. Ja, Strike Germany. Alle sind am Streiken. Die Bauern streiken. Die Bahn streikt. Alles streikt. Und die Kulturmarxisten, die streiken anscheinend auch. Judith Butler ruft zum Boykott Deutschlands auf. Das ist doch eine Überschrift, wie der Mars sie sich schöner nicht vorstellen könnte. Nicht wahr? War das Generalstreik? Also ich finde es halt großartig eigentlich. Also vielleicht noch ein Einreiseverbot. Ja, das ist ja genau. Auch gerade hip. Wenn Streik hip ist und Einreiseverbot, warum sollte Butler nicht beides haben? Ja? Tja. Grund ist Deutschlands Israel-Politik und der Umgang mit Israel-kritischen Äußerungen und Demonstrationen in Deutschland. Die geplante Antidiskriminierungsklausel des Berliner Senats zählt zu den Kritikpunkten. Da geht es um Fördergeldervergabe. Zu den prominentesten Unterzeichnerinnen hatte zuletzt die Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux gezählt. Nun haben ihn auch die Philosophin Judith Butler und die frühere Dokumentarleiterin Catherine David, ach ja, okay, die Dokumenta, auch die da war doch irgendwas, verschiedene, fällt mir gleich ein, was mit der Dokumenta war. Ne, die Französin, die finde ich gut, die Französin Françoise Vergès, eine Theoretikerin des Postkolonialismus, und der Künstler Lawrence Abu Hamdan. Ja, gut, ja, die wollen deutsche Kulturinstitutionen bestreiken, finde ich gut. Und ich hatte mir schon Karten für Lawrence Abu Hamdan gekauft, verdammt. Was passiert jetzt, wenn ein Soziologiestudent die zitiert? Muss er dann direkt Strafe zahlen? Dann geht dann der in Flammen auf, wie sich das gehört, ja? Spontane Selbstentzündung. Hart, aber gerecht, würde ich sagen. Ja. Tja. Und in dem Artikel wird das Ganze von einer französisch-israelin ein bisschen kritisch hinterfragt, was das alles eigentlich überhaupt soll. Ja, der Hintergrund des Ganzen ist halt die ganze UN-Angelegenheit mit Israel. Ja, einerseits hat die UN-Konferenz von Durban im Jahr 2001 Zionismus zum Rassismus erklärt. Ja, und seitdem haben Ausmaß und Feindseligkeit und regelrechter Hass gegenüber den Juden enorm zugenommen und zur Verquickung von Antizionismus und Antisemitismus beigetragen. Und hier wird das halt vorgeworfen, dass das einfach alles vermischt wird von den Aktivisten und die gar nicht wissen, was sie jetzt überhaupt protestieren sollen. Ja, und es sei eine große Ironie, dass Deutschland auf die gleiche Weise boykottiert wird, wie Israel in den letzten zwei Jahrzehnten von einem bestimmten Teil Linken. Ja. Mhm. Und es kommt kulturell einem so vor, als ob man sagt, wir sind dazu angehalten, uns für ein Lager zu entscheiden, zwischen dem Kampf gegen Islamophobie und dem Kampf gegen Antisemitismus. Wenn man weiß, wo der Feind steht, hat er Tagstruktur. Genau, es ist, als ob wir alle kollektiv an eine ideologische Wand gedrückt werden und nun gezwungen sind, unsere Opfer zu priorisieren. Ja. Ne? Opfer priorisieren. Wen würde ich eher tot sehen wollen? Lassen Sie mich nachdenken. Tja, und die Kri ein Kritikpunkt von Judith Butler finde ich auch interessant. Viele Deutsche reagieren reflexartig, indem sie Israel bedingungslos unterstützen, aus Angst, dass jede Kritik ein Zeichen von Antisemitismus sein könnte. Nein. Nein. Ich meine, Antisemitismus, die Prise Antisemitismus ist doch rechts und wird gerade mit Hunderttausenden wegdemonstriert. Aber gut. Ja. Ja, das haben wir letzte Woche hatten wir diesen schönen Ausspruch, den jemand unter einem Tweet, glaube ich, von Donald Alfonso gemacht hat. Also die Deutschen sind halt wie immer effektiv, sie demonstrieren gleichzeitig gegen Juden und Nazis. Tja, und sie meint halt, es ist alternativlos, Antisemit zu sein, weil wenn man sich für die eine Seite entscheidet, ist man ein Antisemit. Wenn man sich für die andere Seite entscheidet, hat man sich erfolgreich gegen den Vorwurf des Antisemitismus gewehrt. Ja, und deswegen wird Deutschland jetzt bestreikt von Moment mal, Judith hat Butler. die gerade ihr eigenes Geschäftsmodell erklärt? Das macht man aber nicht, Judith. Ja, die reißt freiwillig wieder aus. Von alleine. Kommt gar nicht erst. Ich habe aber gehört, auch schon in Berghain haben Acts gekündigt. Deswegen, also das wird nicht ohne Folgen bleiben. Irgendwelche queeren DJs werden sagen, nee, ich bin an der Intersektion von Antisemitismus und Disco-Musik. Deswegen kann ich den Berghain nicht auflegen. Judith hat es gesagt. Ja. Schwerer Verlust halt für alle von uns, denke ich. Wie wenn in Peru Radwege nicht gebaut werden. Machen wir dann jetzt das BDS-Movement, das Berlin-Düsseldorf-Stuttgart-Movement oder wie? Berlin divest sanction. Shit, das wäre ein guter Stream gewesen. Ja, wir lassen uns hier keine Judith-Feindlichkeit vorwerfen, deswegen kann man direkt weitermachen. Ja, doch, also Judith-Feindlichkeit lasse ich mir vorwerfen. Ich habe geschrieben, ein Land, das die Frau Butler einreisen lässt, kann einem Herrn Sellner die Einreise nicht verwehren. Auch wenn ich beide nicht mag. Also beide spucken extremistisches Gift, das die Gesellschaft zersetzt, aus meiner Sicht. Und ich will auch hier gar keine Wertung, wer schlimmer ist, vornehmen. Gute Aber Überleitung übrigens. ja, nee. Warum ist der einen das erlaubt, obwohl nur weil sie die Gesellschaft von links zersetzt, ist sie irgendwie gute Judith Butler Einreisegesetz? Keine Ahnung. Aber was hat Also Jan es ist ja Pausi eine schon gewisse wieder? Rechtsunsicherheit gegeben und mit diesem Gesetz machen wir das jetzt klar. Wir klären jetzt, dass es eben unzulässige Verhaltensweisen gibt, die dann auch sanktioniert werden können. Also beispielsweise, wenn eben Frauen behindert werden beim Zugang von Schwangerschaftsberatungsstellen oder von Praxen oder von Kliniken, wenn sie mit falschen Tatsachenbehauptungen konfrontiert werden, wenn ekelhafte Bilder ihnen entgegengehalten werden, wenn ansonsten eben klar erkennbar sie belästigt werden mit Meinungsäußerungen, die sie klar erkennbar nicht wollen, dann sind das jetzt alles zukünftig Ordnungswidrigkeiten, die mit bis zu einem Bußgeld von Oh, 5.000 Meinungsdruck. Euro dann auch belegt werden können. Wir hoffen damit, Dass dass wir so Rechtssicherheit ein schaffen. Wir Satz haben von der Ministerin gesagt werden kann mit einem geraden Gesicht, das ist schon eine Leistung, Frau Ja, das Paus. Also ungewollte Meinungsäußerungen. Ja, aber entweder sie klar versteht erkennbar es nicht. ungewollte Meinungsäußerungen. Klar Das ist ja erkennbar, auch ja, komm. Ja. klar erkennbar. Ja, ich sehe das nicht. Wäre doch auch Belästigt mit gut für. Meinungsäußerungen, wenn sie klar erkennbar, was hast du nicht wollen, dann ist das Das ist alles ja. zukünftig eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, jeder von den Nö. Bauern auf dem Anleger in Schlüttsiel muss dem Habeck jetzt 5.000 Euro zahlen? Ja, oder Also, nee, wenn dem klar Staat als erkennbar Bußgeld, irgendwelche aber. feministischen Kampagnen wieder irgendwelchen Quatsch behaupten, den also Meinungsäußerungen, die mich belästigen und die ich nicht will, dann wäre ich auch dafür, dass die dann Ja, 5.000 aber was Euro ist denn auf bezahlen. Twitter dann? Da habe ich ständig Leute, die mir Sachen sagen, die ich nicht hören will. Aber es ist doch klar erkennbar. Ja, doch, ich Ach bin ja kein ja. Idiot. Und trotzdem schreiben mir Idioten idiotische Sachen. Das ist doch klar erkennbar, dass ich damit nichts anfangen kann. Das stimmt allerdings. Vielleicht schreibe ich es in meine Bio. Bitte mir nichts Dummes schreiben, sonst 5.000 Euro. Genau, hier keinen Bullshit einwerfen. Ja, die hektische Betriebsarbeit scheint das zu sein, was sie also so Das sieht doch unüberlegt aus, so sowas zu machen. Was mich wirklich ein bisschen stört, ist, dass an der Stelle die Probleme vor Ort, die Konflikte vor Ort regeln, an anderer Stelle produzieren sie sich. Ich sag mal, Selbstbestimmungsgesetz, ne? Wie das dann ist im Schwimmbad oder so. Da können die dann angeblich selbst entscheiden vor Ort, ob sie den jetzt reinlassen oder nicht, ne? Da produzieren sie dann die Konflikte vor Ort und die Konflikte, die beseitigen sie. Wenn auch auf eine ganz üble Art. Also, das ist ein komischer Doppelstandard, finde ich. Der Weltraumbummler merkt an, dass es hier um einen speziellen Fall geht, aber A, finde ich das gerade fragwürdig, zu sagen, diese Menschen müssen mehr geschützt werden als andere vor irgendwas. Schon mal grundsätzlich komisch. Meinung anderer Leute. Ja, aber so Außerdem speziell, im Menschen speziellen vor Fall braucht man keine Meinung anderer Gesetze. Leute schützen ist Unsinn, weil ich meine, was machen denn linke Gegendemonstranten? Dann dürfen Linke dann noch, wenn jemand jetzt sagt, wenn die das nicht dürfen, dann klage ich drauf, dass die das auch nicht dürfen. Was für einen juristischen Stein bringe ich da ins Rollen? Wie viele Gruppen können sich dann da noch hinklagen? Kann dann eine Moschee sagen, nee, wir fühlen uns von der Metzgerei gegenüber irgendwie? Das ist ungewollt, wir möchten das nicht. Also, wo führt das hin? Wollen wir diese Büchse der Pandora aufmachen? Alter, es hört ja gar nicht Ja, auf. die Pause macht alle Fässer auf, alle Büchsen auf. Pause ist jetzt auf Bekannt. jedem Titelblatt zum Ja. Abpausen. Eine ganz schöne Das Pause drin. stimmt. Das ist Ja, echt, die wenn du hat eh schon steige, ist einige lustige belästigt. Sachen gemacht. Also, ich meine, es geht im Endeffekt darum, das mit der Meinungsäußerung haben wir ja schon hier gesagt, aber es geht halt schon so um sehr abstruse Fallkonstellationen, woraus sich das Ganze dann ableitet. Ja, also. Länder sollen zukünftig dafür sorgen, Länder erstmal, ne, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen oder sich darüber informieren möchten, einen ungehinderten Zugang zu Beratungsstellen und Einrichtungen erhalten. Okay, ist das bis jetzt nicht gewährleistet? Sind da irgendwelche Demonstranten davor, die Barrikaden errichten vor Ja, das irgendwelchen ist Schwangerschaftsabbrüchen? einfach, Kommt vor, das ist genau. wie Also so ich meine, viele Dinge aus. auch, es ist einfach Nee. wieder so ein Scheißdreck, den man in anderen Ländern gemacht hat. Ich Ja, erinnere in da noch Amerika. aus nee, Ich England wollte auch. gerade sagen, denk mal an die Und Westboro Baptist Church, die ist überall in praktisch. England hat das dann solche Blüten getragen, dass dann die Leute halt stumm daneben stehen halt und dann trotzdem die Polizei kommt und sagt, was stehen Sie hier rum? Na, Tja, weil wo? wenn die da Ja. jetzt stehen, um denen dann schlechtes Gewissen zu machen, dann ist es ja gegen das Gesetz, weil so Leute bei so einem umstrittenen Thema, was, ne, hier Stichwort Menschenwürde, kann man ja immer schön drüber reden, vielleicht in diesem Fall auch mal irgendwie, und das ist ja auch so hoch aufgehängt, und vielleicht ist es in diesem Fall dann auch den Leuten wichtig genug, um da ihre Meinung halt kundzutun und dann zu sagen, dass andere Leute halt ihr Leben falsch leben. Na, aber das ist dann natürlich wieder alles verboten. Ich finde es ja auch schön auf diesem Foto, wie diese ganzen Begriffe sie hier so umschwirren. Also, so richtig so, Hier wie geht aus es ja so um einem. Gehsteigbelästigungen. Auch wieder so eine schöne Sache. Da kann man sich vieles drunter vorstellen, aber Gehsteigbelästigungen sind Belästigungen von Frauen, die sich darüber beraten lassen wollen, ob sie eine Abtreibung machen oder nicht. Oder potenziell das machen könnten. Ja, da muss man schon So. ganz schön weit Und denken, um das zu verstehen, ja. ich meine, wo kommt dieses Problem her? Wir kennen es ja alle aus dem Alltag nicht. Deswegen brauchte man die Pro Familia Beratungsstelle. Die hat halt von einer massiven Anzahl, welche Anzahl, weiß man nicht so genau, aber es gab sowohl ratsuchende Frauen als auch Beschäftigte, die zum Beispiel von radikalen Abtreibungsgegnern belagert worden seien. Sehr konkret das Ganze. Und hier ein Beispiel. Diese scheuen nicht davor zurück, sich demonstrativ direkt vor solche Einrichtungen zu stellen und laute Gebetsrufe von sich zu geben, während sie Plakate mit religiösen Motiven hochhielten. Und jetzt kommt's. So etwas wäre künftig ein Verstoß gegen das geplante Gehsteig-Belästigungsverbot. Ne, 5.000 Euro. Die dürfen aber sonst Also, überall ihr Zeug ablassen, ne? wir reden jetzt nicht darüber, dass gesagt wird, ey, du Schlampe, keine Ahnung, du tötest dein Kind oder sonst irgendwas, sondern nein. Gebetsrufe und Plakate mit religiösen Motiven. Also, ne, also Meinungsfreiheit ja und Religionsfreiheit kommen auch gleich rein. Oder ist Religion jetzt mittlerweile auch Meinung? Ja, solche abstrusen Fallkonstellationen benötigt es, damit das überhaupt durchgegriffen werden kann. Weil in was für einer Situation sollte das passieren? Ja, es ist jetzt nicht so, dass jede schwangere Frau sagen kann, okay, der hat mir hinterher gepfiffen oder sonst was und dann wäre das Gehsteigbelästigung. Das wäre ja tatsächliche Belästigung. Das wäre ja nicht Gehsteigbelästigung von Frauen, die ihr Kind abtreiben wollen oder nicht. Was ist das? Also irgendwie, dieses ganze Thema kommt mir so vor, als ob das von Amerika einfach eins zu eins rübergeschwappt wurde, weil so eine riesige Kontroverse war es auch hier nicht. Und Frauen, die abtreiben, werden doch hier auch nicht irgendwie von der Gesellschaft geächtet, großartig. In Amerika gibt es da regionale Unterschiede. Aber wir brauchen doch jedes Mal wieder eine feministische Sau, die wir durchs Dorf treiben können, um zu rechtfertigen, dass wir hier irgendwie behaupten, die Gesellschaft wäre so schlimm und die Frauen werden gehasst und so. Und du nimmst halt alles, was die Leute in irgendeiner Art und Weise halt denen zugutekommen könnte und dann sind alle anderen Sachen egal. Religionsfreiheit ist egal, Meinungsfreiheit ist egal, ist alles egal. Das ist feministischer Gerechtigkeitskampf hier. So eine überspezifische Sache, das ist ja schon... Weil wir schreiben da, das passt wieder alles super, wir schreiben da halt an die Scheune so, ja, die Leute müssen noch ungestört irgendwie ihre Kinder wegmachen können. Ich hatte diese Woche über eine Diskussion mal wieder über diesen Femizidbegriff, beziehungsweise ein paar Leute haben sich drüber aufgeregt, wie ich mich auch mal drüber aufrege, und da ist so eine reingegrätscht, auch so eine Abtreibungsbefürworterin, und hat das Ironielevel auf 100.000 gebracht, indem sie da sich drüber beschwert hat, dass Begriffe wie Beziehungstat, ne, das müsste man ja abschaffen, weil das wäre ja so ein verniedlichender Begriff, ne? Und in diesem Zusammenhang ist das ja auch die Frage halt, dass manche Leute sagen, das ist Mord, und die dann sagen so, nee, das ist doch kein Mord, das ist doch hier nur ein Parasit, der in mir wächst und der ist so abhängig von mir und das ist ja noch gar kein richtiger Mensch und so weiter und so fort. Ne? Da geht das wieder alles. Und da kannst du doch einfach sagen so, nö, diese eine Ansicht ist die einzig wahre und alles andere gehört geächtet und verboten und darf keiner so sehen, von vornherein schon nicht, vollkommen egal wie. Na, das ist, und da wollen wir auch nicht mit konfrontiert sein, dass Leute da andere Vorstellungen haben oder so, obwohl die keine Möglichkeit haben, das zu erzwingen, ihre Vorstellungen oder so. Nee, das ist schon alles zu viel, weil das ist ja nicht in unserem Interesse und wir sind ja hier die Chefs und deswegen machen wir das einfach so, weil Gründe. Ne? Also, man könnte ja auch wir wollen mehr Abtreibungen, aus welchen Gründen auch immer. Man könnte auch einfach aus gegenseitigem Respekt irgendwie aufhören irgendwie. Die Abtreibungsbefürworter könnten aufhören zu sagen, dass sie die Pillen am liebsten wie Smarties fressen wollen. Und die Abtreibungsgegner könnten aufhören, Leute auf Gehsteigen zu belästigen. Ja, man könnte die Diskussionen in sachlichen Bahnen dazu führen. Aber das ist Belästigung ja mit religiösen Motiven, ne? Und Gebetsrufen. Gebetsrufe, dass Gebetsrufe Belästigung sind, könnte man in anderen Kontexten nicht unbedingt sagen. Sonst würde man direkt irgendwie mit was anderem konfrontiert, sage ich mal. Naja, aber ein Zitat wollte ich noch bringen, und das war göttlich. Was die Meinungsfreiheit betrifft, dass ja hier Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, was komisch überhaupt, dass es so formuliert ist, aber gut. Hier hat Meinungsfreiheit ihre Grenzen, auch im Sinne des Schutzes des werdenden Lebens, der durch die ergebnisoffene Schwangerschaftskonfliktberatung gewährleistet wird. Ja, also die Meinungsfreiheit muss, also hier, die Mutter darf nicht konfrontiert werden, weil das dient dem Schutze des Kindes, das gerade auf dem Weg zur Abtreibung ist. Versteht ihr? Ne? So ja, muss man ist doch logisch, denken, oder dann nicht? Versteht man dieses Gesetz auch. Oh Mann, ey. Ne? Geiles Zitat. Ja, eigentlich hätte sie sich nochmal umentschieden, aber jetzt, wo die da draußen stehen und so ein Theater machen, dann treibt sie aus Trotz dann trotzdem ab. Bestimmt, total logisch, ne? Ne, zum Schutze des werdenden Lebens, der gerade auf dem Weg zur Abtreibungsklinik ist. Oder die, ja. Okay. Erkennungsdienste. Ja, genau. Wir hatten ja schon zweimal über diesen Fall von der Rona Dube gesprochen, die ja unter anderem Mitautorin von diesem Trans-Aufklärungspamphlet, was auf dem Index für jugendgefährdende Schriften gelandet ist, und die hat ja hier so ein seltsames, ja, aus meiner Sicht einschüchterndes Vorladung da bekommen, um sich erkennungsdienstlich fassen zu lassen. Und da hat ja die Welt neulich drüber berichtet. Und scheinbar hat das was geholfen, weil ja die Polizei da gar nicht gut bei durchgekommen ist. Deren Begründung war ja quasi, ja, die macht ja hier alle naselang Straftaten in diesem Internet, indem sie ihre Meinung hier kundtut. Und ja, natürlich auch ja, einzelne Leute, also diese Transgeschichte in die Nähe von Pädophilie und sowas rückt, wo man natürlich sagen kann, sieht man vielleicht nicht so oder geht vielleicht zu weit oder so, aber im Endeffekt, ja, da muss man dann halt dagegen anreden, aber warum soll das eine Straftat sein? Und vor allen Dingen, ja, so hoch aufgehoben, dass sich die Polizei da schon befassen muss. Wir brauchen die Fingerabdrücke von der, weil es irgendwo eine Meinungsäußerung rumliegt, wo ihre Fingerabdrücke dran sind oder wie. Also, ja. Und das hat jetzt scheinbar hier gewirkt, weil die haben das jetzt hier eingestellt und zurückgenommen. Aber es muss Ja. erst so in die Öffentlichkeit gezogen werden halt, ne? Ja, sie hat sich, glaube ich, aber auch mitgewirkt bei einer Broschüre. Und da hatten sie, glaube ich, schon verklagt. Und dann ist die Broschüre auch irgendwie hinter, also unter FSK dann verbannt Das habe ich doch worden. gerade gesagt, oder? FSK ist nicht erwähnt, glaube ich, aber Ist gut. abgehackt worden. Ja, es ist auf Ja. dem Index für jugendgefährdende Ach so, hast du recht. Medien. FSK ist für Filme und so. Freiwillige Selbstkontrolle. Das Ja. gibt es nicht für Broschüren. Ja, das war wohl das Böse, was sie gemacht hat, halt. Das wollte ich nur mal sagen, dass er dafür wohl den Ärger von den Leuten gekriegt hat. Nee, das ist nur eine von den Hauptsächlich. Sachen, wie ich ja auch gerade schon aufgezählt habe. Aber ja. Ja, der arme Lungen. Das ist ja ein Transmann, den wir auch schon ein paar mehr hatten. Der schreibt ja auch immer für dieses, oder hat er zumindest häufiger für geschrieben, für dieses Schwulissimo vernünftige Dinge zu dieser ganzen Transgender-Geschichte, wo er auch selber von betroffen ist. Und der ist ja auch Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften, kurz GWUP. Die, ja, wo ich eigentlich schon dachte, dass die irgendwie so vor 10 Jahren oder so schon unterwandert wurde von den Woken und als sie noch Social Justice Warriors hießen, weil ich da damals nämlich schon ein paar Leute kannte, so mit grünen Haaren, die da so ein bisschen einseitig unterwegs waren und ja, sich über alle möglichen Leute aufgeregt haben und auch gerade diesem Trans-Thema irgendwie nur eine Deutung zulassen wollten. Aber ja, scheinbar hat es ja in letzter Zeit noch ein paar vernünftige Leute auch gewesen, die da eingetreten sind, so in der Corona-Zeit und dann da ein bisschen zu diesem Thema halt auch sich beschäftigen wollten, weil das ja auch eine Sache ist, die viel mit Wissenschaft zu tun hat und wo alles Mögliche behauptet wird und wo so ein bisschen Skeptizismus ja eigentlich schon angebracht wäre. Und die haben ja auch immer so eine jährliche Veranstaltung, diese SkepCon, von der ich halt eben auch damals erfahren hatte von Leuten, die halt nicht so vernünftig waren und die sich da damals schon tierisch drüber aufgeregt haben über alle möglichen Dinge und ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass das schon lange irgendwie begraben wäre, aber es ist ja ganz gut. Und jetzt gab es ja so eine Ziehe-Reihe letztes Jahr, habt ihr sicherlich mitbekommen, also haben ja schon ganz viele Leute drüber geredet und wir glaube ich auch, dass sie ja so einen neuen Vorstand gewählt haben, nachdem der langjährige Gründer von der ganzen Geschichte da zurückgetreten ist von dem Vorsitzposten. Und da haben sich ja so ein paar woke Leute dann da irgendwie durchgesetzt, weil ja im Endeffekt die halt das komplett verheimlicht haben, dass sie da überhaupt antreten zu dieser Wahl und dementsprechend natürlich auch mehr von ihren eigenen Leuten da vor Ort waren, die dann halt wussten, dass es um was geht, wo die anderen Leute dann dachten, dass einfach nur dieser Person, die von dem Gründer da halt vorgeschlagen wurde, dann einfach da durchgeht. Und ja, also er hat jetzt hier einen Vortrag nochmal eingereicht, auch zum Trans-Thema und schreibt hier auch quasi die Beschreibung davon. Und ja, dass es halt um Transsexualität geht und diese Überlegung, dass sich das so geändert hat, dass man aus dem psychologischen Problem halt so ein rein medizinisches Problem gemacht hat, was einfach nur dann dafür da ist, die Leute da in ihrer vollkommen gesunden Geschlechtsausübung halt zu bestärken, deswegen genderaffirmativ. Und dass das halt in vielen Ländern, Schweden, Großbritannien, Finnland jetzt gerade wieder genau die andere Richtung geht und halt nicht so eine gute Idee ist. Und was man ihm jetzt vorgeworfen hat, ist, dass er irgendwie mit QAnon zu tun hätte. Und zwar aus dem Grund, weil es irgendwie um diese, am Rande um diese Satanic Panic geht oder so. Also auf jeden Fall, also ich habe nicht so ganz verstanden, ob es da am Rande wirklich drum geht oder ob die das da noch reingelesen haben, aber sie haben sich auf jeden Fall an Satanic Panic und QAnon irgendwie hochgeschoben. Und Satanic Panic, das war ja dieses Ding in den USA, wo da irgendwie behauptet wurde, dass irgendwelche, ja, halt bei irgendwie so einer satanischen Sekte irgendwie Besitz von so einem, was aus Kindergarten oder so oder Schule irgendwie ergriffen hätte und die ganzen Lehrer da irgendwie die Kinder in irgendwelchen rituellen Sachen da irgendwie behandeln würden oder so. Und das war ja halt so Okay. eine. Ich kenne Satanic Panic nur als hier damals, als Metal irgendwie Ja, das gehört auch mit aufkam dazu, ja. Aber und halt das. Rollenspiele und so, das Ja, war auch aber hier geht es halt um diese Geschichte, weil da war ja auch dieses Ding, okay. dass sich die Leute halt was einreden lassen, ne? Diese False Memory, worum es hier geht. Okay. Und Mit dem Argument haben sie ihm dann Schwurbelei vorgeworfen, ja? das war Dass halt man in nicht selber diesem, ja, Schwurbelei ist. und weil halt QAnon auch von irgendwelchem Satan-Kram irgendwie redet. Ja, trotzdem der Vorwurf ist so ein bisschen hergerutscht, Haben scheinbar. sie endlich was Ja, sagt gefunden, was sie bloß. eben irgendwie an den Karren fahren können? Und ein bisschen ist, glaube ich, stark untertrieben. Also, es ist sehr, sehr weit hergeholt. Ja. Weil ich meine, die sagen QAnon, er sagt nein, QAnon, und die lassen seinen Kram trotzdem nicht zu. Also. Aber vielleicht ist er Ja, doch er unterstellt im QAnon. Prinzip oder nicht, dass er das verheimlichen würde oder so dann, ne? Das kommt ja noch dazu. So. Ja, es ist eine Schon eine absolute komische Art. Frechheit, ist Also, das. Und die es sind ein ist bisschen vollkommen durcheinander auch klar, dass sie bei diese dem Verein. Diskussion, die er eigentlich halten wollte, an der, wo sie nichts gegen sagen können, dass sie die halt weghaben wollen. Weil er Also die weiß das nat- Trans-Diskussion, ja, ja, natürlich. er weiß das natürlich selber ganz genau, wo da der Knackpunkt ist, weil er ist da selber durchgegangen durch diesen Prozess. Und so jemanden wie den wollen sie natürlich erst recht dann nicht ihnen sagen hören, dass sie da auf dem Holzweg sind und dass das so nichts bringt. Mann, sind die skeptisch. Ja, also ein paar von denen halt, ne, die da jetzt halt irgendwie das Sagen haben. Ja. Der Britmaster schreibt was von Q-Mammon. Ich Ich abonniere nur das echte Mammon-Magazin, weil es sehr gut ist, aber weiß nicht von nichts. Q-Mammon. Ich weiß von gar nichts. Psst. Kanada! Psst. Ein unbedeutendes kleines Land am Ende der Welt, zwischen Alaska und dem Rest der USA. Ja, zerfällt wie unser Land in Bundesstaaten. Ja, einer davon Lieber heißt uns. Neubraunschweig, ne? New Brunswick. Hab ich vorhin ein total gutes Meme vom Linken gesehen. Braunschweig, weißt du? Boah, ist bestimmt noch nie einer drauf gekommen. AfD Bestimmt zum ersten Mal gemacht worden, der Witz. und so. Ja, hier, und was ich auch sagen wollte, was auch wie bei uns ist, ist, dass es sozusagen Kultusminister gibt und in den Ländern, also in den Bundesstaaten in dem Fall, in Kanada, und deren Aufgabe ist, sich um die Bildung zu kümmern. Und jetzt kommt aber die Landesregierung, also unsere Bundesregierung, wäre das Äquivalent mit dem Herrn Trudeau, und hat ein sogenanntes Trans-Affirming Toolkit herausgebracht, das jetzt an die Schulen ausgeliefert ist und einige von den Bundesstaaten, Kultusministern sind nicht so begeistert. 100 Seiten und der Autor hier sagt, they are dripping with social justice theory, leftist identity politics and various false claims about biology, history and sex. Also 100 Seiten voller sozialer Gerechtigkeit, linke Identitätspolitik und diverse falsche Behauptungen über Biologie, Geschichte. Und Sex, wie soll es auch anders sein? Anders kennen wir unsere Freunde von der Abteilung ja hier Transrechte nicht. Also es wird zum Beispiel behauptet, dass die sexuelle, die, der Bi nein, das biologische Geschlecht, also wirklich explizit das biologische Geschlecht, setzt sich aus 7 Faktoren zusammen. Und man könne nicht an einem ablesen von diesen 7 Faktoren, welchen Geschlechts die Person ist. Und diese 7 Faktoren sind: externe Genitalien, interne Sexualorgane, Gonaden, sekundäre Geschlechtsmerkmale, Hormonproduktion, Reaktion auf Hormone und Chromosomen. Was lustig ist, weil ohne die Chromosomen gäbe es den anderen Kram schon mal gar nicht, weil der wird dann nicht wack. Aber wer bin ich, dass ich das kanadische Bildungsministerium berichtigen will? Da sollte man vielleicht mal eine Biologin fragen, die sich mit Fischen auskennt. Als gäbe es weibliche Gonaden mit männlichen Geschlechtsteilen oder so. Das ist doch Unsinn, oder? Ist das nicht Unsinn? Ja, der Autor sagt ja auch, es ist ein fast schon komödienhaft falsches Framing von biologischem Geschlecht. Ja. Chromosomen bestimmen das Geschlecht und es gibt andere Merkmale des Körpers, die halt mit dem Geschlecht korrespondieren. Aber am Ende kommst du immer wieder auf das Erbgut. Ja? Und es gibt, und er macht hier die Abbitte, ja, es gibt diese kleinen Irregularitäten, aber halt eine Person, die mit einem Bein geboren wurde, die ändert nichts an dem Fakt, dass die Menschen halt eine zweibeinige Spezies sind. So, wir sind genau. So genau, und dann ist es auch rassistisch, halt Menschen in das Gender Binary einzuteilen, weil das koloniale Geschichte ist und White Supremacy. Und das ist eher, also es ist eher das, als dass es irgendwas mit der Natur und unverrückbaren Tatsachen zu tun hätte. Und dann linken sie zu Online-Posts von CBC. Gruß geht raus an den guten Luna Archivist aus der Gamergate-Clique, der sich schon mal mit denen richtig angelegt hat. Das ist sozusagen der Öffentlich-Rechtliche in Kanada. Und die haben damals sehr übel über Gamergate abgezogen und der ist da bis zum höchsten Gremium gegangen in Kanada, um denen irgendwie heimzuleuchten. Ja, und deren Artikel, also wir haben hier wieder so eine Kreisgeschichte, ne? Also was weiß ich, Mohammed Amjahid schreibt irgendwo bei der Taz Artikel darüber, dass es mehr als 100 Geschlechter gibt und das wird dann in der Regierungsbroschüre verlinkt als Beweis dafür, dass es mehr als 100 Geschlechter gibt, weil der hat das ja gesagt und es stand in der Zeitung Kinder. Ja. Und dann sagt auch hier wieder der Autor, na, es ist ja Unsinn. Also die Konzepte von Mann und Frau haben sich nicht nur bei Weißen entwickelt. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach völliger, gequirlter Unsinn. Ja. Dann geht es ja auch noch um Indigene und Jäger und Sammler und so weiter und so fort. Und dann sagt das Toolkit, immer noch dran denken, das ist für Schulen gedacht, ne? Für Jugendliche und Kinder. Cisgenderismus, Cissexismus und Cisnormativität sind die Wurzel der Gewalt, die gegen trans- und genderdiverse Menschen ausgeübt wird. Habt das verstanden? Hm? Ja, ich habe verstanden, Justin Trudeau, ne? Hatte das war von dem bestimmt. Justin Castro. Justin Trudeau, ja genau, Justin Castro. Und dann so Sachen wie, es ist schon Gewalt, wenn du nur annimmst, dass eine Person trans ist. Das ist schon Gewalt, laut dieser Broschüre. Außerdem sagen sie, bitte baut doch mal euren Klassenraum um. Also es sollten die ganzen Progress Pride Flags da sein. Ja. Gender-Ideologie sollte im Curriculum fest verankert sein. Lehrer sollten in der Lage sein, während der Stunde spontan über Transmenschenprobleme zu sprechen. Und die Studenten sollten natürlich auf Linie gebracht werden über die dogmatischen Privilegienstrukturen, die das Land so hat und so. Jeder einzelne Student muss über Genderdiversität in allen Sparten des Curriculums inklusive Wissenschaften und Mathematik und nicht nur in Sprachen, Kunst und Geschichte darüber lernen. Ja? Und man muss all diese Communities, also ich muss es im Englischen, weil ich kriege den auf Deutsch, das ist ein Learning about trans and gender diverse communities for their brilliance, beyond gender-based activism, survival in the face of violence and transition stories that center linear representations of transition is vital. Also man soll den Kindern beibringen, dass die nicht nur ganz toll sind, sondern brillant, weil sie im Angesicht der vernichtenden Gewalt, die ihnen jeden Tag entgegenschlägt, trotzdem leben und dass man Geschichten über diese Menschen bitte nur in einer Art und Weise erzählen soll, nämlich so, Mensch merkt, dass er trans ist, transistiert, ist dann total glücklich. Das ist so perfide und dumm und asozial. Und es ist unglaublich, dass eine Regierung in einer westlichen, in einem westlichen Kulturstaat dahinter steht. Also, Studenten müssen in ihren Identitäten affirmiert werden. Es dürfen keine Vermutungen gemacht werden. Es müssen separate Räume zur Verfügung gestellt werden für Menschen, die geothert werden, damit sie Hilfe finden. Und wenn sie irgendwie... Außerdem muss Intersektionalität an die Schulen. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr dann auch gleich unser Anti-Hass-Toolkit buchen. Da sind ja genauso viele Lügen drin. Gibt es in Kanada keine kein Gegentrend oder so? Ist doch überall auszumachen eigentlich. Ich hoffe, dass die da einen ähnlichen Gegenwind haben. Also es gibt ja dieses Transaffirming Toolkit, das ist von Wayne Martino, einem Professor an der Western University. Der hat seit 2007 vom Staat $415.000 bekommen. Davon ging die Hälfte an das Projekt, das dieses Trans-Toolkit herbeigezaubert hat. Und das kriegen Kinder in kanadischen Schulen dann gelehrt, im Zweifelsfall, wenn der Lehrer es nicht richtig oder der Direktor oder wer auch immer, irgendjemand kann natürlich einfach die gute Tat tun und es mitnehmen, wenn man zu Hause einen Kamin hat. Eigentlich bin ich dagegen, Bücher zu verbrennen, aber in dem Fall wendet man Schlimmeres ab, glaube ich. Ich meine, die Kanadier haben wenigstens noch den Vorteil, dass sie es in der Sprache vernünftig trennen mit Gender und Sex, während bei uns das eben alles Geschlecht ist, ne? Das ist ja dann nochmal verwirrender für die Kinder. Und man muss es ja auch nicht verbrennen. Also ich habe es mir gerade überlegt, man muss es nicht verbrennen. Man hat doch, wenn man Bücher hat, hinter den Büchern im Regal, wenn man so ein Billy hat oder so, oder ein anderes formähnliches Regal von anderen Herstellern, kann man die dahinter schmeißen, weißt du? Hinter so Bücher, die man nicht mehr braucht, schmeißt man einfach hinter die anderen, da liegt es dann jetzt als Staub an. Scheißegal. Muss man nicht verbrennen. Verbrennen ist doof. Ja, so in Müll schmeißen, finde ich in Ordnung. So, das war Kanada. Ja, wobei ich auch sagen muss, dieses mit dem Sex und Gender, ne, das ist ja auch eigentlich eher so ein Meme, dass man behauptet, das wäre ja im Englischen so toll und so getrennt und so, weil im Endeffekt die Gender-Leute behaupten ja, dass es das biologische Geschlecht gar nicht gibt, sondern dass das ja alles konstruiert ist. Mit anderen Worten, die Gender-Leute sind nicht der Meinung, dass es einen Unterschied zwischen Sex und Gender gibt. Und es ist überall auf der Welt ganz zufällig gleich konstruiert worden. Von wem? Gott oder von wem? Patriarchat natürlich. Und Ärzten, die das fest... Wie hat denn das Patriarchat in den präkolumbischen Ligern die Trennung zwischen Mann und Frau eingeführt? Das ist mir noch unklar. Waren die Römer da? Waren doch vielleicht? Kolonialismus, ja. Die Römer hatten nichts Besseres zu tun, als sie da in Brasilien angekommen sind, als zu sagen, ey, alles cool hier, aber dass ihr so viele Geschlechter habt, das geht gar nicht. Und dann haben die Brasilianer gesagt, cool, dass die uns das mal gesagt haben. Machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch zwei. Danke, weißer Mann. A global gender divide is emerging. Vielen Dank an einen Zuschauer, der ein privates nukleares Arsenal besitzt. Zumindest laut seinem Namen. Das hier ist ein interessanter Bericht. Und zwar geht es hier darum, wir kennen ja alle diese Sache, wo man fragt hier, sind sie eher links oder sind sie eher rechts und das nach Geschlechtern trennen. Ne? Da war es immer schon so, dass es einen kleinen Abstand gab. Frauen haben immer eher eine Tendenz nach links gehabt. Männer haben eher eine Tendenz nach rechts gehabt. Aber diese paar Prozent sind jetzt auf praktisch einen 30% Gap angestiegen, laut dieser Studie, die hier zitiert wird. Und zwar ganz, ganz extrem Männer, Frauen getrennt. Also die Gen Z, die Männer werden immer konservativer und die Frauen werden immer progressiver oder linker oder was auch immer. Und das geht gerade um die Themen, die wir hier auch gerne besprechen. Ja? Also sind die Leute unter 30 praktisch. Und es sind ganze Generationen, die im Endeffekt die größte geschlechterspezifische politische Kluft zu überwinden haben, die wir je gesehen haben. Ja? In den darüberliegenden Kohorten war das noch relativ gleich verteilt. Und jetzt haben wir auf einmal eine riesige Kluft zwischen den Leuten. Wenn du mal ein bisschen runter gehst, kommen so Grafiken auch. Und sie sagen vor allem halt auch Deutschland massiv. Also das ist die dritte Grafik, die man hier sieht. Und man sieht halt Südkorea ist es am krassesten. Aber da haben wir auch schon öfter diese Geschichten gehört, dass es da auch schon durchaus harte Auseinandersetzungen gab, weil halt da der Feminismus noch in einem ganz anderen Stadium sozusagen ist und seine Freiheiten sich zu erkämpfen. Und da sehen wir halt den Pushback von den Männern. Aber in allen anderen wichtigen Ländern, sehen wir halt, dass die Frauen sich massiv wegentwickeln von den Männern. Der Abstieg der Männer sozusagen Richtung rechts ist ja minimal, wenn man das mit dem kompletten Durchdrehen der Frauen Richtung links vergleicht. Der Autor sagt hier in dem Artikel, dass es diese MeToo-Geschichte sei, die das Ganze getriggert hätte, die Frauen halt klar vor Augen geführt hätte, irgendwie. Hier, sie sind gefährdet praktisch, sie müssen diese Sache unterstützen in ihrem eigenen Interesse und so weiter und so fort. Und weil sie sich angeblich jetzt dann durch MeToo halt auch trauen würden, andere Sachen anzusprechen. Hat nichts mit der Medienkampagne zu tun, gar nichts. Hat gar nichts mit den ganzen NGO-Geldern zu tun, gar nichts. Ja, also meine Kritik an der ganzen Sache ist, dass man hier sagt, konservativ und liberal und das so gegenüberstellt und da ist einfach die Begrifflichkeit. Ja, was ist denn liberal? Das ist halt die amerikanische Begrifflichkeit. Wir können es hier relativ breit mit links gegen rechts. Ja, bei uns wählen die Frauen aber immer noch CDU am ehesten, ne? Glaube ich. Deswegen so ganz. Genau, das hätte ich auch noch angemerkt, wenn du das jetzt nicht schon gesagt hättest. Also interessant wäre das mal zu sehen in so Ländern wie, keine Ahnung, Saudi-Arabien oder Eritrea. In Saudi-Arabien dürftest du Frauen nicht fragen, was sie über Politik denken. Ist da auch egal, da ist der König an der Macht und fängt, er wird eh nicht gewählt oder so, ne? Oder wird er gewählt? Weil ich meine, wenn man in einer Situation ist, wo Frauen de facto unterdrückt werden, rechtlich, nicht gleichgestellt sind, ist es klar, dass da. Ne, deswegen, inwieweit kann man das über die Länder hinweg vergleichen mit liberal und konservativ? Ich meine, in Saudi-Arabien, was heißt es, ein Konservativer in Saudi-Arabien zu sein? Schon ganz schön, ja gut, aber Sie sagen ja hier gerade zum Beispiel in dem Artikel auch, young women now take far more liberal positions on immigration and racial justice than young men, while older age groups remain evenly matched. Also es geht halt um genau die Woken, also die Frauen werden woke im Endeffekt. Das ist es. Ne? Und das zu einem größeren Teil als die Männer. Also vermuten könnte man so eine Art Kostenaffinität oder so bei den Männern auch, ne? Dass jetzt mit der Energiewende und so weiter die Kosten so steigen und die dann eben eher davon Abstand nehmen, während die Frauen sich nicht so dafür interessieren, was das kostet. Oder man könnte sagen, Wokismus ist halt, geht an die Gefühle und hier könnte man ein altes Vorurteil über Frauen auspacken, dass man über Gefühle eher an Frauen rankommt. Oh, weiß ich ja, nicht. Das mit dem Marketing, das hat schon was für sich. Oh. Das mit dem Marketing hat schon was für sich. Also zumindest nach der Metrik, die hier ansetzen, sieht man ja auch, der Trend hat sich ja auch umgekehrt. In fast allen Graphen war es ja eher so, dass Männer überproportional liberal in Anführungszeichen waren und Frauen eher konservativ. Aber da hat sich ja generell was verändert, ne? Ich glaube, da ist der Gap ist da ungefähr 1990. Also ich gehe davon aus, dass hier ein Haufen linke Männer einfach auch ihre Heimat verloren haben, ne? Mit dem Niedergang der Sowjetunion. Hat sich da sicherlich auch in den politischen Ansichten der Leute was geändert. Ja gut, ich meine, es gibt ja einen Strategiewandel, der wurde postuliert von der internationalen Sozialismusgesellschaft, glaube ich. Die haben ja irgendwann eine Trendwende gemacht, auch ungefähr zu der Zeit, dass gesagt wird, okay, unser Wählerpotenzial besteht eher in anderen Bevölkerungsschichten als im normalen Arbeitermilieu. Wir müssen den Begriff des Klassenkampfes halt vom wirtschaftlichen Prinzip, vom angestellte Arbeiter gegenüber Kapital, müssen wir den Begriff erweitern und eben auch andere unterdrückte, sozial unterdrückte Gruppen mit einbeziehen, unter anderem halt Warte, Frauen, warte, Minderheiten, Preis, warte, wir könnten. LGBT und so. Das ist ja ein Strategiewechsel gewesen, den die damals auch postuliert haben. Wenn Ob wir das da mit jetzt dem noch Zusammenhang steht, keine Ahnung. Ich sage es jetzt einfach mal so, weil es halt auch zeitlich passen würde. massenweise Wähler importieren, die von genau diesen Punkten profitieren würden, könnte man sozusagen die jetzige Regierung zementieren. Man muss nur immer genug Wähler nachschütten. Ja, auf jeden Fall, die Grafiken sind Könnte man doch schon einfach mal lustig, die aber Einwanderung kann man es vereinfachen? vergleichen. Ich weiß Die auch nicht, Einbürgerung. ob das so aufgehen wird, weil wenn du vor allen Dingen Männer hierher holst, dann bringt das ja nicht so viel. Oh Gott. Und Aber grundsätzlich würde irgendwelche ich sagen, frommen ist Frauen sind sicherlich auch nicht wieder Klientel von den Wisst ihr, wen wir LGB-Leuten. komplett vergessen haben, eben bei dem Artikel über Kanada? Elif. Bingo hat mich gerade daran erinnert. Ach, ja, Elif, ja. Stimmt, Wenn genau, die wohnt Elif ja in jetzt mit Kanada, diesem ja. Gender, dann verliert sie vielleicht Teil ihres geistigen Leistungsvermögens und wird Frittenbraterin bei Burger King. Ich will nicht, dass Elif ihr Leben verstellt bekommt, nur wegen so einer Broschüre. Wenn wir Elif, ich meine, wir haben nur Elif und den anderen Typen in Estland. Oh. Ist das gar nicht so gut. Tja, Ich wollte nur wahrscheinlich mal ganz kurz mehr sagen, wieder. hier, zu den Grafiken, da ich würde sagen, sowas ist auch schwerer zu regieren, ne? Oder ist schwerer Politik zu machen, für so unterschiedlich engagierte Leute für rechte Männer und linke Frauen, als wenn die ein bisschen auf der Mittellinie sind. Nee, das ist ganz einfach. Du machst einfach nur das, was die Frauen wollen. Ja, Alles genau. andere ist frauenfeindlich. Die Männer laufen schon hinterher dann. Ja, die Anna Schneider hat hier geschrieben, glaube ja, 2024 ist where woke goes to die. Und letzte Woche hat uns auch jemand im Chat geschrieben, dass es jetzt ja viel sich bewegt. Und da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, dass ja viele Bücher jetzt auch rauskommen und dass so viele Projekte irgendwie scheitern. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so langsam einfach nichts mehr übrig ist, was man noch ruinieren kann. Also, ne, also, Der Markt ist gesättigt, hä? ja. Ja, Ich habe die absolut. Woche dieses schöne Bild von dem neuen Indiana Jones Spiel gepostet, wo ein Typ mit Regenbogen gefärbten Haaren irgendwie Seitenschnitt, Bethesda-Logo-T-Shirt in Regenbogenfarben und die Caption aus dem Untertitel war: Und endlich können wir ein neues Indiana Jones Spiel für modernes Publikum machen. Ich Modern. habe mir gedacht, ja, warum? Warum noch? Warum? Ihr wisst genau, das wird genauso gegen die Wand fahren wie der Rest. Die Leute sind jetzt schon alle misstrauisch, dass man wahrscheinlich die Reporterin spielen muss, die viel schlauer ist als Indiana Jones. Ja. Warum macht ihr alles kaputt? Jetzt noch, das ist wie um sich schlagen. Das muss ja Der jetzt Indiana gar nicht mehr Jones, der sein. ist dann am durch die Gegend springen und am Wegrennen, aber man selber ist die Reporterin und schreibt irgendwelche Texte Das und ist doch auch besiegt noch das schlimmer. Patriarchat Und macht das natürlich mit dem mit einer Stift. Hand. Man drückt einfach nur A und dann fallen die Gegner um. Der Stift ist stärker als die Peitsche. Aber es wäre schon poetisch, wenn Vogue genau im Jahr 10 nach Gamergate stirbt. Ja, Dann, das stimmt. das hätte eine poetische Seite für mich auf jeden Fall. Ja, also die ESG und DEI-Initiativen in Amerika, die werden auch teilweise von den großen Unternehmen zurückgerollt. Das ist tatsächlich so. Also alles, was jetzt noch nicht im Gesetz verankert wird und das, was alles freiwillig gemacht wurde, wird weniger merklich. Aber die müssen noch die ganzen unfähigen Schreiberlinge entlassen in den Studios. Ja, da ist ja Und die schon ein großes ganzen. Bluten, ne? Also. Ja, aber da muss noch mehr weg. Ich meine, die Ja. reden immer noch von Rings of Power Staffel 2 Ja, und und hier. solchen Aber Atrocities. sehr wenig. Lustigerweise haben ja auch schon viele Leute darüber berichtet, dass da irgendwie, obwohl das ja angeblich schon seit letztem Jahr im August oder so fertig abgedreht ist. Habt ihr alle schon Echo gesehen? Nee, aber ich habe Echo, auch kein nein. Disney Plus. Ich Ich weiß aber, habe worum es hab geht. eine Kritik gesehen und das, was ich schon bei den Trailern so dachte, halt, hat die nur ein Gesicht? Ist wohl die Ja, die ganze nur, ja. Serie lang so, die Das hat ist keine nur ein. Schauspielerin. Die ist einfach nur gecastet worden, weil sie eine Native American Person ist, die taub ist und nur ein Bein hat. Er hatte Also es aber ist echt dieses Ausschnitte. Meme. Es ist echt dieses Meme, was man damals, also auch vor 10 Jahren irgendwie, wo Eine es immer hieß, Transfrau macht im das jetzt. Rollstuhl, ja. Das ist genau Aber dieses Meme. dann hast du Videoausschnitte in dem Video gehabt von ihr in Interviews und in anderen Umständen halt. Und da war sie spritzig und hat gelacht. Und weißt du, und in dem ist sie wirklich nur so: Ich bin ganz ernst. Ich bewege mich überhaupt nicht. Ich bringe Leute um und mache nichts draus. Ja, könnte man wahrscheinlich auch viel dazu sagen, um diese komisch Wie konstruierte 200 Geschichte. Millionen für nichts, für Sachen, die niemand haben will. Aber ihre Niemand außer ein paar Vorfahren haben, bunthaarigen. Oh ihre Gott, Vorfahren Frauen. haben ihr Ja. ihre Er hat Kräfte das, er gegeben. hat, in dem Video hat er erklärt, wie sie das da reinschuhhorn. Sie haben am Anfang von den Folgen immer so ein kurzes Segment, dann auch teilweise in Schwarz-Weiß, so Sepia, wo dann irgendwelche Indianer Frauen irgendwie eigenhändisch durch die Macht, die durch sie durchfließt, halt den anderen Stamm besiegen oder sowas. Und nur die Frauen, die Männer können gar nichts. Durch die Frauen fließt halt diese Macht, die am Ende auch halt ihr erlaubt, einfach Leute umzubringen. Die Es Macht, ist die Macht, die Macht macht 200 das. Millionen für Rotz, der 30 Leute interessiert. Wann werden die Ja. endlich lernen? Sie haben auch die gute Ja. Daredevil-Serie noch kaputter gemacht, aber ich ignoriere es einfach Ja, weg. Weil die war echt gut. Kingpin wird komplett zur Witzfigur Die, man muss schon fast sagen, alte Daredevil-Serie gemacht. vor dem vor dem Wolkenkram, müsst ihr euch echt mal angucken. Auch wenn er sonst nicht so auf so Superheldenkram irgendwie steht, das ist alles ziemlich. Also noch normal, sage ich Daredevil mal. ist bei mir damals nach dem Kinofilm verbrannt gewesen, seitdem. Der war so schlimm. Hier von Ben Mit Affleck Ben oder wie? Affleck und Ja, Jennifer. ach, das ist doch schon noch viel länger her. Nee, die Serie, die Marvel-Serie von Netflix, die war gut. Die war richtig gut. Ja, aber auf jeden Fall hier kommen wir auch zu Comics. Das ist hier von dem, wie heißt er? Ach, sein Name ist mir entfallen, aber das ist ja einer, der sich schon ganz lange diesen ganzen Quatsch in der Comic-Industrie anschaut. Der hieß ja auch früher, hieß sein Channel auch Diversity in Comics. Und der hat jetzt hier so ein Video gemacht darüber, dass es da scheinbar in der Comic-Szene, wo ja auch ganz viel nur so Diversity-Sachen angestellt wurden und jeder Charakter schwul gemacht wurde und so. Und das ist ja auch das, wo die Kinofilme und Serien und so jetzt, die auf dem Comic-Kram basieren, sich ganz schnell hinbewegt haben, ne? Von den erfolgreichen Sachen aus der Vergangenheit, mit denen sie anfangs auch erfolgreich waren, jetzt zu dieser neueren Gruppe von Scheißdreck, die schon als Comics keinen interessiert hat. Und er hat jetzt hier gesagt, dass es jetzt so einen neuen Spider-Man-Comic wohl gibt, wo also er beschreibt so eine Szene, wo so zwei Männer sich treffen, um sich zu besprechen. Und er meinte dann so, ja, und jetzt hab ich wieder gedacht, so, ja, okay, gleich werden sie sich küssen. Weil es halt in letzter Zeit bei Marvel und so in den letzten Jahren halt immer so war, dass die Leute halt alle lame and gay sind. Also schwul und halt nichts anderes mehr tun, als wir sind divers, wir sind schwul und jeder Charakter muss irgendwann früher oder später schwul gemacht werden, weil sonst ist es ja nicht progressiv. Und zu seiner Überraschung war es also so, dass das gar nicht so war. Also das waren ganz normale Leute und Spider-Man ist jetzt auch wieder mit Mary Jane verheiratet und so Sachen. Also da haben sie auch ganz viel wohl wieder zurückgedreht und geschrieben hat das einer, der irgendwie schon mal weggecancelt war, halt als böser weißer Mann, den sie jetzt wieder zurückgeholt haben. Und dann hat er halt noch so ein paar Beispiele von irgendwelchen SJW-Comic-Leuten, die jetzt alle die Fresse wohl halten. Weil man denen jetzt wahrscheinlich gesagt hat, wenn euch ja noch mal wieder weiter irgendwie anstellt, dann schmeißt man euch raus oder so. Weil es auf jeden Fall sind alle jetzt ruhig und ja, irgendwelche, die jetzt in den letzten Jahren da sich nicht mehr blicken lassen konnten bei den Großen, hier bei Marvel und DC. Wir werden jetzt wohl so langsam aber sicher wieder reingeholt, um halt mal wieder was zu produzieren, was Leute auch kaufen wollen. Und das war halt in den letzten Jahren definitiv nicht der Fall. Also die sind ja von einem eingestellten Ding zum nächsten irgendwie geschlittert. Ja, ist immer. Mal Ja, gut, gucken, für ob den. sie das noch retten können. Ja, das ist echt, das wird Ja, interessant, ja. für den Erfolg ist schon nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen an der Gefühlswelt der Menschen orientiert, an der meisten Menschen, wenn man viel Erfolg haben Jetzt, wo will. der immer Ne? behauptet, dass es dieses Phantompublikum gibt, was so viel Wachstumspotenzial hat, weil es Ja, ist ja nie deswegen sind die eingetreten. ganzen Serien auch wie die Fliegen gestorben, die die War Leute dann doch nur ein Phantom, infiziert ne? haben. Aber es gibt jetzt eine weibliche Wolverine, habe ich gesehen. Aber es ist eine klassisch hübsche, kurvige weibliche Wolverine. So heute sind wir wenigstens wieder. Oh nein, hast du das reingenommen? Oh mein Gott. Einfach nur um darauf hinzuweisen. Wir haben euch ja letzte Woche von den Vampirates erzählt. Das ist diese wunderbare Serie, die jetzt im Rathaus von Hannover gedreht wird. Was ist das denn Die mit Vampirates. Und habe ich letzte Woche sehr drüber gelacht. Ja, das ist hier die eine Dame und das ist hier die Piraten. Nee, Moment, das ist Person of Color und dann gibt es hier noch Feist die Piratendame. Und ja, wer hätte es gedacht? Ich habe es ja schon prophezeit. Hier natürlich der schüchterne Mann mit der hellen Haut entpuppt sich natürlich am Ende als der Böse, der quasi dahinter steckt, hinter was auch immer da irgendwie die Gefahr ist. Ich habe nur diese zweite Folge hier gesehen, die Mars rausgesucht hat. Aber es gibt noch mehr, die man sich hier im Internet. Ja, mir ein Zuschauer hat das Ach irgendwo so. drunter kommentiert auf Twitter. Vielen Der hat Dank das nochmal, schon gefunden, unbekannterweise. Also ich ne? habe Ja. auch nur das Ding gesehen und habe großen Cringe-Spaß gehabt, auf jeden Fall. Ja, es ist zu. Ich möchte es euch nicht zumuten. Es ist wirklich lebensgefährlicher Cringe-Level. Würde ich fast behaupten, Aber kann das ist keine Online-Serie. Das sind so, ja, so ein bisschen, also das hier schon, aber das soll halt auf diesen Film wohl hinarbeiten, den sie jetzt da in Hannover drehen. naja, es ist nur eine weitere Episode von dieser Serie, denke ich mal. Also es ist schon so eine Echt? Online-Serie, ja, Ach so habe ich das so. verstanden. Der Film war ja das, was die schon gemacht hatte. Das war Nee, ja aber dieses nee, das war ja andere ein Ding. anderer, das war dieser Märchenfilm, den sie Ja, gemacht hat. Aber genau, und jetzt das da ist in jetzt eine Hannover dachte ich, Serie. okay. Das ist Oder eine habe ich das falsch Serie. Da stand verstanden? auch Aber da Serie war noch drüber, was ja. mit, dass sie noch nicht wissen, ob das irgendwie Wann ins das ausgestrahlt Kino. wird, ja. Wahrscheinlich nie. Aber ja, könnt ihr euch hier auf dem Naja, gut, du kannst YouTube-Kanal ja heutzutage Vampirates einfach. Production, könnt ihr euch das angucken, wenn ihr den Cringe aushaltet. Aber Also. ich meine, Mammon, was hast du gegen den Titel? Also Vampire und Piraten, Mammon, du musst dir Ja, die klar. Möglichkeiten Ich vorstellen. hätte auch Das kurz ist dasselbe. reingescrollt, dass das irgendwie gepostet wurde. Und ich habe mich gefragt, was soll denn der Quatsch? Warum postet das Dann hier ist es einer auch am so? Ende noch Jetzt nicht klar. habe ich Aber verstanden, hast du ja. etwa unsere Folge von letzter Woche nicht gesehen, oder wie? Ist dir Ja, ich was glaube, ich bin entgangen? eingeschlafen am Ende, zugegeben. Kennst du nicht Jöris von der Höllenwelle? Nein, diese Namen sind so unsagbar cringe. Royster Reinhold. Royster Reinhold. Das ist der Reinhold the Böse. Rooster. Ruby. Okay, fehlt da was noch? Und Wise Black Woman. Ist das nicht so ein bisschen magical? Magical N-Word, ja, könnte sein. Dass sie sich dafür hergibt. Shira. China. Shira. Wie ist die Chefin, ja? Ich denke mal, die hält die Piraten zusammen halt. Hm? Die Schwiegermutter oder so. Wie heißt sie hier auf der Marienburg willkommen? Ist auch ein schöner Drohnenschnitt hier irgendwie. Oh yeah. Ja, die wissen noch, was die Leute sehen wollen. Ihre Großeltern sind damals aus Wakanda Ja, gekommen, hat der wahrscheinlich. Dambrius ganz recht im Chat. Ihre Großeltern waren Vampiraten aus Wakanda, ja. Apropos Piraten. Ich mag kurz erklären, warum Piraten und Vampire im Internet gefährlich sein können. Ja, ich habe das mal mitgemacht, weil ich dachte, vielleicht interessiert euch das, wie die Ingrid das sieht mit den Gendern oder so. Ne? Die Ingrid ist ja auch Ja, es war aber Dauergast hier. vorhersehbar. Also. Das ist richtig, ja, das ist nicht so überraschend. Ich fand es trotzdem ganz witzig, dass sie von wissenschaftlichen Studien redet und so die ausschlaggebend für ihre Meinung sind. Die aber alle durchgängig Bullshit sind. Ne? Wenn man sich die genauer anguckt, die meisten sind Quatsch. Ja, es ist einfach die Fragestellung, die leiten halt schon das ein, was man halt haben will, ne? Ja, so ist das mit dem Anspruch an Wissenschaft von diesen Leuten aus, ne? Weil nämlich Aber die wie gesagt. Revealed Preference, dieses schöne Wort, was es da gibt, sagt halt eben, dass, na, wer sind denn die meisten Lehrer? Sie sagt hier, für mich waren wissenschaftliche Studien ausschlaggebend, die aufzeigen, dass beim generischen Maskulinum Lehrer, Ärzte, Frauen gedanklich in den Hintergrund treten. Ja, wer ist denn überrepräsentiert bei Lehrern? Frauen. So, wer ist überrepräsentiert in der hier Ja, bei Medizin und Studium, Beim ja. Medizinstudium. Frauen. Mit anderen Ja. Worten, ja, Ingrid, damit ist es widerlegt, also kannst du aufhören mit dem Scheiß, könnt ihr alle aufhören mit dem Scheiß, weil die Revealed Preference von den Leuten. Und dann musst du dich mal fragen, warum sagen eigentlich die Studien das Gegenteil von dem, was objektiv der Fall ist, Ingrid? Frag dich mal. Liegt es vielleicht daran, dass es alles politischer Bullshit ist? Ich will kurz erklären, warum ich blau am liebsten mag. Für mich war ausschlaggebend, dass es schöner ist als rot. Ja, Preference. Okay, deswegen Ja, ich meine, wanderst du, Ingrid, das ist dein Grund. das uns gedanklich in den Hintergrund Gut. tritt, wenn es in der Wirklichkeit dann in den Vordergrund tritt, ne, von Frauen in Medizin und so, dann stimmt es halt auch Ja, und was besonders lustig ist, ich gucke gerade wieder in ihre Bio, ne, wo das Wort Desinformation mit drin irgendwie. steht. Jemand, der sich als Expertin für Desinformation ausgibt, Ach so. schreibt solche Tweets. Für Misinformation. Ja, ist sie doch dann, stimmt doch dann. Die kann so ein ganzes Stadion wegschwurbeln in einer Stunde. Mach dir mal keinen Kopf. Ja, und weil eigentlich ist unsere Regierung so beliebt, müssen die Russen dann jetzt mit Bots eine Kampagne gegen machen, damit das nicht mehr so ist. Und deswegen treffen sich dann Menschen wahrscheinlich, um irgendwelche bösen Sachen zu planen. Wie auch immer. Es ist mal wieder die Meldung hier, dass russische Bots eben ja, hier Einfluss nehmen wollten oder würden. Ich glaube, ursprünglich ging es auch um so eine Trump-Wiederwahl, dass sie da auch sich mit einmischen. Aber hier ging es erstmal um Deutschland. Und ja, angeblich sind es 50.000 Accounts, die das ja, die sich da verdingen oder so. Und das machen. Ich halte das nach wie vor für Quatsch, weil es ist nicht Naja, vernünftig also ich kann mir das nachgewiesen. schon Nein. vorstellen, Im dass. Spiegel stand Experten und neue Software. Das reicht mir leider nicht als Nee, Also ich habe diese Mammon, Leute ich auch schon bei weiß. mir in den Antworten gehabt. Also Genau, einfach ja. nur ohne irgendwas Genau. dazu geschrieben, so ein Beitrag, wo dann einfach nur drin steht, irgendwie jetzt wird's eng für Zelensky und tralala. Also Exakt. deutschsprachige Ja, Artikel ich von bezweifle gar nicht, irgendwelchen dass es das nicht, dass es Webseiten. das gibt oder so, aber die Ja, Hetze gegen genau. deutsche Das Problem hier Regierung. an der Sache ist halt eben nur wieder, dass sie dann irgendwie jetzt so behaupten, so nach dem Motto, oh, das wird jetzt bestimmt alles verändern. Ne? So als ob nicht jeder, der sowas bekommt, sofort weiß, worum es sich da handelt. Ne? Also das ist ja Spruch wirklich hier offensichtlich. umgelesen weg. Genau. Und dann halt eben auch wieder dieses Ding von wegen, ja, Elon Musk, seitdem er die Plattform gekauft hat, Ja, das natürlich auch. tralalalalala. Ja, Ne? genau. Das muss und darf natürlich auch nicht fehlen. Na, so dass wir wieder so diesen Eindruck erwecken, so, ja, ihr braucht doch einen super tollen europäischen Digital Service Act hier von den super Schlauen, die euch alles wegfiltern, weil ansonsten glaubt ihr nachher noch Dinge, die gar nicht stimmen. Das ist doch unglaublich nötig, weil guckt mal hier. Na, also das ist halt der Bullshit an der ganzen Ja, man Geschichte, der fragt sich, wie das gefährliche die 30 Jahre Quatsch. vorher funktioniert hat, ne? Also, Ja, das bevor gibt es es das auch Internet noch. gab, waren das Journalisten, die Nee, ich meine jetzt Desinformationskampagnen einfach, verbreitet haben. also bei uns gibt es seit ich in Gießen wohne, gibt es immer vierteljährlich, glaube ich, das Blättchen von der marxistisch-leninistischen oder von der DKP. Nee, von der Super. DKP. Das werfen die mir in den Briefkasten. Nicht mehr, seit ich einen Aufkleber dran habe. Da halten sie sich dran. Achso. Aber sonst werfen die das allen in den Briefkasten. Und ich meine, was passiert damit? Wer liest ein Pamphlet von der DKP? Das machen die Vier nur, wo Seiten sich das lohnt, glaube ich. Faltblatt. Ja, Aber wissen die nicht. selbst da, wo es sich lohnt, wie viele Leute, die in einer sozialen Naja. Besiedlung leben, lesen das und sagen dann, jetzt will ich aber Kommunisten. Ich Also meine, nicht. Wenig. das ist halt so, ich habe ja auch genau die Erfahrung, die Chris gemacht hat, Leute meistens mit so einem anglophonen, doofen Namen wie Spencer Tracy oder so, irgend sowas klischeemäßig zusammengewürfeltes und dann halt einen Artikel über den Russland-Konflikt ohne weiteren Kommentar. Ja. Also diesmal ist es wirklich nicht keine Einbildung der Medien oder sowas. Aber ja, was die Wirkung angeht, wird hier völlig lächerlich Ja, aufgetreten. was den Krieg angeht, das verstehe ich auch noch. Nur, dass wenn die gegen unsere Regierung oder uns zu unserer gegen unsere Regierung aufhetzen wollen, da braucht es die nicht für. Ne? Da ist die Regierung macht genug Scheiß, dass alle Leute in mir stinkig sind, auch ohne russischen Bots, dass man Ja, das einfach aber nimmt. Ne? Mammon, mit dieser Meldung, die jetzt kam, dass die gestiegenen Krankentage schuld an der schlechten Wirtschaftssituation sind. Ich meine, alles zusammen, wir merken doch Das ist langsam, so. wie sie überall immer wieder versuchen, den Zipfel drüber zu ziehen vom Tuch Ja, und nur noch dann erfinderisch, ne? wird es halt an der nächsten Ecke zu kurz. Die suchen für alles einen Schuldigen und der Pudler ist halt ein guter Schuldiger, weil der kann sich nicht wehren im Moment. Macht er ja auch Ja, nicht. Ist ihm ja eh eben, egal, und glaube ich. wehrt sich Ja. auch nicht. Ist ihm auch eh Also, egal. Ja. ja. Ja, im Kopf von Vergewaltigern. Tja, was Läuft geht da in dieselbe, den Köpfen ja. vor? Hier haben wir einen Professor für forensische Psychologie und ja, der redet erstmal über Extremismus und was mit Extremisten los ist. Jetzt mal erstmal abgesehen von rechts und links. Das ist nämlich erstmal irrelevant, wie er es hier darlegt. Ich lese einfach ein bisschen vor. Radikale Ansichten sind für Forensiker für sich allein noch nicht unbedingt besorgniserregend. Gefährlich werden extreme Auffassungen aber in Kombination mit Militanz, also mit einer aggressiven, oft gewaltbereiten Haltung, die keinen Widerspruch duldet und die Welt trennscharf in Gut und Böse einteilt. Ja, das ist das Problem. Wie wird man militant? Das hat viel mit der Persönlichkeit zu tun. Menschen mit einer gewissen Persönlichkeitsstruktur sind aktivistische, für Menschen mit einer solchen Persönlichkeitsstruktur sind aktivistische militante Gruppen außerordentlich attraktiv. In der Forschung sehen wir, dass der Inhalt, für den die betreffende Gruppe steht, häufig gar nicht so relevant ist, solange die Inhalte militant vertreten werden. Die Persönlichkeit und die Psyche sind wichtiger als die Ideologie. Wird die Frage gestellt vom Interviewenden. Könnte ein Rechtsextremer gerade so gut linksradikal sein? Zumindest bei Personen, welche die Schwelle zur Gewalt überschreiten, gibt es in der Forschung starke Hinweise darauf, dass das genauso ist. Die Militanz ist dominant, die innere Überzeugung ist anpassungsfähig. Ja. Es ist in der Regel so, dass aggressive Menschen einen Drang zur Militanz aufweisen und sich eine für sie passende Organisation suchen. Die Ideologie dahinter spielt kaum eine Rolle, außer dass sie die Legitimation für Gewalt und Militanz bildet. Man legt sich einen Grund zurecht, weshalb eine Verhaltensweise angeblich notwendig ist. Fast alle Menschen benötigen eine solche Legitimation, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Und das ist bei Kriminellen auch so. Da gibt es ja noch ein paar Beispiele. Aber ja, ohne Legitimation traut sich kaum jemand, die Schwelle zur Gewalt zu überschreiten. Dasselbe Muster, Taten zu rechtfertigen, sieht man übrigens sehr stark bei Sexualstraftätern. Also wir reden hier weiterhin über Aktivisten, die militant sind. Ja. In der Forensik bezeichnen wir diese Rechtfertigung als Vergewaltigungsmythen. Kaum ein Gewalttäter, der nicht psychopathisch veranlagt ist, gibt ohne Einschränkung zu, dass die Tat vollumfänglich zu verurteilen ist und er die volle Verantwortung trägt. Es bedarf immer einer Rechtfertigung. Im Kopf von Gewaltverbrechern und gewissen militanten Aktivisten greift derselbe Mechanismus. Ja, inzwischen sehe ich bei vielen Woke-Aktivisten ein Schwarz-Weiß-Denken, wie es für militante Gruppen typisch ist. Zum Beispiel werden Menschen mit europäischem Ursprung als habituelle Rassisten dargestellt. Dieser Rassismus soll sogar genetisch verankert und somit unüberwindbar sein. So verkehrt sich ein berechtigtes Anliegen, wie das Einstehen gegen den Rassismus, sukzessive in sein Gegenteil. Von da ist es nicht unbedingt ein weiter Weg zur Gewalt. Wenn Sie die Welt strikt in chronische Verfolger und chronisch Verfolgte unterteilen, ergibt sich daraus genau jene Legitimation, von der wir vorher im Zusammenhang mit Militanz gesprochen haben. Für einen Gewalt gegen den Moment. vermeintlichen Unterdrücker ist dann nicht mehr ein Verbrechen, sondern eine Art legitimer Notwehr. Vermischt sich diese militante Sicht mit Aktivismus, dann nehmen Übergriffe gegen Personen zu. Exakt dies kann man beispielsweise bei den Protesten zum Nahostkonflikt beobachten. Tja. Ja, und bei den FFF-Kids, ne? Oder wenn man Ja. Weltraumaffen guckt. seit ein paar Jahren. Dann weiß also man das alles schon seit Jahren, was, ja, also. Was der Herr Professor hier mühsam zusammengetragen hat. Tja, viele Anliegen der Woke-Bewegung sind diskussionswürdig und meines Erachtens interessant. Es entspricht einem breit gestützten Anliegen, diese Fragen auch zu diskutieren, aber in einem Teil der Bewegung entwickelt sich eine Haltung, die keine Gegenposition mehr toleriert. Wenn dabei auch die Schwelle zur Gewalt überschritten wird. Entwickelt sich. Also er spricht teilweise recht scharf, aber teilweise auch zurückhaltend. Hier zum Beispiel, wenn dabei auch die Schwelle zur Gewalt überschritten wird, etwa indem gewissen Personen oder gar ganzen Gruppen der Zugang zur Uni physisch verwehrt wird, ist das beunruhigend. Ja, und fragt der Interviewende, Sie zeigen sich jetzt besonders besorgt über die Woke-Ideologie. Ist der Rechtsextremismus nicht viel gefährlicher? Extremismus ist nicht ein Nullsummspiel. Nur weil der Rechtsextremismus gefährlich ist, heißt das nicht, dass von einer anderen Seite keine Gefahr droht. Wie gesagt, viele Anliegen der Woke-Community mögen berechtigt sein. Das gilt es in einer offenen Gesellschaft zu diskutieren. Aber ein Teil der Bewegung wird zur Gefahr für das Zusammenleben. Er radikalisiert sich. Es geht dabei nicht nur um die inhaltlichen Forderungen, sondern um die Frage, ob sich gerade Ideologie mit Militanz vermischt und sich so etwas ganz Schlimmes zusammenbraut. Und das wird noch zu wenig wahrgenommen, ganz im Unterschied zum Rechtsextremismus. Dort wird die Gefahr von weiten Teilen der Bevölkerung erkannt. Am letzten Wochenende gingen in Deutschland aus berechtigter Sorge 100.000 auf die Straße. Aber ja, gegen Woke-Militanten noch nicht so ganz. Ne? Ja. Aber ist es nicht genau... Also diese Demonstrationen sind wieder eine Auswirkung von genau dem Problem, das dieser ganze Woke-Komplex jetzt hat. Der lebt in den Medien und in den Politikebenen von Bundestag bis Amadeo und Antonio Stiftung. Da lebt der. Und das sind nicht so viele Leute wie der Rest. Und deswegen versucht dieser kleine Teil der Bevölkerung jetzt gerade, alle anderen so zu spalten oder halt eben in die Nazi-Ecke zu stellen, dass die Machtbasis erhalten bleibt. Ich finde aber auch, dass sie bestärkt werden teilweise dadurch, dass sie dann eben auch finanziert werden. Das ist ja eine Bestätigung. Das ist ja, du musst das als einen Komplex sehen. Das ist ein, wie damals als der Dingens Eisenhower oder wer es war, von dem militärisch-industriellen Komplex gewarnt hat. Das ist der politisch-medial NGO-Komplex, keine Ahnung. Und der ist ja selbstreferenziell, der gibt sich gegenseitig Geld. Oder nimmt es von uns und gibt sich gegenseitig Geld. Genau. Und der repräsentiert 20%, max 30% der Bevölkerung. Und davor haben die Schiss. Und deswegen wird jetzt hier so getrommelt und wird weiterhin versucht, oh nee, oh blöd, auch der Maaßen ist böse und auch die Wagenknecht ist sicher auch böse. Dieser Komplex hat Angst um seine Macht. Und tja, deswegen sehen wir das, was wir gerade sehen. Kontrollmechanismen, ja, ich meine, ich würde sogar sagen, weniger von den Prozentzahlen, die du gerade gesagt hast, aber ja. Und ey, wirklich, wir profitieren davon tut ja noch eine weniger Prozentzahl. Wir sind es ja in den Wahlbefragungen, da sind es ungefähr 20-30% der Bevölkerung, die noch die Ampel wählen. Und da sage ich auch, da ist nicht jeder ein Wokey von. Aber genug noch die Mittel auf. Weil es ja für die gute Sache ist. Ja, gegen die Nazis. Ja, er fordert halt mehr Aufmerksamkeit. Er sagt auch zum Beispiel, wer eine Uni besucht und zur Militanz neigt, geht eher in die linksextreme Szene. Wer mit seiner Familie auf dem Land lebt, wo es weniger Migration gibt, landet vielleicht im rechtsextremen Milieu. Und wer unpolitisch aufwächst, kommt vielleicht zum Fußball-Hooliganismus oder zu ähnlichen vor. Also er sagt halt, die Militanz ist das Problem. Der Aktivismus ist nicht das Problem. Die Militanz plus der Aktivismus, das ist das Problem. Ja, das ist richtig, absolut richtig. Ja, und hier gab es den Versuch einer Desinformationskampagne, wo hier jemand bei, also ein echtes Inserat allerdings für eine nicht existente Wohnung hier eingereicht hat, wo also geschrieben hat, dass man nicht an Israelis und alle, die mit Israel sympathisieren, vermieten wollen würde. Menschen, die den Genozid in Palästina befürworten. Also, ja. Und den Hoax erkennt man daran, dass es in einem 6-Familienhaus kein 5. Obergeschoss gibt. Ne? Gibt es nur 3 Geschosse. Ne? Außerdem ist es da zu feucht für Ausgebaute Hobbykeller, sagen die Anwohner. Okay. Ja, also die, wo das da erschienen ist, haben auch gesagt, dass sie das nicht nachvollziehen konnten, was das gewesen sein soll. Und auch die Person, die das eingestellt hat, konnte nicht ausfindig gemacht werden. Wahrscheinlich auf europäischer Ebene oder so, nehme ich mal an. Irgend so ein Zauberwort werden sie uns wieder geben, hier Ich so glaube, die haben der einen Zettel eingeführt, Spielausstellung. einen neuen Zettel, wo das Ja, draufsteht. so wie die Das wäre Ampel die interessant. Einwirkung von Antisemiten verhindern, steht da für die, die es noch nicht gelesen haben und ja, Ja. wahrscheinlich die Hände falten und beten oder so, oder? Ja, also es ist eine schöne Nebelkerze, so wie die Ampel die Einbürgerung von Antisemiten verhindern. Ne, am Freitag beschloss der Bundestag die Reform der Staatsangehörigkeitsrecht, die vor allem die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglichen und Einbürgerungsfristen verkürzen soll. Ja, aber reden wir über Antisemitismus, das ist natürlich sehr viel wichtiger als die beiden anderen Sachen, die ich gerade genannt habe. Darüber brauchen wir nicht reden. Alles vollkommen normal hier. Damit gelockerte Einbürgerungsvoraussetzungen nicht zu mehr importiertem Antisemitismus in Deutschland führen, trifft das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts Vorkehrungen. Es fügt drei Regelungen ins Staatsangehörigkeitsgesetz ein, um EinbürgerungskandidatInnen ja, mit antisemitischen Gesinnungen herauszufiltern. Ja, das Gesinnungen wurde aber nicht gegendert. Aber EinbürgerungskandidatInnen. Ja, sehr gut. Diese drei Filter, ja, es gibt erstmal eine Konkretisierung des Bekenntnisses zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Ne, das wurde, also die freiheit demokratische Grundordnung, der Begriff wurde quasi erweitert. Und zwar heißt es da künftig zusätzlich, antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen sind mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes. So, zusätzlich, wenn tatsächlich Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass das freiheitlich-demokratische Grundordnungsbekenntnis inhaltlich unrichtig ist, kann bis zu 10 Jahre nach Einbürgerung die Staatsbürgerschaft wieder aberkannt werden. Ja. Und das schärfste Schwert, um die Richtigkeit der Bekenntnisse sicherzustellen, ist klar, innerhalb von 10 Jahren kann die Einbürgerung zurückgenommen werden, wenn die durch arglistige Täuschung oder durch vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist. Ja. Ihr merkt schon, das ist hier echt toll, was Sie hier gemacht haben. Es lohnt sich wirklich. Hauptsache, eine Antisemitismusbremse ist hier eingebaut worden. Ja, das Problem ist, man kann da eigentlich reinschreiben, was man reinschreiben will, weil eine explizite Auflistung von irgendwelchen Sachen bringt nicht sehr viel, weil bestimmte Sachen sind ja schon drin. Ja, aber hier wurde explizit nochmal auf bestimmte Sachen gepocht, damit es gut aussieht. Ne, zum Beispiel zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihre Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens sowie zum friedlichen Zusammenleben der Völker und dem Verbot der Führung eines Angriffskrieges. Da muss man sich auch zu bekennen, dass man das alles will oder beziehungsweise nicht will. Ja, Ja. das ist ja eigentlich alles schon implizit, aber es muss jetzt nochmal explizit gesagt werden. Ne, der Schutz des jüdischen Lebens und das friedliche Zusammenleben der Völker und das Verbot von Führen eines Angriffskrieges. Da muss ich irgendwie direkt an Russland denken, ja, weil das, was Russland macht, darf man ja auch nur einen völkerrechtswidrig geführten Angriffskrieg nennen. Alle anderen Bezeichnungen sind ja nicht zulässig. Ne? Keine Ahnung, nicht, dass da irgendwelchen Leuten die Staatsbürgerschaft aberkannt wird, deswegen. Ja, also im Rahmen der ganzen Einbürgerungs- und Einwanderungsdebatte, die wir haben, ist dieses ganze Gesetz, ja, die doppelte Staatsbürgerschaft wird erlaubt und die Fristen werden verkürzt. Alles andere ist wirklich Makulatur. Dass man da jetzt aufgrund der Angelegenheit mit Israel und Palästina nochmal so einen Paragraphen reinmacht, ich meine, es ist unappetitlich, finde ich. Ja. Ja, doppelte Staatsbürgerschaft haben die Leute nie gewollt, das weiß ich genau. Ne? Da immer eine große Ablehnung dagegen. Aber das machen sie ja schon länger und jetzt ist es, glaube ich, auch richtig fest ins Gesetz geschrieben. Ne? So geht man aber nicht mit Macht um. Eigentlich macht man das so nicht, hört sie nicht. Ja, aber das ist doch total gemein, einfach zu denken, dass die Leute dann irgendwie kein wirkliche, wie ist das Wort, Bindung was sie da oder so. benutzen? Ja, so Ja. ähnlich. Loyalität, genau, das Wort. Ja. Ja, das spielt ja keine Rolle. Es geht, wie gesagt, ich finde es so unappetitlich, dass auf diesem Thema so rumgeritten wird. Ne, und jetzt, anstatt über die wirklichen Punkte zu diskutieren, mit der doppelten Staatsangehörigkeit, ich meine, wie viel Kontroversen kann das eigentlich? Ich meine, ja, ich meine, könnten wir jetzt auch alle eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen? Ist das möglich? Na, gute Frage. Angeblich ist das dadurch jetzt auch möglich, aber das halte ich auch für ein Gerücht, weil das kommt ja auch Ja. darauf an, was das Land, andere Land will. Aber ja, ich Also, würde es denn herkriegen, wo wir dann so. hingehen und unsere Staatsbürgerschaft haben wollen. Das ist ja die Frage, was die das erlauben. Genauso wie es bei uns ja auch war. Ist ja jetzt nicht. Ja, aber können wir auch gleich noch drüber reden, weil ich habe auch den Bundestagspunkt nochmal. Die Ja. tippen sich an die Stirn, würde ich sagen, aber gut. Ja, also ich meine, ne, die Diskussion auf diesem Rücken dazu führen, sagen, ja, okay, wir wollten explizit reinschreiben, das Existenzrecht Israels darf nicht geleugnet werden. Ich meine, das ist alles schon subsumiert unter anderen Sachen. Warum muss man alles nochmal explizit nennen? Das ist eine absolute Nebenkerze, die absolut gar nichts bringt. Es ist so ein Blödsinn bei Doch, diesem das macht Thema. jetzt den Unterschied. Es kann auch keiner einfach irgendwas dann da sagen und dann hinterher sich Ah da ja, doch, dran halten oder so. eine Sache gibt es tatsächlich. Bei bestimmten Straftaten, in denen eine antisemitische oder sonst menschenverachtende Motivation naheliegt, sind die Einbürgerungsbehörden künftig verpflichtet, eine Abfrage bei der Staatsanwaltschaft vorzunehmen. Also, wenn tatsächlich jemand eingebürgert wird und dann kriegt er halt so eine Straftat, wird er wegen so einer Straftat verurteilt. Dann kriegen die Einwanderungsbehörden auch Bescheid und dann könnte theoretisch innerhalb von 10 Jahren auch die Staatsbürgerschaft wieder aberkannt werden. Ja, aber zum Glück Also machen das die ja ist auch nichts. eine Verschärfung, die da drin ist, die will ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber Ne? die Also ich machen will ja nicht nichts jemandem Menschenfeindliches Unrecht zum tun. Glück, weil sind ja keine Rechtsextremen. Ja, 10 Jahre ist doch schön. Ja, German Society has been fucked over twice. Ja, Ja, zweimal also hier ist ein Israeli aus überkickt worden. Berlin, der also nochmal auf Englisch hier ganz klar sagt, dass er kein Problem damit hat, Hebräisch zu sprechen in der Gegenwart von anderen Deutschen. Und er findet also diese Geschichte, dass jetzt irgendwie die Deutschen hier halt das Antisemitismusproblem sein sollen, findet er lächerlich. Und dass es halt importiertes Islamo-Nazism ist, wie er hier schreibt. Destruktive Immigrationspolicies. Ja, und das hat uns ein Zuschauer geschickt. NRW-Lehrerin packt aus. So schlimm ist das Islamismusproblem an deutschen Schulen wirklich. Ja, ist auch nur ganz kurz. Lehrerin Birgit Ebel sagt, sie unterrichtet Deutsch und Geschichte. Nie zuvor gab es noch in der Wahrnehmung ein solches Bekenntnis zum radikalen Islam von Schülern wie zur jetzigen Zeit. Das ist doch meine Aussage. Gerade seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gäbe es ein verstärktes, offenes, lautstarkes Bekenntnis zur muslimischen Welt. Bei ihr in der Schule. Das haben viele vorher nicht gemacht. Viele haben zwar keinerlei Ahnung, aber dennoch eine Meinung. Ja, wie bei Fridays for Future damals. So, sage ich jetzt, das ist jetzt meine Einschätzung. So schreien einige Schüler auf dem Schulhof laut Hamas, Hamas oder schreiben Free Palestine an die Tafel. Auch gegenüber Birgit Ebel als Lehrerin zeigen sich besagte Schüler keinen Respekt. Im Gegenteil, weil sich die Lehrerin als Mitglied der Grünen und des Vereins Kurdische Gemeinde Deutschland klar gegen Rassismus stellt, wurde sie von einigen Schülern schon als Judenhure beschimpft. Autsch. An anderen Schulen gehe es auch ohne Scharia-Polizei ähnlich schlimm zu. Ich kenne Fälle von anderen Schulen, an denen sich fast 20 Lehrerinnen von Oberstufenschülern mit Migrationshintergrund sexuell belästigt und sexistisch gedemütigt fühlen. Wenn die Frauen vor der Klasse treten, rufen heranwachsende Jungen geile Titten Oder geiler Arsch oder belästigen sie anderweitig, berichtet die Lehrerin aus NRW gegenüber Bild. Ja, normal, oder? Kein Problem, würde ich sagen. Also das neue Normal ist das auf jeden Fall, wenn da nichts gegen, dagegen getan wird. Das kennen wir ja. Ja, nur wenn das so die einzigen deutschen Wörter sind, die sie können, Titten, Arsch, dann bringen sie die eben. Ist doch klar. Ja, aber diese, die Respektlosigkeit ist halt das große Problem Ach ja. daran. Ja, Das natürlich. weiß nicht, wie man das. Früher hätte man das vielleicht mit dem Rohrstock gemacht. Ja, genau, Vielleicht sollte das man war die so. Geschichte hier im Bundestag, wie wir schon gesagt haben, Ja. doppelte Staatsbürgerschaft und es hieß auch alle Nase lang doppelte Staatsbürgerschaft, ja, wegen den Gastarbeitern, ne, bla bla bla, wo ich mir auch wieder so denke, ja, ey, die sind doch alle schon viel länger als 10 Jahre hier. Und warum muss man denn für die jetzt irgendwie das verkürzen? Das macht ja eigentlich keinen Sinn. Und doppelte Staatsbürgerschaft, dann sollen sie die andere doch abgeben. Also, ich meine, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das ja sowieso meistens das Problem irgendwie ist, und so nach meiner Wahrnehmung, dass der andere Staat sich da irgendwie quer steht und die Leute noch über irgendwelche Hürden da springen lässt oder so. Meinetwegen. Aber ja, das ist aber aktuell in der Türkei, das ist nicht in Ordnung, weil. Na, ich habe ja jedes Buch lesen liegen von der Dingenskirchen hier mit dem, wo es um Muslimbruderschaft geht. Mir fällt ihr Name gerade nicht ein, aber das habe ich ja schon dreimal hier irgendwie empfohlen. Und die sagt ja ganz klar, dass die islamische Welt aktuell den Erdogan als den neuen Sultan sieht, der da für alle Muslime stellvertretend sich hier jetzt irgendwie darum kümmert, dass der Islam vorangetrieben wird weltweit. Okay. Und dann ausgerechnet aus diesem Land jetzt hier so ohne weiteres, ach ja, ist doch voll gemein, sonst sollen die doch hier schön, und man redet ja auch noch davon, dass dann damit Wahlrecht einhergeht und natürlich auch passives Wahlrecht und so. In beiden Ländern, das ist ja auch das Perverse eigentlich, ne? Also entweder oder würde ich sagen, du wählst in einem von den Ländern, aber das geht nicht, dass Menschen, die hier leben, den Menschen in der Türkei eine Regierung aufzwingen oder umgekehrt. Und es wird halt Also. überhaupt nicht problematisiert. Ich meine, klar, das wird nicht bei allen Leuten ein Problem sein. Aber es wird auf jeden Fall bei Leuten ein Problem sein. Und die Leute, bei denen das kein Problem ist, die können da auch sonst Deutsche werden, wenn die das wollen. Also das ist ja jetzt schon lange nicht mehr so, dass es in Deutschland nur überhaupt einen Weg gibt zum Staatsbürgerschaft, wenn man jetzt dieses Abstammungsprinzip, was wir hier lange hatten, na, also. Das haben wir ja Und schon lange aufgegeben. wenn wir Und uns mal die theoretische Frage stellen, was wäre, wenn wir einen Verteidigungsfall hätten, vielleicht im Osten, ne, dass ein NATO-Partnerstaat angegriffen wird oder so und wir müssten mobil machen dafür. Was nutzen mir dann Leute mit zwei Staatsangehörigkeiten? Auf der anderen Seite, wenn sie erstmal nach Hause gefahren sind, kommen sie dann wahrscheinlich auch nicht wieder. naja, gut, wobei das mit NATO und Türkei ja ein schlechtes Beispiel ist eigentlich. Die Ja, sind ja auch in der ob die NATO. NATO sich in einem hypothetischen Fall mit Russland da einmischen würde, dann sagen würde, oh, auf einmal bin ich nicht mehr NATO. Vielleicht bin ich mir auch nicht so sicher. Ja. Ja, aber ich meine, allein solche Fragen, ne? Was ist denn, wenn wir hier wieder Wehrpflicht einführen? Wer will denn mit den Generationen von. Man fährt dann mit dem Bagger durch Neukölln und lädt die ein und soll die dann zu Soldaten erziehen, oder? Das ist viel Spaß. Ich bin gespannt. Ich meine, früher oder später, das, was der Pistorius jetzt so redet, deutet darauf hin, dass irgendwann die Wehrpflicht wiederkommen wird. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ne? Ja. Also ich würde euch vielleicht den Herrn Thom hier mal vorspielen, wenn ihr wollt. Von der CDU. Ist der ein Werteunion nah? Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist wohl das Gesetz der Ampel in dieser Wahlperiode mit den weitreichendsten negativen Folgen für unsere Gesellschaft. Sie geben mit diesem Gesetz zentrale staatliche Interessen wie die Steuerung, die Vorsicht und die Sicherheit auf, und das schadet unserem Land langfristig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und während andere Länder, wie etwa Frankreich... Habt ihr schon Frau Hasselmann gehört? Wie sie gut fand? Ich habe mich schon gefragt, ob sie es ist, auf jeden Fall, aber wahrscheinlich schon. Nach durchaus leidvoller Erfahrung und mit guten Gründen den umgekehrten Weg gehen und ihre Einbürgerungsregeln verschärfen, machen sie genau das Gegenteil und senken die Anforderungen massiv ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz ist aus der Zeit gefallen. Es ist keinesfalls modern. Es ist kein Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz. Es ist ein Staatsangehörigkeitsentwertungsgesetz, das Sie uns heute vorlegen. Einbürgerung nach 5 oder gar 3 Jahren geht viel zu schnell. Es ist keine Wartefrist, wo die Menschen im Wartehäuschen sitzen. Es ist eine Prüffrist des Staates, ob die Integration der Menschen, die unsere Staatsbürger werden wollen, auch nachhaltig und dauerhaft gelungen ist. Und deswegen, weil wir den Pass auf Ewigkeit verleihen, gilt der gute alte deutsche Satz: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Und je kürzer die Fristen sind, mit 5 oder gar 3 Jahren kann noch keine Verwurzelung in unserem Land stattgefunden haben. Je kürzer die Fristen sind, desto höher das Risiko für unseren Staat. Alter Schwede, dieses Gekreische da im Hintergrund. Warum gibt es da keinen Ordnungsruf, Frau, wie heißt sie, Pau, die jetzt wahrscheinlich nicht da oben sitzt, aber... Die Hasselmann. Das kann ja nur Herr Kubicki sein, weil ich sehe ja eine Krawatte, und außer ihm ist ja kein anderer da. Wie wäre es, wenn er da mal reinhauen würde? Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft fehlt im Kern das Bekenntnis zu unserem Land. Und vor allem tragen sie dadurch die politischen Konflikte des Auslands in unsere Politik, ins Inland, durch das Wahlrecht hinein. Sie haben selbst im Gesetzentwurf geschrieben, dass etwa 2,5 Millionen Menschen, die schon länger als 10 Jahre in Deutschland sind, das heißt schon nach dem alten geltenden Recht Staatsbürger werden könnten, dies nicht tun, weil sie dann ihren alten Pass abgeben müssten. Auch das ist eine Entscheidung, welches Land einem näher und wichtiger ist. Und deswegen ist es falsch, die doppelte Staatsbürgerschaft generell zuzulassen. Und Frau Ministerin Alabali Radovan, wir waren heute Morgen zusammen im Deutschlandfunk, also nacheinander, weil Sie nicht gemeinsam mit mir diskutieren wollten, sei es drum. Sie waren sehr offenherzig in Ihrem Teil. Sie haben erklärt, dass Ihr Ziel sei, einem großen Teil der in Deutschland lebenden Menschen das Wahlrecht zu geben. Sie wollen sich neue Wählerschaft generieren mit diesem Gesetz. Aber vorsichtig, da gibt es eine Zwischenfrage. Ich würde Sie gerne zulassen. Aber vorsichtig. Darf ich mal kurz fragen, Herr Kollege Thrum, wo Sie eine Zwischenfrage gesehen haben? Ja, gerne, wenn Sie so fragen. Ah, bitte. Ich lasse die Zwischenfrage zu. Also Herr Thrum kann das nicht machen, ich kann das machen. Na, bitte. Dankeschön, dass Sie beide die Zwischenfrage zulassen. Meine Frage betrifft Ihren Kollegen David McAllister. Was sagen Sie dem, wenn Sie die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen wollen? Dem sage ich, der soll sich entscheiden. Wie allen. Er soll sich entscheiden. Ist doch ganz einfach. Gilt für jeden gleich, ob der jetzt CDU McAllister ist oder irgendwer anders. Ist doch für jeden gleich, Mädchen. Ja, und ich wüsste nicht, dass jetzt irgendwie Schottland hier irgendwie vom neuen Sultan regiert wird. Obwohl, es ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Anderen EU-Bürgern, im Übrigen auch anderen durchaus befreundeten Staaten wie Amerika oder wie unserem Freundesland Israel. Selbstverständlich kann es doppelte Staatsbürgerschaften geben, aber nicht generell. Wir müssen unterscheiden zwischen den Ländern, die bei uns befreundet sind, die uns nahestehen, bei denen wir keine ausländischen politischen Konflikte nach Deutschland hereintragen, und denen, wo es eben auch kritisch werden könnte. Deswegen ist genau das, was Sie machen, der falsche Weg. Die ganze Welt über einen Kamm, Sie, die Ampel, nicht Sie persönlich, aber Sie werden ja wohl auch zustimmen, Sie, die Ampel, machen die ganze Welt über einen Kamm scheren. Und das tut unserem Land nicht gut, sondern wird die Konflikte in unserem Land weiter anheizen, liebe Kolleginnen. Herr Kollege Strom, wir haben eine... Das ist auch menschenfeindlich hoch 30, oder? Das sind doch nur Menschen, die in der Welt leben. Weitere Zwischenfrage der Kollegin Pohler. Lassen Sie die auch zu? Ich würde die auch noch zulassen. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Kollege Trom, Sie wissen ja, dass schon jetzt weit über der Mehrheit der Einbürgerung unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit stattfindet. Ich selbst habe keinen Einbürgerungsantrag stellen müssen. Ich habe aber auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich bin diesem Land loyal gegenüber. Ich diene meinem Land als Abgeordnete. Sprechen Sie mir das ab, Herr Kollege Trom. Nein, es ist für alle gleich. Weil wir müssen es für alle gleich machen, Mädchen, verstehst du es denn nicht? Wir können mit einzelnen Ländern da Verträge abschließen, aber wir können nicht mit jedem einzelnen Menschen prüfen, weil das gar nicht geht. Ob der Gewissensprüfung ist nicht möglich. Und deswegen sagen wir, entscheide dich bitte. Und dann sehen wir ja, für wen du dich entscheidest. Und dann haben wir ja, dann hast du dein Statement doch abgegeben. Where's your fucking problem? Das Leben ist kein Ponyhof. Hier schätze ich Sie im Persönlichen durchaus zu sehr, nicht in Ihren politischen Überzeugungen. Das wissen Sie aber im Persönlichen durchaus. Wir sitzen schon einige Zeit zusammen im Innenausschuss. Aber genau darum geht es. Natürlich gibt es positive Beispiele, wo die doppelte Staatsbürgerschaft generell kein Problem ist. Natürlich gibt es positive Beispiele, wo jemand auch nach 3 Jahren schon nachhaltig integriert ist. Sie dürfen das bloß nicht für alle Fälle, Frau Pullert, ich rede noch mit Ihnen, ja? Sie dürfen das bloß nicht auf alle Fälle ausdehnen. Das Ziel des Staatsangehörigkeitsrechts ist es, eine Prüfung durchzuführen, wer tatsächlich zu unserem Land und in unsere Gesellschaft dauerhaft auf ewig passt. Und deswegen ist Vorsicht geboten, ist Sicherheit geboten und nicht das Ausschütten mit der Gießkanne, Frau Kollegin. Und da lachen sie. Guck, wie sie lachen. Nein, das entscheidet leider die Ampel mit ihrem Gesetz, Frau Kollegin Hasselmann. Und Sie entscheiden es falsch. Und anschließend an dem, was ich gesagt habe mit dem Wahlvolk, passen Sie auf, was Sie tun. Die meisten, die Arroganz der Macht, ganz genau, keine deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, kommen aus der türkischen Community. Herzlich willkommen. Jawohl. Und die meisten, die hier leben, wählen dann AKP und Erdogan bei ihren Wahlen. Sie tragen diese Konflikte zu uns in Land hinein. Und spätestens seit dem 7. Oktober müssten wir wissen, dass wir bei Deutschen wie Nichtdeutschen Integrationsprobleme haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Migrationskrise, der Krieg in Israel. Es ist die völlig falsche Zeit, ein solches Gesetz hier einzubringen. Sie spalten damit unsere Gesellschaft noch tiefer, als es ist. Sie gießen Öl ins Frustfeuer unserer Bevölkerung, und deswegen schaden Sie damit unserem Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Drohm. Also inhaltlich sehr gute Rede, kann man nichts sagen. Aber nervig, dieses Geschrei da. Er muss ja richtig die Stimme erheben. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, ist er richtig rot angelaufen, hat das mir auch mitbekommen. Ich weiß ja, also ich sage, so Politiker, so stelle ich mir Politiker vor, nicht im Straps und nicht Geschrei und nicht irgendwie unter der Gürtellinie, so stelle ich mir Politiker vor. Ist vielleicht ein bisschen langweilig und ein weißer Mann und so, aber ja, aber es ist auch interessant, finde ich, dass er die politischen Gegner da im Raum direkt adressiert und anguckt und anspricht und die anderen gerne mal so für sich reden, ne? Nicht irgendwelche Zwischenfragen hören wollen oder sowas. Ja, also, das ging da eigentlich, also war viele Fragen. Aber ich fand es auch gerade bezeichnend, dass einer von denen, die da gelacht haben, als er gemeint hat, die Konflikte werden hier rübergetragen, das war die Frau Bayram, die ja vom Ströbele dann den Berliner Wahlkreis geerbt hat. Mhm. Und das ist ja die Dame, die damit populär oder hier bekannt geworden ist, dass sie als Vermittlerin in irgendwelchen Clan gegen Hip-Hopper-Streits irgendwie vermitteln konnte. Also scheinbar irgendwelche Verknüpfungen dahin hat oder so. Und das ist die, die jetzt hier lacht, wenn man sagt, dass die Konflikte aus dem Ausland hierher getragen werden. Also ist ja mal falsch ohne Ende. Jetzt der Julius Jui kommentiert dann nochmal drunter, jetzt müsste die CDU nur noch so handeln, wie der Herr Thom das skizziert. Wir wissen alle, die würden beim ersten Versuch der Grünen umfallen und das genauso abwinken, wenn sie jetzt in der Situation ja, der SPD wären. Ja, mit den Grünen weiß ich jetzt nicht so genau, aber bisher war es ja so, dass sie das verhindert haben, weil gefordert wird das ja schon lange. Also in den ganzen GroKo-Jahren und so haben sie das ja verhindert. Ja. Und wie war dieser Spruch von der FDP? Ja, die hatten wieder irgend so einen super tollen Spruch, haben sie sich einfallen lassen, den sie dann alle gesagt haben. Ah ja, genau, wir wollen nicht wissen, wo du herkommst. Wir wollen wissen, wo du hin willst. Yeah. Das wird's bringen, ne? Das ist das Gefährliche. So ein schmissiger Slogan ist wichtig, Chris. Naja. Genau, und der Beirand auch noch selber erzählt hier. Also, oh, bitte nicht. Nee, ich erspar's euch. Und das war auch noch wieder eine sehr merkwürdige Zwischenfrage von unserer Lieblingspolitikerin, die sie jetzt hier nicht einzeln rausgeschnitten haben und ich weiß nicht mehr, wo die war. Ullepulle? Nee. Nee, die komische von den Grünen hier, Lamia Kador, wo ich ein komisches Gefühl immer habe. Nee, die redet, muss ich auch dieses Mal wieder. Please, honey, don't. Hier gibt es eine Umfrage vom Pew Research Institute und sie haben mir gefragt nach Customs and Traditions, ob die wichtig sind für die nationale Identität. Und ja, dreimal dürft ihr raten. Ich fand es schon mal interessant, dass das in Kanada irgendwie wichtiger ist als in den USA. Aber dann habe ich mich so ein bisschen erinnert, dass Kanada ja auch noch dieses Monarchie-Ding hat und vielleicht liegt das da dran irgendwie, dass sie da noch so ein bisschen mehr Traditionen haben, die irgendwie wichtig sind für die nationale Identität. Ja, du vergisst Eishockey und Bäume fällen und komische Jacken tragen und Boots anhängen. Ja, gut, das natürlich auch, ja. Ich glaube schon, dass Kanada, ich erinnere mich da hier an den Michael Moore-Film, wo die Leute in Kanada nicht mal die Türen zugeschlossen haben. Ich glaube, das ist noch ein bisschen eine engere Community als in Amerika, weil die halt nicht dieses Wild West-Ding irgendwie gefahren sind lange Zeit. Ist eher wie so ein europäisches Land halt, bevor 2015. Ja, und in Europa ist also Ungarn, gefolgt von Polen, das Land, wo das am wichtigsten ist. Und natürlich unsere Freunde in Griechenland. Immer schön auf die Tradition. Recht haben sie. Ja, und am wenigsten in Europa. Und Italien. Ist... Und auch unsere Freunde von den Niederlanden haben auch gesundes Selbstbewusstsein. Ja, da haben wir ja letztens auch gehört, dass die noch das beste Verhältnis zu ihrer Kolonialzeit sogar haben. Das hat Habt ihr dieses Ding mit Jordan B. Peterson und Eva Fladingerbrock gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Also ein Teil davon. Ich habe es nicht ganz bis zum Ende gesehen. Fand ich interessant, diese europäische Misere mal vor ihm ausgebreitet zu sehen. Ja, irgendwann hat der Peterson so monologisiert, da habe ich abgeschaltet. Boah, das kann er aber auch manchmal ganz gut. Ja, das kann er echt. Ja, und relativ weit unten haben wir Spanien und Schweden, aber ganz am letzten Platz ist Israel tatsächlich. Bei denen ist es am unwichtigsten wohl. Ja, aber das ist ja auch irgendwie komisch. Weil die sind ja schon sehr... Für die nationale Identität ist es komisch, ja. Es gibt ja auch da halt ganze Gruppen, die sehr so auf amische Art und Weise sehr orthodoxe Judentum nehmen. Ja, also. Ja, vielleicht sind es ein bisschen zwei Extreme, ne? Welche, die oder vielleicht halt auch, weil es zwei, zwei Bevölkerungsgruppen sind irgendwie. Das kann natürlich auch sein. So ein verbindendes Ding ist, wie in Ländern, die homogenere Bevölkerungsgruppen haben. Da wissen wir ja, wo es hingeht im Endeffekt. Hm? Ja, und in Brasilien ist es tatsächlich auch relativ wenig. Hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, als Land, wo man sich nicht viel mit Traditionen zum nationalen Gefühl. Wo ist jetzt Kanada? Das wäre jetzt interessant. Oben, Mann, hier. Da oben, da. Okay. Ja. Nochmal zum Vergleich für die europäischen Länder, aber. Und US, ja. Da hast du halt auch bis auf den American Dream halt auch nicht so viel Verbindendes. Also ich würde sagen, in Ländern, wo du halt heterogene Gruppen hast, ist es weniger. Indonesien ist am meisten. Ist halt da noch ein... Also in Israel heißt das doch so viel wie du. Ja, du kannst auch ohne Locken ordentlicher Jude oder Israeli sein. In Texas holt sich gerade die Bevölkerung die Grenze zurück, sozusagen, die Kontrolle über die Einwanderung. Und versucht da eben Einwanderung zu stoppen. In Amerika hat es in den letzten 2-3 Jahren auch ziemlich stark zugenommen. Wir haben irgendwie 2,5 Millionen Einwohner gehabt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Das möchten die da auch nicht so gerne. Und der Staat möchte aber auch nichts dagegen tun momentan, beziehungsweise die Führung wohl, Biden und seine Konsorten. Möchten das nicht, dass da was gegen getan wird. Und jetzt machen die Leute selber was dagegen. Und wird dann vor Gericht verhandelt und so weiter. Das ist ganz schön spät, steht ganz schön spitz auf Knopf. Die fangen an, tatsächlich an dem Fluss entlang Stacheldraht zu verteilen und zu ziehen. Und die Leute physisch zu versuchen zu hindern, ja. Der Stacheldraht war schon da, aber der Biden hat halt verfügt, dass der Stacheldraht abgebaut werden soll. Und daraufhin hat der Gouverneur den Status einer Invasion ausgerufen und bezieht sich da halt auf seine Rechte zu sagen, in dem Moment kann der Bundesstaat Texas die Grenzkontrolle an sich ziehen. Ja, und das hat er getan. Mhm. Und das hat sich ja jetzt inzwischen schon ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin fasziniert davon, dass es in den deutschen Medien keinerlei Niederschlag findet, weil inzwischen haben sich 25 andere Bundesstaaten hinter Texas gestellt, was rein rechnerisch ein Pakt bedeutet. Ja. Und das ist natürlich, kann man das, wenn man die Karte sieht, sieht man, das ist im Endeffekt die Wahlkarte mit kleinen Abweichungen. Ja. Also die republikanischen Staaten sagen, Texas hat recht. Die demokratischen Staaten, nein, wir müssen die Grenze aufmachen. Auch wieder hier die Frage, ne, cui bono. Diese Leute gehen alle in die Areas, wo du halt viele Menschen hast, alle in die Städte, und dann machst du das Gewicht da vielleicht auch wieder anders, weil würdest du eine Partei, wenn du nur zwei Parteien hast, würdest du die wählen, die dich rauswerfen will? Mal gucken, ob wir demnächst auch eine Offensive in Amerika sehen, diesen Leuten das ganz gleich zu machen, Amerikaner zu werden. Ne? Also, ja, ich bin gespannt, wo das hinführt, aber ich weiß nicht, ob es inzwischen schon Konfrontationen gab, aber im Endeffekt sähe das dann so aus, dass die Nationalgarde praktisch die Leute dort vertreibt, die dort für die Feds arbeiten und sagt, geht hier weg, ihr habt hier nichts mehr zu suchen, die Nationalgarde von Texas hat es jetzt übernommen. Da, wir wissen, wie so Sachen ausgehen können in Amerika. Interessant. Und dann haben wir eine Sezession von den ganzen East Coast und von Kalifornien bis hoch nach hier Oregon und Washington. Und halt die Kommt das jetzt von der texanischen Regierung oder von der Bevölkerung? Vom texanischen Gouverneur kommt das. Mhm. Der hat diesen Invasionszustand ausgerufen und hat praktisch die Bundesbehörden der Grenzkontrolle den Auftrag entzogen, die Grenze zu kontrollieren. Weil er das jetzt selber machen will. Mhm. Interessant finde ich, dass New Mexico, dass der direkt daneben liegt, praktisch, dass die in dem anderen Camp sind. Ja, die scheinen also da keine Probleme so zu sehen. Und halt 2,5 Millionen, ne? Muss man mal überlegen. Was bedeutet das wieder für den amerikanischen Wohnungsmarkt? Was bedeutet das für all diese Konkurrenzverhältnisse, in denen die Amerikaner sowieso schon hart, noch härter stehen als wir? Man kriegt den Eindruck nicht los, dass das irgendwie... Ja, aber es hat auch niemand was dagegen, dass das jetzt so läuft, sozusagen. Zum großen Reset oder wie auch immer man das nennen will, ist halt, ne? Weil wer sind die renitentesten Nationen auf der Welt? Wenn ich die mit genug Stress flute, kriege ich die unter meine Knute. Diese ganzen Demokratien, die noch was auf freie Meinungsäußerung und so einen Scheiß zählen. Wenn ich die alle irgendwie destabilisiere, werde ich danach irgendwie aus den Trümmern was für mich bauen können. Ich freue mich so drauf. And this is a total lie. The Mars Affer has no plan. He doesn't understand anything. Please eat your bug. Fuck, echt. Aber wir haben Anti-Recht. Wir haben historische Beispiele, wie man es besser machen kann. Die Anti-Rechtsbewegung. Hier mal Wikipedia, allerwelts Lieblingsseite. Aber für den Fall können wir es ja mal nutzen. Also die Anti-Rechtsbewegung. Fan Yo Yong Dong war eine landesweite Säuberung der sogenannten Rechten, die Mao Zedong ab 1957 in der Volksrepublik China ins Leben gerufen hatte. Dabei wurden zwischen 1 und 2 Millionen Menschen willkürlich als rechts eingestuft und in 2 Schüben in Erziehungshaft gesteckt oder hingerichtet. Es wird angenommen, dass die Bewegung 1959 endete. Die Kampagne war nicht auf die Kommunistische Partei selbst beschränkt. Auch hochrangige Vertreter der Kommunistischen Partei wie Deng Xiaoping und Peng Zhen spielten eine wichtige Rolle in der Kampagne. Die Kampagne wurde als Fortsetzung der Berichtigungsbewegung, wahrscheinlich sogar die gute Berichtigungsbewegung. Ja, für alle, die noch nicht genug hatten von der Schlachterei. Ja. Nach den Statistiken aus dieser Zeit wurden mindestens 550.000 Menschen als Rechte eingestuft und verfolgt. Die meisten waren Intellektuelle und Mitglieder anderer politischer Parteien. Ui. Erstaunlich, ja. Andere haben geschätzt, dass insgesamt 1 bis 2 Millionen Menschen verfolgt wurden, von denen viele aufs Land geschickt wurden oder Laogai erhielten, was auch immer Laogai ist. Muss ich kurz nachgucken. Reform durch Arbeit. Arbeitslager, ja. Die genaue Anzahl der Todesfälle ist jedoch nicht bekannt. Die Anti-Rechtsbewegung war ein Wendepunkt in der Geschichte Chinas, nachdem China de facto in einen von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierten Einparteienstaat eintrat. Nun ja. Nur so. Mal so eine historische Fußnote, ne? Die Ampelpartei. Die sind vielleicht noch die gute Ampelpartei. Was hast du da so markiert? Beschädigt auch die Demokratie in China schwer, habe ich auch sehr drüber gelacht. Ja. Welche Demokratie? Aber so rettet man doch die Demokratie. Da Chinese Democracy war ein überbewertetes Album, meiner Meinung nach. Und auch von wem? Nicht so besonders. Guns N' Roses. Ach so, okay. Ja, ist auch eine überbewertete Band, von daher. Ich mag Paradise City und den Rest kannst du mich mitjagen. Ach ja. Tja, das ist die Kulturrevolution. Ist ja klar. Reform durch Arbeit ist geil. Das traue ich denen auch noch zu. Ja, bevor wir zu dem von Price eingereichten Artikel über Frankfurter Schule kommen, hier nochmal der Herr Adorno, der sagt: Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht einer sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen. Ja, und das haben diese Woche ziemlich viele Leute irgendwie getwittert. Ist mir aufgefallen und dachte mir, ja, eigentlich nach dem 7. Oktober und diesen ganzen kritischen Hansels ist das ja ziemlich ironisch, dass eigentlich viel an Antisemitismusbekämpfung schon alleine dadurch laufen würde, dass man diesen kritischen Ansatz von Unis scheucht, meiner Meinung nach. Ja, und hier sind wir ja auch an dem Punkt, an dem der Autor praktisch sein Werk verliert, ne? Also ich glaube nicht, dass Adorno das gefallen hätte, dass man mit seinen Werken im Endeffekt die Hamas... Ja, definitiv, deswegen ist es ja auch ironisch, ne? Und Es ist ja auch so, dass halt eben, ja, dieser Ansatz kann jetzt als gescheitert angesehen werden aus meiner Sicht, weil was man da ja damals dachte, ist sozusagen, der Westen ist ja schuld daran und die Rationalität und so. Na, hier Kritik. Wie hieß es? Kritik der. Vernunft? Rein Vernunft, glaube ich. Ne? Das war von Kant, glaube ich. Lies Ja, denn das Buch von ihm nochmal. marxistische Dialektik und Kulturmarxismus im Wandel der Zeiten, glaube ich. Unser Chat weiß das doch bestimmt. Wusste mal einer. Kaugummi-Glauben im Kaukasus. Ich weiß es nicht. Kritik der Aufklärung, so hieß es. Genau. Also mit Kritik der Okay. Aufklärung haben wir da nichts, Okay. kein Auschwitz verhindert, sondern eher uns wieder in die Richtung begeben. Also. Ja, würde man spontan vermuten, Aber nur zu 100 Jahre kritisch denken, was kritische Theorie nun wirklich nicht ist, würde ich da noch hinzufügen. die Das ist ja die Zankfutterschule. Sally-Definition. Das heißt doch nur Dinge hinterfragen. Der gute Sally. Juhu, 100 Jahre kritisch denken. Vorher konnte man das ja nicht. Die Frankfurter Schule ist eine philosophische Theorie, die ihr eigenes Markenzeichen geworden ist. Ja, Frankfurter Schule. Ja, das Frankfurter Institut für Sozialforschung wurde 1923 gegründet. Aber egal, 100 Jahre, wunderbar. Und ja, Horkheimer hat das Ding gegründet. Es ging um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ökonomie, Psychologie, Soziologie, Geschichte und Recht unter einem sozialphilosophischen Dach und natürlich im Bund mit Marxisten, mit eindeutiger marxistischer Ausrichtung. Ja, einige Jahre später musste Horkheimer leider, leider Deutschland verlassen, weil da kam so einer aus Österreich und dann ging es hier drunter und drüber. Hat allerdings in New York weitergemacht und hat dort den Begriff der kritischen Theorie quasi geprägt, ne? Schön finanziert von der Columbia University, dem Institute of Social Research, also ne, ist rüber gewechselt. Mittlerweile sind sie ja wieder in Deutschland. Aber ja, damals hat er die reine Lehre weiter gepredigt, bis er irgendwann zu einer Einsicht gekommen ist. Und zwar hat er die Einsicht bekommen, die individuelle Emanzipation, die zu einer Gesellschaft ohne Zwang und Ausbeutung führen soll, ist das Grundprinzip oder der Grundgedanke hinter der kritischen Theorie. Und die kritische Theorie ist nur als isolierte Praxis philosophischer Reflexion Einzelner am Leben zu erhalten. Nicht jedoch im Sinne des politisch intervenierenden Denkens einer linken Bewegung. Also, ne, Horkheimer hat gesagt, nee, kritische Theorie ist nicht das Richtige für so eine linke Bewegung, das funktioniert nicht so ganz. Ist nicht zielführend. Aber gut, dass dann der Adorno, den wir gerade schon hatten, um die Ecke gekommen ist, uns das Institut übernommen hat. Und ja, die kritische Theorie war von Anfang an ein plurales Unternehmen, wurde postuliert und ab dann ging es richtig schön los mit ja, dem ja, Umschwung. Ne? Ein Klassenbewusstsein im traditionellen Sinne lasse sich empirisch nicht feststellen, war er überzeugt, der Marxist. Also Adorno jetzt. Ja, also, nee, nee, gehen wir mal da weg. Und die Erfahrung der Verelendung hielt er für die Arbeiterklasse als nicht bestimmend. Also Elend, dass ein Arbeiter im Elend lebt, ist nicht bestimmt für sein Leben. Die Herrschaft manifestiert sich als Systemzwang und hat dementsprechend einen anonymen und persönlichen Charakter. Ne? Also systemischer Rassismus und sowas kommt ja auch daher. Und ja, das Institut für Sozialforschung hat halt mehrmals immer die aktuellen philosophischen Trends aufgegriffen. Ne? Jetzt der derzeitige Direktor des Instituts kündigt an, er werde den Kanon der Bezugstheorien um queerfeministische und posthumanistische Ansätze, antirassistische und dekoloniale Perspektive erweitern. Ja, die kritische Theorie erfindet sich halt immer wieder neu. Und interessant an der ganzen Sache ist, Der Gründer quasi der kritischen Theorie hat selber gesagt, dass es ein Irrweg ist, das für politische Bewegungen zu benutzen. Aber ja, es wird einfach immer weiter gemacht, weil das Ziel ist ja nicht, etwas Gutes für die Menschen zu tun, ne, sondern die eigene Bereicherung, sage ich einfach mal. Ne? Ja. Ne, Horkheimer hat ja halt gesagt, hier die individuelle Emanzipation, die individuelle, als Marxist sagte das, die individuelle Emanzipation, die zu einer Gesellschaft ohne Zwang und Ausbeutung führen soll. Damit ist er angefangen. Das sollte die kritische Theorie hinbekommen, aber er hat festgestellt, die kritische Theorie kriegt das nicht hin. Aber andere Leute haben trotzdem einfach weitergemacht. Und deswegen leben wir ja auch in einer gerechten Gesellschaft. Nicht wahr? 100 Jahre Frankfurter Schule und wir leben im Utopia. Ne? Hat wunderbar funktioniert. Ich habe nur 3 Jahre in der Schule in Frankfurt gemacht. Ne, lieber einen Tag Baumschule als 100 Jahre Frankfurter Schule. Wobei ja, wie gesagt, die ersten 15 Jahre ging das doch in eine ganz andere Richtung. In eine ganz andere Richtung. Geht es auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ist das ist auch Gehwegbelästigung, allerdings durch Reporter. Ja, wir kennen das Spielchen, ja. Also, jemand geht zu Penny und hat da niemanden, den er interviewen kann, dann muss halt die Praktikantin vors Mikro und dann wird hinterher behauptet, in dem Laden sei es so laut gewesen, dass man nicht gewusst hätte, dass das eine Praktikantin ist. Oder es wird halt im Reformhaus die Grünen-Politikerin angesprochen zu irgendwelchen Fragen, die Grüne im Bundestag vertreten. Das kennen wir alles, aber diese Lawine, die uns da jetzt bei diesen gesammelten Demos gegen rechts überrollt hat auf Twitter vom ÖRR-Blog, den ich hier lobend erwähnen möchte, für diese Klein-Klein-Arbeit, die der sich macht um solche Sachen oder die sich machen oder wie auch immer. In der Tat. Ja. Dieses Zeug immer wieder aufzupicken. Und wir scrollen, Chris, bitte einmal einfach langsam durch das Ding durch und schauen uns einfach mal an, wie viele Sachen sie denn da jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich das archiviert habe, so aufgespießt hatten. Guck mal, da haben wir auf einmal eine Mitarbeiterin vom HR, die irgendwie in Frankfurt interviewt wird. Haben wir dazu noch ein paar Bilder. Dann haben wir hier irgendwann einen SPD-Politiker, der dann nicht als solcher gekennzeichnet wird. Und hier haben wir jemanden, der ein Organisator ist, laut Fernsehen. In Wirklichkeit ist er halt Organisator und grüne Jugendmitglied. Hier haben wir den nächsten. Das hier ist jemand, der von praktisch ehemaliger Vorsitzender der türkischen Gemeinde, Ultranationalist, Erdogan-Fan, Organisator einer türkischen Pegida. Okay. Dann haben wir hier eine Dame von einer Schauspielerin. Kann natürlich sein, dass sie da zufällig war. Dann haben wir hier weiteren Politiker, Direktkandidat der Urbanen, okay. Politischer Aktivist. Hier ist er einfach nur Ed Green, deutscher Staatsbürger. Ja. Der interviewte Demonstrant ist SPD-Politiker in Kassel. Der für die WDR-Lokalzeit interviewte Anwohner ist SPD-Politiker. Die vom RBB interviewte Landwirtin ist ÖDP-Politikerin. Wie schaffen die das? Immer die Politiker rauszuziehen. Also es ist nie irgendwer. Gut, dass halt jemand von der grünen Jugend so ein Ding organisiert. Ist ja sein gutes Recht, hat auch keiner was gegen. Aber dann weist ihn doch als das aus, was er ist. Würde nicht ins Narrativ passen. Ich verstehe es. Weil es immer doof, wenn Regierungsanhänger für die Regierung demonstrieren. Das hat so einen Touch von Stalinallee, das möchte man halt nicht. Aber ja, seid doch so ehrlich. Der nächste ist für die grünen Hiltrup unterwegs. Dann haben wir danach jemanden aus dem Landesvorstand der Jusos Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald und so weiter und so fort. Das hört überhaupt nicht auf. Der zufällige Demonstrant beim RBB ist SPD-Politiker. Die Demonstrantin in Potsdam, die sitzt im Vorstand der SPD Potsdam-Mitte-Nord. Ja, beide interviewte zufällige Demonstrantinnen haben bei den Grünen Göttingen zu tun. Ja, aber ihr seid mehr, ich verstehe das schon. Ihr seid mehr. Und was? Ihr seid mehr, weil ihr halt die größeren Megafone habt. Das geht schon immer so mit euch. Ihr seid, wie gesagt, habe ich letztens schon mal gesagt, ihr seid die Zauberer, die kollektiven Zauberer von Oz. Ihr seid ein kleiner Haufen Wahnsinniger, der den ganzen Staat als Geisel genommen hat. Ihr seid ein akademisch-medialer Komplex, der uns zugrunde richten wird, der uns wie ein Mühlstein um den fucking Hals hängt. Ja, hier, SPD-Politikerin, Demo gegen Rechts, Leipzig, die hatten wir doch auch schon mal in der Sendung. Ich erinnere mich an die Frisur. Letzte Woche, ja. Die hatte ich genommen, weil sie von Leipzig nimmt Platz ist und ich das so schön fand, wegen Aufstehen und Platz nehmen und wie auch immer. Hin und her und her und her. Im Gleichschrittmarsch auf jeden Fall für Demokratie. Wie bei den Katholiken, immer aufstehen, hinsetzen. Danach kommt ein linken Politiker, der 12 Jahre lang hauptamtlich für die DKP gearbeitet hat. Dann kommt eine Dame, die bei Fridays for Future auch unterwegs ist. Das finde ich jetzt okay. Das ist keine parteiliche Funktion. Das ist mir jetzt relativ egal bei dem Beispiel. Ja, aber gab es nicht letzte Woche auch einen Artikel, dass die öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter keine Leute mehr finden, keine normalen, die ihnen irgendwelche Interviews geben? Dass die Menschen alle sagen, für euch nicht mehr. Ne? Von der Frau Ruß. Ja, genau. Insofern ist das natürlich, was sollen sie machen? Dann müssen sie die fragen, die sich dann bereit erklären. Das ist auch so lustig, dass sie da in dem Artikel auch gesagt haben, ne, sie haben Angst, dass sie falsch zusammengeschnitten werden. Und ich weiß noch, wie wir damals der ARD ein Interview zu Gamergate gegeben haben. Es kann schon sein, dass die Leute Angst haben, falsch zusammengeschnitten zu werden. Oder man trennt einen Nebensatz ab, wo die Hauptaussage drin war, ne? Ja, und das geht halt ewig weiter. Wir können das durchscrollen jetzt abbrechen. Aber dieser Artikel von Tichy, ich glaube, der wird auch weiter erweitert. Ist schon ein bisschen frech insgesamt. Ne? Also für denkende Menschen ist es ein bisschen so. Ja, das ist immer in die gleiche Richtung. Ne? Das sind alle irgendwie leicht links-grün angehaucht hier. Ne? Ja, aber dass die immer zufällig irgendjemand. Also da muss ja jemand. Da ist ja eine Planung dahinter dann, weißt du? Du, wir nehmen den, das ist ein. Der sagt das, was wir wollen, so ungefähr. Und dann stellen die eine Situation. Das ist kein realer Journalismus. Es ist eine gestellte Situation. Du kannst ja nicht sehen, ob außerhalb des Bildausschnitts jemand eine Knarre an den Kopf hat. Ja, gibt es auch so eine kleine Komparsen, ein bisschen Entschädigung dafür oder sowas? Bei einem Interview auf der Demo kriegst du keine Komparsenentschädigung. Na, okay. Aber gesprochen ist vielleicht schon. Nee, darum geht es ja auch gar nicht. Aber es geht darum, dass du halt suggerierst, dass du zufällige Passanten die Stimme aus dem Volk hast und das halt verschleierst, dass das fast alles Funktionsträger in Parteien sind, die halt hinter diesen Sachen stehen. Wo einen das nicht wundert, dass dann der zufällig... Naja. Du, irgendwann müsste doch mal jemand kommen, der sagt, nee, ich finde das alles scheiße. Ich wäre dafür, dass die Gesetze eingehalten werden, was Immigration eingeht oder so. Wenigstens das. Das finde ich ja hier noch besonders lustig, weil die Nimmerfroh, die kenne ich nämlich auch. Die ist nämlich die ist irgendwie freie Speakerin oder so und Psychologin und die ist auf jeden Fall bei der Naumann-Stiftung schon ein paar Mal aufgeschlagen und die hat ja auch immer so ein unsägliches Pamphlet da irgendwie verfasst darüber, wie frauenfeindlich angeblich die FDP sei und dass die hier von den Grünen als Bürgermeisterkandidatin irgendwie unterstützt wird, fand ich auch schön, also. Die waren wahrscheinlich parteilos und die Grünen haben die unterstützt oder so, würde ich jetzt mal tippen. Aber das passt auf jeden Fall gut ins Bild. Ja. Und die hier stellt jemand, wer war es? Der. Nee, Moment. Ah, wo war's? Es ist, also im Endeffekt hier, der Printmaster hat es gesagt, es ist doch die Aufgabe eigentlich der anderen Medien. Und zwar eben nicht nur so ein Nischending wie Tichy, sondern eigentlich, wenn so ein gehäuftes Auftreten von diesen Fans stattfindet, ist es die Pflicht der anderen Medien, das den Öffentlich-Rechtlichen aufs Brot zu schmieren, zu sagen, hier, was macht ihr da? Und es macht halt nur Tichy. Und vielleicht Apollo und News. Und die Achse vielleicht. Aber die werden halt die dann auch beim nächsten Mal gleich wieder, und die Affen auch, aber die werden dann beim nächsten Mal auch gleich wieder abgestraft dafür von den Etablierten. Ja. Eigentlich ist es die Pflicht des Spiegel, die Pflicht der Zeit, die Pflicht der SZ, ja, hier nachzufragen, was ist denn da? Warum passiert euch das so oft? Die haben sie doch auch irgendwie teilweise mit ins Boot geholt, ne? Über irgendwie, was war das nochmal, R&D, Recherchenetzwerk und so. Naja, oder man wird das halt von... Wenn die das selber recherchiert haben, wie sollen sie denn das an was anderes schreiben? Ne? Oder wenn man von Gates geschmiert wird und bei der nächsten Tranche auch wieder bedacht werden will. Ne? Ne? Bill und Melinda, ne? Schickt immer gut rüber für. Also, das ist auf jeden Fall prinzipiell halt schon können. Das hat man jetzt natürlich nicht gesehen, aber in dem einen Ding vom ÖR-Blog, wo auch ein Video mit bei war, da hatten sie ein Beispiel von Phoenix, wo also die Moderatorin gesagt hat, jetzt ist hier ja sowieso, der ist irgendwie Soziologe und Grünen-Mitglied, hat die dann irgendwie gesagt hat. Na, das geht doch, das ist doch ganz easy. Mehr braucht man doch nicht machen. Ich erinnere daran, dass 10 Jahre Gamergate ist. Damals war es so, dass wir gesagt haben, ihr könnt gerne mit euren Freunden zusammen irgendwie, ja? Also ihr könnt als Journalist mit eurem Spieleentwickler, Freund gerne was zusammen machen und schreibt doch darüber, aber schreibt halt um Himmels Willen vornherein, dass ihr Freunde seid. Mehr verlangen wir gar nicht. It's about ethics and games journalism. Nee, das war zu viel und das ist genauso hier zu viel. Weil es würde das Narrativ stören. Ja, da würden die Leute irgendwann sagen, sag mal, interviewen die nur Grünen und SPD-Mitglieder? Und dann müssten sie sich am Ende die Mühe machen, wirklich zufällige Passanten zu befragen. Und wer weiß, was die dann sagen, wenn die das so sagen, dass man das nicht vernünftig zusammenschneiden kann. Himmel, was da passieren könnte. Nennt man Journalismus. Das ja, dann muss man die Fragen anpassen. Muss man die Fragen anpassen, dann kriegst du die richtigen Antworten. Und dann änderst du die Frage und dann hast du die richtigen Antworten trotzdem. So kann man auch arbeiten. Weil dann gibt es wirklich keiner mehr ein Interview für die Vögel. Aber wenn ich doch schon anfangen muss, solche Sachen zu machen, dann habe ich doch ein Problem. Ja, sicher haben die ein Problem. Ja, das hier ist ein Ausschnitt von Logo von den Kindernachrichten. Mhm. Das habe ich nur drüber gelesen. Ich glaube, ich will es gar nicht sehen. Ja, ich wollte es gar nicht vorspielen. Das ist einfach nur die Frau, die hier total glücklich auf so einer Demo hier ist für Demokratie, weil das ja auch so wichtig ist und hier eine Person of Color gefunden hat, die auch irgendwie sagt, ja, ist ja wichtig wegen Menschenrechten und so. Und dann haben sie so ein 10-jähriges Kind. Oh Mann. Ja, Moment, das spielt doch mal vor. Grund von egal was. Ich bin heute hier, weil wir alle einfach wir hier sein dürfen und wir sind eine Demokratie. Yes. Ja, das ist doch Bescheid. Liebe kennt keine Nationalität. Mir hat keiner gesagt, was ich sagen soll und Demokratie. Liebe kennt keine Nationalität, ja. Das ist ganz ja, wichtig. Das mag ja sein. Liebe ist aber auch keine Größe, über die wir sprechen in der Politik. Ihr seid irre. Ja, die muss natürlich. Wer verliebt ist und heiratet, der kann ja dann auch seinen Partner herholen normalerweise. Also, das ist ja gar nicht der Punkt, ne? Ja, das waren so viele Leute und das ist doch so schön und das ist alles nur positiv und guck mal, wie vielfältig und Demokratie und der Moderator sagt denen noch, wenn ihr noch mehr über Rechtsextremismus erfahren wollt, dann schaut mal auf unserer Webseite logo.de, ja, genau. Weil das ergibt ja auch so viel Sinn und Zusammenhang und so, weil ist ja klar. So, was ist eine Deportation? Klingt komisch, ist aber ganz einfach. Ja. Ja, letzte Woche hatten wir den unten stehenden Tweet hier von der Frau Ruß, die gesagt hat, ich werde den Eindruck nicht los, dass je mehr Menschen auf die Demos strömen, selbstgewiss mit Fuck Nazi und Regenbogenflaggen wedeln, desto mehr wird die AfD als einzige Alternative wahrgenommen. Wie viele demonstrieren, ist am Ende wurscht. Die Wahlen sind dann repräsentativ. Und eine gewisse Renate Künast, ihres Zeichens Vertreterin der Weiblichkeit in der Politik und überall, sagt, sie wird immer versuchen, alles klein zu reden oder kaputt zu reden. Aber es ist völlig egal. Aber sie ist völlig egal und nicht wichtig. Wichtig sind die 100.000 die sich für unsere Demokratie einsetzen und die lassen sich nichts kaputt reden. Ist over. Ich habe nicht die Ahnung, dass das eine wichtige Tourerei war von der Wurst. Warum? Nee, das ist ja auch eine ganz konkrete Feststellung, auf die sie nicht eingegangen ist, mit keinem Wort eingegangen ist, Frau Kühnerst. Spricht die Frau Ruß damit halt auch Dinge aus, die halt viele Leute sagen. Ja? Also, dass diese Demos sind schön und gut, so als Willensbekundung eines kleinen Teils der Bevölkerung. Aber dieses Aufpusten und Pumpen, das bringt, haben wir ja jetzt auch bei den Umfragen gesehen. Die AfD hat praktisch keine Verluste dadurch. Ja? Die Mitgliederzahl steigt. Ja? Und halt, ja, gerade die Leute haben berechtigte Fragen. Niemand gibt ihnen Antworten. Und dann zu sagen, ja, nee, wir demonstrieren jetzt und stellen euch wieder in die Ecke, ist over, würde ich sagen, diese Methode. Und die Frau Ruß, die hat hier eindeutig den sickeren Burn gesetzt. Die Frau Kühnerst hat da mit so einem Lame-Joke irgendwie drauf reagiert. So, ja, es geht nicht ums Kaputtreden, es geht ums Kaputtmachen. Ne? Und das ist irgendwie langsam wird das zu viel. Alles klein zu reden. Und wie ist das denn? Wie kommt eigentlich so eine privilegierte Frau dazu, so eine junge, aufstrebende Journalistin unter den Bus zu werfen? Na, weil die doch völlig egal ist. Aber die ist doch vom Patriarchat gepimpert, wenn die sagt, die Frau, jeder, der für Gleichberechtigung ist, sagt doch jeder, egal ob Mann oder Frau, ist nicht egal, sondern wichtig und so. Verstehe ich nicht, Frau Kühnerst, müssen Sie mir nochmal erklären. Vielleicht verklagen Sie ja einfach wieder irgendwen. Die Frau Kühnerst, ich erinnere noch daran, die Frau Kühnerst war es, die es bedauert hat, dass halt die neuen Gesetze nur für verbotene Meinungsäußerung gelten und nicht für unerwünscht. Ja, der NDR sagt uns, Tausende auf Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen. Stand 28.01. Tausende sind an diesem Wochenende in Niedersachsen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Am Samstag versammelten sich allein in Osnabrück 25.000 Menschen. Ja, Pistorius warnt vor einem Systemwechsel, nicht vom Klimawechsel, oder wie? Wir stehen zusammen gegen den Hass der Faschisten und der AfD. Wir stehen für die Freiheit und die Menschenwürde jedes Einzelnen. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das ist relevant. So ehrlich. Die AfD wolle den Systemwechsel. Sie wollen zurück in die dunklen Zeiten des Rassenwahns, der Diskriminierung, der Ungleichheit und des Unrechts. Okay. Fügte er hinzu. Ja, und dann wollte ich euch hier noch das Video vorspielen. Ach nein, eins war auch noch lustige Störer bei Gedenken in Hannover. Eine Gedenkkundgebung vor rund 1800 Menschen gegen Antisemitismus in Hannover ist am Samstag, also jetzt gestern, von pro-palästinensischen Zwischenrufen gestört worden. Damn. Die beiden 25 Jahre alten Männer seien daraufhin von mehreren Teilnehmenden der Veranstaltung attackiert worden. Also die Störer sind attackiert worden, teilte die Polizei mit. Einer wurde demnach leicht verletzt. Die Angreifer entkamen den Angaben zufolge unbekannt. Also die Störer angegriffen haben, okay. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen gegen die Angreifer und den Störern. Der total gestört die Lage da in Niedersachsen. Okay. Ja, und dann wollte ich euch noch dieses zauberhafte Video jetzt zeigen. Ich glaube, der Gesichtsausdruck von der Dame lässt schon viel vermuten. Die Demonstrationen zeigen, wir sind mehr und wir sind laut. Hunderttausende Menschen. Es ist Mandy. Das ist NDR? Mandy vom NDR. Die Frau Mandy Sardi ist eine geschätzte Mitarbeiterin der aktuellen Kamera. Die ist seit Jahren bei uns, die ist auch sauber, das hat man mir persönlich bestätigt. Menschen stehen endlich auf. Der Rechtsruck wird nicht länger schweigend hingenommen. Alter. Das hat unsere Demokratie dringend gebraucht. Aber es reicht nicht, wenn Politikerinnen und Politiker auf den Bühnen dieses Landes bloß das Grundgesetz feiern. Zur Wahrheit gehört nämlich auch... Seit wann sind diese Poetry-Slam-Blinsen auch im Fernsehen? und dürfen da Kommentare zu Politik sprechen. Ich glaube, ich habe mit ihren Augenrollen und Augenbrauen hochziehen und gewackeln mit dem Kopf. Ich krieg einen Föhn. Ach, ist die ist jetzt nicht mehr bei der Neuen Presse. Ist ja was. Ich war nämlich bei einer Veranstaltung mit der. Die ist jetzt, die war früher bei der Neuen Presse, also auch vom Redaktionsnetzwerk Deutschland SPD-Ding und so. Und da ging es irgendwie um Landesberichterstattung und so, Medien und so ein Kram. Und da hat die dann halt groß irgendwie einen erzählt und ich habe dann nur ihren Namen gegoogelt und gesehen, dass sie halt nur den üblichen Scheiß halt raushaut. Also da ging es irgendwie, also bei den Artikeln, die sie geschrieben hat, irgendwie so ein Feminismus-Kram. Und es war wirklich nur Buzzword-Bingo ohne eigene Gedanken. Und da habe ich mir auch gedacht, so ja, du hältst hier irgendwelche hochtrabenden Vorträge über Journalismus und was man da machen muss und so. Und den ganzen Quatsch, den du irgendwie von dir gibst, den kannst du auch durch eine KI ersetzen. Der vergangenen Jahre trägt eine Mitschuld an der Situation. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass die AfD so stark geworden ist. Da habt ihr es, Leute. Die sind dafür verantwortlich, dass die AfD so stark geworden ist. Die Grenzen des Sagbaren haben sich verschoben, auch in den demokratischen Parteien. So manche Aussage hatte rein gar nichts damit zu tun, die Menschenwürde jedes Einzelnen zu achten. Wenn Markus Söder von Asyltourismus oder Friedrich Merz von deutscher Leitkultur sprechen, dann... Genau, Asyltourismus gibt es absolut überhaupt gar nicht. Ne? Haben wir ja auch jetzt die Tage gesehen, dass da, wo man jetzt die Bezahlkarten wirklich mal eingeführt hat, was war das, irgendwie jeder Dritte oder so, direkt die Koffer gepackt hat und die anderen sich eine Arbeit gesucht haben, weil sie ja mit dem Gutschein nichts anfangen können. Tja, ist natürlich auch eine gute Umdeutung des Satzes, die Grenzen des Sagbaren verschieben sich. Ja, ihr grenzt das Sagbare immer weiter ein. Wenn man nicht mal von deutscher Leitkultur sprechen kann, ist das ja eine Einschränkung. Ne, es ist, die deutsche Leitkultur ist ja kein so. Unding. Es ist jetzt ein Unding, ne, weil ihr dem eine negative Bedeutung gegeben habt. Deswegen habt ihr die Grenzen des Sagbaren verschoben. Ja. Ach ja, ist so ekelhaft. Die deutsche Sprache existiert praktisch nur noch in einem Reservat, wenn man das mit früher vergleicht. Genau, vom Aussterben bedrohte Sprüche, Wörter. Unter Denkmalschutz stellen. Dann sorgt das nur für eines, noch größere Feindbilder. Arme und Reiche, Menschen mit und ohne deutschen Pass, werden gegeneinander ausgespielt. Arme und Reiche werden gegeneinander ausgespielt, ja, das machen die Linken nie, niemals. Ja, und auch dieses schöne Bild, was ihr hier genommen habt im Hintergrund, da sind auch überhaupt keine extremistischen Sachen mit bei. Ich sehe da irgendwelche kurdischen Arbeiterbewegungsfahnen oder so, ne? Also die übliche Demo-Folklore. Das passiert seit Jahren und genau das ist Futter für diejenigen, die unsere Demokratie unterwandern wollen. Diese Worte sind Gift für jede freie Gesellschaft. Also Unfreiheit für diese Worte. Das ist ein Gift für unsere freie Gesellschaft. Es braucht kein Wettrennen mit der AfD um die populistischsten Aussagen. Es braucht eine Politik, die Orientierung bietet, die Menschen mitnimmt und ihnen Sicherheit vermittelt. Denn auch das zeigen die 100... Staatssicherheit oder was für eine Sicherheit? Nehmen wir die Menschen mit von der Sicherheit. Tausenden Menschen, die nun auf die Straßen gehen. Es gibt diesen dringenden Wunsch, dass sich jetzt etwas verändert. Sicher. So. Immer mitnehmen, vielleicht meint sie das in dem chinesischen Sinn, weißt du, dass die einen irgendwohin mitnehmen, Reform durch Arbeit. Ja. Die Demonstrationen müssen ein Weckruf sein. Da ist eine politische Mitte und die will keine populistische Politik. Welche Mitte? Das ist der Weckruf. Das ist der Außen-Links-Außen-Rand. Das ist der Weckruf. Alter Schwede, ja genau, das ist der Weckruf, den wir jetzt brauchen. Meine Güte. Ja, schon ziemlich gut. Der Weckruf, der sagt, wir hier im Traumland sind die wahren Demokraten. Also bleibt liegen und schlaft. Ach, Mandy. NDR, du. Das ist ja krass. Das ist hart. Das ist auch grauenhaft. Ja, das war hier in Osnabrück, wo wir gerade von gesehen haben. Da gibt es hier die FDP Osnabrück, die mit folgendem Transparent da bei der Demonstration zu Gast waren. Liberale Antifaschisten. Keine Macht der Welt kann die Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen. Genscher ist das ein Zitat wohl. Und ja, das hat aber jetzt nicht so wirklich viel mit dem zu tun, worüber sich die Leute heutzutage aufregen. Weil ich glaube mal, der Genscher wird damit damals gemeint haben, hier so ein Ostblock, wo die Leute nicht raus durften. Und heute, ja, das ist so ein bisschen anders. Wir waren gestern gemeinsam mit über 30.000 Bürgerinnen und Bürgern in Osnabrück auf die Straße gegangen. Wir waren gegangen, um gegen Faschismus und für Demokratie zu kämpfen. Wir sind nicht leise, wir sind laut. Okay. Wir sind nicht viele, aber wir sind näher. Mhm. Wenn sich der Faschismus wieder versucht, in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen, werden wir nicht tatenlos zusehen. Ja, ich meine, es ist ja so, sie sind ja mehr. Sie sind ja viel, viel, viel mehr. Ja, deswegen kommen auch so viele, wenn mal so ein paar Nasen von den Verbänden aufrufen dazu, dass doch was, dass sie kommen sollen. Wenn so ein paar Nasen von irgendwelchen Rechtsverbänden aufrufen würden, dann würden nicht so viele Leute kommen. Im Gegenteil, da kommen 500 oder so. Herrgott, nee. Ja, ihr seid mehr. Herzlichen Glückwunsch. Aber das sagt doch auch genau, dass das Problem gar nicht existiert. Sagt doch irgendwie, dass es überschätzt wird. Es zählt ja weiter, was die Frau Ruß sagt. Auf der Straße können die machen, was sie wollen. Interessant sind am Ende die Ergebnisse der Wahlen. Ja. Wir werden jede Gelegenheit nutzen und uns ihnen in den Weg stellen. Ja. Ja, das ist halt auch so das Ding. Also, man stellt sich den Faschisten in den Weg und am Ende ist man dann überrascht, ne? Stichwort diese China-Sache, die wir eben gelesen haben, was denn diese ganzen Faschisten und Rechten alle sind, ne? Und das ist ja gerade die Geschichte. Und dann ist mir dazu eingefallen, das ist ja da vor 10 Jahren bei den Piraten, als ich damals noch bei den Piraten war, auch schon mal so eine Diskussion darüber gab, wie so viele Dinge, die ja jetzt Diskussionen in sämtlichen politischen Schichten sind, über den Begriff des Antifaschismus und was man da alles so machen kann an Demonstrationen und an linker Folklore, ja, ohne jetzt irgendwie, also wo es halt aufhört, wo es dann irgendwie zu weit geht und so, und dass das doch einfach alles nur Antifaschismus ist und damit ja gut, weil Faschismus ist ja böse, also ist Antifaschismus ja vollkommen egal, was wir damit betreiben unter dem Label Antifaschismus, ist ja dann alles gut. Und da gab es damals das sogenannte Bombergate, auch so ein Gate. Und das war, als die Anne Helm, so eine Synchronsprecherin aus Berlin, an die sich keiner mehr erinnert, aber die war damals da Abgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin für die Piratenpartei. Und ja, die hatte dann irgendwie sich auf ihre Brüste gemalt, danke Bomber Harris, ne, diese übliche Parole da irgendwie. Na, das war ja der Oberkommandierende von den britischen Streitkräften, der sogenannte Bomber Harris. Und ja, und da gab es halt eine große Auseinandersetzung im Vorfeld von der Europawahl vor 10 Jahren, wo dann in der Piratenpartei halt auch viele Leute gesagt haben, das geht ja nun nicht und was macht ihr da, weil die Anne Helm war ja auch auf dem aussichtsreichen Platz 5, wie es ja in diesem alten Artikel noch heißt. Also heutzutage würde kein Mensch mehr davon reden, dass bei den Piraten irgendwas aussichtsreich ist an Listenplätzen. Ja. Genau. Und ja, also es haben ja noch lange nicht alle Leute gut gefunden, aber so Linksbizarre dann halt aus der progressiven Ebene von der Piratenpartei, die waren natürlich total auf der Seite, das ist doch alles ja, alles Böses und massive Anfeindungen der rechten Szene hätte es da angeblich gegeben gegen die Dame, was vollkommener Quatsch ist, hat es nicht gegeben. Und wir stellen uns mit aller Geschlossenheit hinter die Mandatsträgerin. Und ja, alle, die das kritisieren, machen eine Hetzjagd durch Neonazis. Und das sind Drohungen und Diffamierungen gegen die Personen, wenn man sich darüber aufregt, dass sie da solche linksextremistischen Geschichten irgendwie einfach auf selbst, weil sie da Bock drauf hatten, das richtig findet, irgendwie durchzieht. Und das hat sie zur Zielscheibe von Rechtspopulisten und Nazis werden lassen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen was man danach noch häufiger gehört hat. So von wegen, ja, ihr weist darauf hin, dass irgendwelche Quadro-Punkt-Punkt-Punkts irgendwelchen Bullshit reden und da gibt's dann rechten Shitstorm und tralala und Drohungen und so weiter und so fort. Ja, und das gleiche nochmal, ein Telepolis-Artikel dann davon, dass sie dann alle ausgetreten sind hier. Lauer, Höffinghoff, Helm, Domscheit, Berg und Wirth. So progressive Lauer. Clique. Lauer, der hat so eine geile Doku drüber gemacht. Ne? Lauer. Und hier an den bunten Haaren sieht man es auch so ein bisschen. Die Leute haben halt viel vorweggenommen, was dann danach halt explodiert ist, auch mit GEMA-Gate und solchen Geschichten. Das war ja auch in etwa zur gleichen Zeit. Ja, und diese Mercedes Reichenstein gab es auch noch, das war auch so eine. Die hat einen Brandsatz auf eine russische Botschaft geworfen, da ging es um so ein Femending irgendwie. Frauenfeindlich eingestellte Mikrofone, yes. Genau. Ja, das war ja alles sexistisch und rechts und ja. So. Ja, das war früher halt in diesem kleinen Mikrokosmos von Piratenpartei, wo natürlich auch so ein paar Medien darüber berichtet haben, wie wir sehen, aber das war jetzt wirklich nur so ein Randthema. Und heutzutage ist halt alle aufstehen gegen rechts und wir sind alle Antifaschisten und ja, beschwer dich doch nicht, es ist doch nur gegen rechts und da müssen wir doch alle dabei sein, weil das ist doch das Allerwichtigste. Und der Max Roland hat hier bei, wie heißt es, Apollo News einen Artikel geschrieben über dieses AfDler töten Plakat, wo ich übrigens, als ich das zuerst gesehen hatte, das nicht irgendwie weiterverteilt habe oder so, weil ich mir doch sicher war, dass das bestimmt irgendwie von irgendeiner linksextremen Demo sein muss und nicht jetzt in dem Kontext mit diesen Demokratieverteidigungssachen war. Aber ich wurde doch eines Besseren belehrt. Es war doch tatsächlich im Zusammenhang mit der Demokratie-Verteidigen-Demo. Und ja, dieses Konzept, was der Herr Roland hier in dem Artikel sagt, dass man ja auf der einen Seite immer sagt, Hass und Hetze, da sind wir dagegen. Und hier die Worte führen zu Taten. Wie heißt der Typ? Ach, na, der CDU-Politiker, den man immer ranzieht, wo wir angeblich alle mitgeschossen haben bei denen und ja, so. Walter Lübcke, ja. Und diese ganzen Geschichten, ne, die kommen ja alle drin vor. Und dass man da ja dann aber bei sich selber überhaupt gar nicht diesen Anspruch dann da macht. Und selber kann man dann zum Mord aufrufen und völlig entgrenzen und da sind die dann nicht mit Schuld oder so. Und da muss ich sagen, Herr Roland, genau, so ist das. Das ist das alte Konzept von, guck doch einfach, was an der Scheune steht. Na, also. Das kennen wir ja schon. Ich habe gelesen, es wurde ein Episode davon. Der Spruch wurde damit verteidigt, dass da ein Punkt hinter ist und kein Ausrufezeichen. Insofern wäre das keine Aufforderung, sondern nur eine Tat. Es gab ja auch schon diese Geschichte mit Nazis töten. Da gab es ja, genau. Auch einen Prozess drum. Ja, das kannst du nicht verbieten oder so, aber ich finde das ein bisschen fragwürdig, weil es kommt ja auch darauf an, wie es ankommt bei denen, der es liest. Ne? Also, wenn er Beteiligungen findet, dann ist das auch nachvollziehbar, auch wenn er nur einen Punkt stellt. Ja, aber ich denke, wenn ein AfDler halt einen ähnlich vagen Spruch bringen würde, obwohl man sich auf eine Deutung zurückziehen kann, würde ihnen niemand erlauben, sich auf diese eine Deutung zurückzuziehen. Das ist halt ist auch richtig, ja. Der Doppelstandard. Aber Leute, macht euch keine Sorge, denn unser demokratischer Staat finanziert keine Verfassungsfeinde. Sagt ja, doch, Faeser. Im Bundestag. Sagt Nancy Faeser. Ja, Wahnsinn. Nancy Faeser sagt das. Unser demokratischer Staat finanziert keine Verfassungswahlen. Ja, nee, nur lupenreine Demokraten. Ne? Aber niemals Verfassungswahlen. Ne? Ja, das stimmt wohl. Ich sehe gerade, die Nancy guckt gerade zwischen zwei Affen durch. Rein in die Bewegung und Staatskohle. Nee, rein in die Gremien und Staatskohle an die Genossen durchleiten. Oder wie war der Spruch von dem Linken? Nee, machen wir nicht. Genau, und hier ging es jetzt um das Verbotsverfahren. Um die NPD hier Entziehung von Parteienfinanzierung. Aber da war gleich auch noch ein Artikel zu. Und Vanessa Wu will ich nochmal hinzufügen. Das ist die Autorin von dem Artikel, den wir hier sehen. Diese Kuratorin von der Republika. Ja, und viele weiße Menschen, Demonstrationen gegen rechts, das sagt eigentlich schon alles. Wie man es macht, macht man es halt falsch. Ne? Der Deutsche ist halt an der Intersektion von nett gedacht und schlecht gemacht. Da ist er halt zu Hause für diese Menschen. Weil es auch wieder nicht richtig. Während bundesweit mehr als 1 Million Menschen gegen Rechtsextreme gegen rechtsextreme Pläne einer Remigration demonstrieren, also gegen eine Massendeportation von Menschen, die nicht in ein völkisch-nationalistisches Weltbild passen. Was? Ich glaube, soweit ich weiß, ging es um Menschen, die ausreisepflichtig sind, die straffällig sind, die extremistisch sind. Und es ging nicht, explizit nicht darum, alle Menschen, die nicht in ein Völkisch, aber gut. Du weißt es sicher besser. Warst du auf dem Treffen? War ja keiner irgendwie, außer den Leuten, die da waren. Niemand weiß ja, wo diese Aufnahmen herkommen. Jetzt gibt es bei Tichy schon die Mutmaßung, vielleicht habe der Verfassungsschutz die Aufnahmen von dem Treffen durchgestochen, dass da eine Wanze gefunden worden sei, in der Uhr. Das ist so eine Räuberpistole, unsagbar. Wo endet eine von einer großen Mehrheit gewünschte, als legitim empfundene, demokratisch beschlossene Abschiebepolitik, wie sie die aktuelle Regierung vorantreibt? Und wo beginnt eine als rechtsextrem und skandalös empfundene Abschiebepolitik? Könnt ihr nicht ganz so in dem Abschieben aufhören? Die paar Messeropfer werden doch zu verkraften sein. Das geht doch nicht. So unmenschlich. Sind letztlich nicht auch Bleiberechte und die Staatsbürgerschaft, die die rechtliche Grenze bilden, politisch definierte Kategorien, in Klammern, die man aufweichen und zerstören kann, Klammer zu? Wer soll bestimmen, ob sie angemessen sind? Und warum spielen all diese Fragen bei den aktuellen Massenprotesten nur eine untergeordnete Rolle? Es wäre naheliegend, wenn sich ausgerechnet jetzt vermehrt Menschen äußern würden, die unter den aktuellen und drohenden Abschiebeplänen leiden, wenn man ihnen die große Bühne bieten würde, wenn sie überall vorne mitlaufen und der Bewegung eine Stoßrichtung gäben. Bis auf wenige Ausnahmen ist da fast niemand. Zauberwort, Vanessa. Freiwillig. An der Demo kann jeder teilnehmen, wenn er kein Pallituch trägt oder irgendwas anderes, wo die Polizei irgendwie wohl Leute rausgeholt hat. Wahrscheinlich haben die auch irgendeinen Unsinn gerufen. Aber eigentlich darf an der Demo jeder mitlaufen. Und gerade die Leute, die hier vielleicht vom Bürgergeld leben und von der Abschiebung bedroht sind, hätten ja auch die Zeit dazu. Wo sind die also? Und mancherorts kamen aber auch lokale Migrantifas zu Wort, also antifaschistische, migrantische Selbstorganisierungen. In Köln wurde der Migrantifa-Redebeitrag jedoch ausgebuht und unterbrochen. Was könnte das wohl gewesen sein? Mit wem die da wohl Solidarität gezeigt haben, als sie ausgebuht und unterbrochen wurden. Insgesamt sind diese Beiträge jedoch verschwindend gering, gemessen daran, dass es in Deutschland zahlreiche Akteure, Initiativen und Vereine gibt. Stimmt, wofür zahlen wir das viel Geld an Demokratie leben, wenn ihr dann nicht mal bei den Demos auftaucht? Die seit Jahrzehnten sich für die Interessen von Migranten, Geflüchteten und rassifizierten und religiösen Minderheiten einsetzen. Und bis vor kurzem noch medienwirksame Repräsentationskämpfe führten. Wo sind sie? Ja, wo sind sie? Dann kommt ein Absatz über, was alles passiert ist. Black Lives Matter, Holy George Floyd, Hanau Fragt man im Hintergrund nach, was los ist und warum frühere Schlüsselfiguren nicht deutlich sichtbarer sind, hört man viel Resignation. Alle in Schockstarre, heißt es etwa. Viele Gruppen seien zermürbt, mit sich selbst beschäftigt oder kaputt. Alles wegen der AfD, weil die sich da getroffen haben, sind die alle zermürbt und selbst und, oh Gott. Nicht die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland veröffentlichte am 20. Januar eine Stellungnahme mit dem Titel Nichts davon ist neu und das ist das Problem. Die könnten die Deutschen auch irgendwie veröffentlichen, aber dann wird wieder rumgeschrien. Ja, und im Endeffekt soll es der Staat, glaube ich, organisieren, weil dann heißt es am Ende, es wurde gegen Angehörige da während der NSU ermittelt, es habe zu lange gedauert, bis die Politik angemessen reagierte. Dies waren dramatische, einschneidende Momente. Ich denke, das ist einer der Gründe für die Zögerlichkeit. Wir sind Deutsche, aber können wir uns auf den Schutz durch den deutschen Staat verlassen? Also der Staat muss es eigentlich richten. Also die möchten weiter in der Parallelgesellschaft leben können, rumkrakeelen, sich ständig schlecht behandelt fühlen, aber der Staat soll sie bitte schützen vor dem Echo. Und sie möchte dann halt vor allem, dass halt auch gegen fragwürdige Inhaftierungen, Abschiebepraxen etc. demonstriert wird da auf den Veranstaltungen. Und dann und daran wird sich dann zeigen, ob es der kritischen Masse nur um die eigene Vorstellung einer bunten Demokratie geht oder um echten Minderheitenschutz. Weil wir wissen alle, das Wichtigste, was man machen kann, ist Minderheitenschutz. Die das sind sonst unzufrieden und ja, zu den Neuköllnern oder so. Oder stehlen Sachen aus dem grünen Gewölbe. Wir haben schon alles gesehen. Sollten wir ein bisschen netter sein und denen die vorderen Plätze bei den Demos geben. Wer hält die denn davon ab? Sind da Rechte in der Demo, die da die Migranten abhalten? Ich weiß es nicht. Aber Vanessa kennt halt nur ein Lied, ne? Und das singt sie halt dann, wenn sie auf der Bühne ist. Ungeplante Stille? Ups. Nö. Selner soll ja bei Einreise nach Deutschland direkt abgeschoben werden, heißt es. Oder man überlegt jedenfalls, ob man das vielleicht so macht. Verdeckt wurde er schon zur Verhandlung ausgeschrieben, warum auch immer. Er hat auf jeden Fall angeblich geplant, über die Grenze zu gehen und sich beim Grenzübertritt zu filmen, wie er dann festgenommen wird oder so. Ich glaube nicht, dass ihm viel passiert, außer dass er festgenommen wird und dann wieder nach Hause geschickt wird. Aber trotzdem finde ich das unterirdisch, ne? Eine ganz üble Entwicklung auch. Dass man sowas versucht überhaupt. Aber es ist auch nicht neu. Ich glaube, es war schon vor 6, 8 Jahren, dass sie irgendwelche Männerrechtler aus England raushalten wollten oder so. Bei uns ist das, glaube ich, neu. Ich habe hier von hier kann ich, weil an Deutschland kann ich mich nicht an den Fall erinnern, wo es sowas schon mal gab. Aber möglicherweise vielleicht gab es das auch schon mal, weiß ich nicht. Ich verstehe das halt nicht. Haben wir Schrödingers Grenze oder ist wie ist das mal? Ist sie durchlässig, mal nicht? Wie funktioniert das genau? Das Staat, wir sind doch ein Rechtsstaat. Hier kann doch nicht einfach jeder über die Grenze gehen. Mhm. Wieso die Leute so böse Dinge planen, wie Leute wieder aus Deutschland rausholen, die. Ja, verbrochen, ein Buch geschrieben oder was, ne? Die müssen wir doch nicht reinlassen. Ja, genau, das Buch von ihm, das wird natürlich auch weiterhin verkauft, aber. Aber wenn er dann auch noch kommt, dann ist es hier, ja. Geht's super. Ja, technisch gesehen ist es wohl so, dass der zur Fahndung ausgeschrieben ist und das heißt, wenn er in eine Grenzkontrolle kommt, dann poppt das auf und er wird zurückgewiesen. Aber das heißt jetzt nicht, dass er verhaftet wird, wenn er in Deutschland ist. Der Kingsburn sagt, ein Mensch ist illegal, ne? Das ist ein Nachtspielchen und ist unterste Schublade, ne? Ja. Aber so läuft das halt im Gegenrechtsstaat. Ja. Wir haben die Rechtsstaatlichkeit verlassen, sind jetzt im Gegenrechtsstaat. Was ist denn, wenn der Selner sich dann hinwirft und sagt, ich meine, alles mit Kamera, ne, und sagt, ich beantrage Asyl, ich fühle mich politisch, in meiner Heimat politisch verfolgt. Dann können die den gar nicht abschieben. Die können den nicht direkt wieder abschieben. Die müssen doch erstmal eine Anhörung, Rechtsanwalt und all die Sachen machen, weil ich meine... Dann würden sie sich wahrscheinlich darauf berufen, dass man ja weiß, wer er ist und dass das gefaked ist Das ist aber trotzdem, es muss doch. Österreich ist ein sicheres Herkunftsland und so. Ja, ja, oh, das würde ich auch gerne von einem Offiziellen hören. Österreich ist ja ein sicheres Herkunftsland. Klick, Ende. Ja, ja gut, Grenzen nach Österreich kontrollieren wir ja wohl auch regelmäßig in die Schweiz und so. Das hat ja Herr Söder ja die ganze Zeit gemacht. Also. Ja, sehe ich in meiner Innenstadt schon total, wie das funktioniert. Auf jeden Fall. Ne? Judith Butler darf einreisen, aber dieser Mann nicht. Wo ist der Unterschied? Ja, bei dem Funktionieren, dachte ich vorhin noch, bei dieser Bezahlkarte, die Flüchtlinge jetzt teilweise bekommen haben, selbst wenn das funktioniert und da viele von wieder abhauen, deswegen wähle ich trotzdem nicht wieder die SPD. Können Sie mal vergessen. Nur so nebenbei. Vorher so über die Hand so. Abfallen. Richtig. Wenn es jetzt um Parteien geht, mal wieder, also hier ging es ja um die Finanzierung der Nachfolgepartei der NPD, die Heimat nennt die sich, und der wurde ja die Finanzierung gestrichen. Über diesen Paragraphen, was wir waren, haben wir letztes Mal schon geredet. Und hier fragt sich eben weg aktuell, ob das vielleicht eine Blaupause für die AfD sein könnte. Das kann man so sehen, das werden viele sicher auch sehen. Das muss man vor Gericht aber dann auch belegen. Und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer. Aber ein Versuch wäre wahrscheinlich auch das wert, oder sagen wir mal so, die werden es möglicherweise versuchen, ne? Könnte ich mir schon vorstellen. Also, einfacher als ein Verbot. Und vielleicht so ein bisschen schneller, dann versprechen sie sich möglicherweise mehr von. Alter, so ein Spendenaufkommen aus privater Hand haben die anderen Parteien noch nicht gesehen, glaube ich, wie dann passiert. Also, das ist wieder würden sie der AfD die Möglichkeit geben, noch weiter den Robin Hood zu spielen. Das ja, anstatt könnte sein. Politisch irgendwie auch nur einmal. Ja. Man läuft nur um die rum, man spricht nur metapolitisch über diese Leute. Mhm. Man wetzt alle ihre man weist alle ihre Anträge einfach ab. Aber man überlegt sich ganz tolle andere Ideen, wie man die Demokratie unterhöhlen kann. Super, das haben wir gebraucht. Tja, im Gegenrechtsstaat, da gibt es so einige lustige theoretische Möglichkeiten, die normalerweise eigentlich eher so Büchern von Franz Kafka, vorbehalten sind. Ne? Und ein Punkt ist halt die Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 Grundgesetz. Ja, und gegen den Björn Höcke wurde ja, gegen ihn wurde eine Petition gestartet, ne, die viele Leute unterzeichnet haben. Und da geht es halt um diese Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 Grundgesetz. Kurz gesagt, mehr als eine symbolische Aktion, um dem einfach gehässig und bösartig ins draufzugeben, auf eine, wie gesagt, kafkaeske Art und Weise, ist das nicht. Nehme ich direkt vorweg. Rein theoretisch ist es machbar. Es bezieht sich dann auf die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, Eigentumsrechte an konkreten Objekten, wichtig, und das Asylrecht, gut, betrifft den Björn Höcke jetzt nicht unbedingt, das wären die Rechte, wo ihm dann auf deutscher Seite quasi was beschnitten werden kann. Sollte das der Fall sein, so erstmal sowieso krass, dass das überhaupt machbar ist, aber ist de facto machbar. Die Begründung dafür und die Herleitung dafür ist kompliziert, aber ist theoretisch machbar. Aber das Ganze ist neben, wie gesagt, es ist eine reine symbolische Sache, Zeug von Bösartigkeit und bringt im Endeffekt gar nichts, weil Rechtsstaates wäre im Endeffekt, sobald ihm dieser Grundrechtsschutz entzogen worden wäre, was ja gegenüber dem Staat gilt dann, dass die Europäische Menschenrechtskommission ihm gegenüber seine Rechte gegenüber dem Staat durchzudrücken, und er hätte im Endeffekt fast genau die gleichen Rechte wie im Grundgesetz, müsste halt nur dann immer im Einzelfall mit Paragraphen der Europäischen Menschenrechtskonvention argumentieren, statt mit dem Grundgesetzschutz. Schon schwierig. Also es ist rein rechtlich gesehen, ist es möglich, hat aber keinerlei Konsequenz und ist deswegen einfach nur ein bösartiges politisches Theater, so nach dem Motto, guck mal, wir können machen, was wir wollen, wir können dir sogar den Grundrechtsschutz entziehen. Ja, aber de facto hätte es halt keine wirkliche Relevanz und würde ja auch zu Recht die Leute aufregen und sagen, ja, Moment mal, das ist aber ein bisschen seltsam, dass er dieser Person jetzt, ne, ich meine, was hat er jetzt so Schlimmes gemacht? Ist halt dann immer die Frage, wo man sagt, okay, gibt es nicht vielleicht schlimmere Verbrecher, die, ja, und die Vorstellung Strafen verdient ist, gehabt hätten, ne? Ich meine, irgendwelche, nehmen wir mal einfach, ja, ne, irgendwelche ehemaligen DDR-Funktionäre, ne, irgendwelche Stasi-Offiziere oder sonst was. Ne, die, du denkst das falsch. Genau, auch alle rehabilitiert werden. Denen hat man auch nicht den Grundrechtsschutz irgendwie entzogen. Du denkst es also, von der falschen Seite. Ist die Grundrechtsverwirkung genug, ist die Frage. Sollte man nicht eher so einen Status der Vogelfreiheit wiederherstellen? Wo ihn jeder den Gesuchten wie einen tollen Hund erschlagen kann, wenn er ihn am Wege findet. Das wäre doch eigentlich, da könnten wir doch die Demokratie eigentlich noch viel deutlicher unterstützen. Ich glaube, es ist aber ein Trugschluss zu glauben, dass der Höcke irgendwie so ein geistiger Führer der Partei wäre oder so. Also, er hat vielleicht guten Einfluss, aber mehr auch nicht. Also, wenn du, ich folge ja dem Prezell auf Twitter und wenn der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert über die Intrigen, die da gelaufen sind, glaube ich schon, dass der Höcke ziemlich viele Strippen zieht. Ganz ehrlich. Ja, man muss ihn ja auch nicht mögen, aber sowas ist einfach, hier, der Jurist, der den Text verfasst hat, hat gesagt, eine personenbezogene und in der Geschichte der Bundesrepublik singuläre Maßnahme würde den Rechtsextremisten die Möglichkeit geben, Höcke als Märtyrer zu stilisieren. Und ne, da füge ich hinzu, ja, weil was eine personenbezogene Sache, erstmal, hallo? Ja, was ist das für ein... Ja. Für ein Verständnis von Jurisprudenz und von Menschenrechten, ja, dass man jemandem die Grundrechte entziehen kann. Kein Mensch ist illegal und diese ganze, also ich meine, wirklich, da, es ist wirklich abartig, auf was für einem Niveau intellektuell ja, deswegen, sich manche Leute mittlerweile bewegen. Deswegen wollten die das ja, glaube ich, von Campact auch haben, weil es halt so schön den Kessel weiter anheizt. Ja, es ist so richtig, es bedient so die niedersten Triebe und das halt auf einer Ebene, wo es eigentlich um Menschenrechte geht und hehre Ziele und sowas. Das ist besonders pervers. Bei Campback kannst du dir von dem Reich anders erklären lassen in dem Video auch, warum das rechtens und in Ordnung ist, das zu machen mit dem Höcke. Ja, ich habe gesagt, das so. Recht gibt es eher. Aber wie gesagt, anders, ja, der macht das dann. Sorry. Wenn der Reich anders das natürlich sagt, dann lass mal den Link. Sogar der. Ne, aber so Link, guck einfach ein paar YouTube-Videos. Also mir ist das schon als Werbung begegnet. Nee, ich wollte unterzeichnen. War ja auch so. War ja auch die wunderbaren Campback-Leute, ne, so wunderbar viel Geld haben. Wie halt die irgendwie. Ja, es gab auch Werbung für die Demos dahin von zu gehen. Soros-Geld so. Bekommen, schön. Danke. Ja. Ja, was sie alle bewirken bei uns. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr. Wie heißt das Wort? Sehr seriös. Nee. Why so seriös? Seriös. Ah, jetzt ist jediziös. Hier ist eine interessante Sache, ich wusste das gar nicht, diese Ronald Chaka ist liiert mit einem AfD-Bundestagsabgeordneten und hat irgendwelche Informationen über eine Mathilda Huss, die angeblich in diesem Haus da vom Landhaus Adlon, wo der Geheimplan gegen Deutschland ausgeheckt wurde, wohnt. Und die soll irgendwie ein Schloss an die identitäre Bewegung für die organisiert haben wollen, finanziert haben wollen. Ja, und das hat die irgendwie publik gemacht und dann gab es einen Zeitartikel darüber und dann 3 Wochen später halt die Korrektivrecherche. Und der Jan Caron fragt sich hier, wer wusste hier wann von was? Und ja, von außen erweckt das ja schon den Anschein, als hätte sich da jemand und auch die Aussagen, die von ihr inzwischen gekommen sind, klingen ja so, dass sie sich schützend vor ihre Volksgruppe stellen will, so ein bisschen. Und erst jetzt gemerkt hat, wie schlimm das alles ist. Also ich finde das alles sehr merkwürdig. Auch sehr traurig, dass sie ihre Ehe irgendwie damit geschrottet hat. Also völlig verrückte Geschichte eigentlich. Ob da jemand wirklich so viel Panik gemacht bekommen hat, dass er die privaten Kontakte irgendwie an Korrektiv durchgestochen hat. Ich weiß es nicht. Kann man nicht sagen. Aber klingt komisch alles. Oh, klingt komisch. Sarah Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht, ist eine sehr exklusive Partei. Die Gründung waren 44 Leute und sie haben sich eine Grenze gesetzt. Sie werden nur bis 450 wachsen. Auf der einen Seite eine gute Idee natürlich. Hält die Unterwanderung raus, würde ich nicht anders machen. Auf der anderen Seite natürlich auch eine fragwürdige Geschichte, weil jetzt schon wieder Dinge auftauchen, die halt komisch aussehen. Nämlich natürlich ist die Frau Wagenknecht gewählt worden, natürlich ist die Frau Amira Mohamed Ali gewählt worden, die ja viele sehr kritisch sehen, die vorher in einem BSW vielleicht eine Möglichkeit von einem Ausbruch aus den Blockparteien gesehen haben. Ja, die hat die Frau Wagenknecht sozusagen den Leuten vorgesetzt, dann ist sie abgenickt worden. Es sollen auch nicht einzelne Vorstandsmitglieder gewählt werden, sondern es soll ein Vorschlag eines Vorstands geben und über den soll abgestimmt werden. Klingt alles so ein bisschen nach, Sarah hat es halt bei den richtigen Leuten gelernt, so ungefähr. Also ihre DDR-Vergangenheit sticht da für mich so ein bisschen raus. Es gibt dann den Herrn Onken, das ist der Lebensgefährte von Frau Ali, Holger Onken. Die versucht ihn auf einen vernünftigen Platz für das EU-Parlament zu boxen. Und er ist so derjenige, der aussortiert, wer eintreten darf. Also es gibt angeblich sogar eine schwarze Liste, wo halt Leute draufstehen, die auf keinen Fall der Partei beitreten dürfen. Zum Beispiel Anhänger von Dieter Dehm oder Pia Zimmermann, linken Abgeordnete in Niedersachsen. Durch Indiskretion war der gemeldete Unmut der beiden früheren Linken über Ali vor 10 Tagen in die Berliner Zeitung gelangt. Über die Kontrolle der Eintritte will Onken seiner Lebenspartnerin die Bundeskandidatur konkurrenzfrei halten und Ali will ihn dafür ins EU-Parlament nominieren lassen. Außerdem will sie alle Bundestagsnominierungen für September 2025 ungewohnt früh, nämlich bereits im Spätsommer 2024, in kleinster Parteibesetzung durchpeitschen. Solange die niedersächsische Mitgliederzahl noch unter 50 ist, damit nichts anbrennt. So ganz neu und erfrischend wie Wagenknecht dürften Alice Renke Spiele im politischen Berlin also nicht werden. Wenn es ums Geld geht, sehen auch neue Parteien plötzlich recht alt aus. 7% in den Umfragen momentan. Okay, setzen wir halt in Zukunft dann auf die politische Heimat von Frau Pau. Win-win, oder was? Oder meinst du, die war doch halbwegs neutral? Meinst du, die Koalition mit der Linken? Zumindest. Wen meinst du, die Frau Pau? Ja, hieß es doch, dass die nicht in dem Lager wäre. Die kommt halt so tief aus der DDR. Dass sie da Anschluss wäre. So ein Jugendfunktionär. Ja, keine Ahnung, ich weiß es so. Nicht. Ich fand nur ich schon allein die Sachen, die sie da so von sich gegeben haben, jetzt bei dieser Gründungsveranstaltung, die waren eigentlich schon so spicy. Dass normalerweise, wenn die Leute ein bisschen klar denken würden, eigentlich diese Nummer da schon unten durch sein sollte. Aber ich bin mal gespannt, wie viele Leute sich da so noch mobilisieren lassen. Und was diese Obergrenze angeht, also das, da bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt haltbar ist. Weil in Deutschland haben wir da relativ hohe Anforderungen an die innerparteiliche Demokratie. Und ich glaube, so ein Limit von Parteimitgliedern pauschal könnte schwierig werden. Also hat, glaube ich, noch keiner probiert, sowas zu machen. Wird interessant. Aber solange da einer sitzt und sagt, nee. Ach, du meinst quasi, dass einfach die Leute dann abgelehnt werden, aber es quasi keine richtige Grenze gibt. Ja, das wäre vielleicht sogar möglich, ja. Weil, also es gibt ja auf jeden Fall kein Recht, Mitglied in einer Partei zu sein, die man sich wünscht. Das gibt's nicht. Und insofern können die Parteien das schon ablehnen und ich glaube, man muss da auch keine Begründung irgendwie vorlegen. Das geht einfach so. Nur wenn die Leute dann erstmal angenommen sind, dann ist es halt schwer, sie wieder loszuwerden. Na, das haben wir jetzt mit, also ich habe es in der Piratenpartei schon erlebt, aber man hat es jetzt ja auch mit Hans-Georg Maaßen und hier dem von der SPD, hier, wie hieß er? Na, Deutschland schafft sich ab. Thilo Sarrazin. Sarrazin. Genau, mit dem haben wir es ja auch schon jahrelang durchexerziert. Also das sollte ja mittlerweile eigentlich jeder mitbekommen haben, dass sowas nicht so einfach ist. Aber ja, wie sollen die Stalin hüpft oder Wagenknecht ein wenig kritischer sehen? Ich glaube nicht, dass hier jemand die Frau unkritisch sieht. Ja, also, würde ich auch sagen. Ich habe längere Zeit größere Stücke auf sie gehalten, aber sie zeigt sich halt, dass gerade wieder als das, was sie ist, jemand, der vorne rum was erzählt und hinten rum dem so Machtposten und Geld am Ende geht. Gegen den Gymnasialwahn Frankfurts revolutionärster Schulleiter fordert radikales Umdenken. Ja, er will alle in die Gesamtschule stecken. Irre, oder? Das ist was Neues aber auch. Ist das zufällig ein SPD-Mann? Und er sagt so Sachen wie, aber Kinder, die stecken zwischen dem 6. und 9. Schuljahr mitten in der Pubertät und sind extrem verletzliche und schutzlose Wesen. Ja, also ganz neue, bahnbrechende Erkenntnisse. Und das erleben wir in Form von den Anfängen, dass wir doch bitte das Kind, das in seiner jetzigen Schule den Boden unter den Füßen verloren hat, an der integrierten Gesamtschule aufnehmen sollen. Also, wenn nirgendwo es mehr richtig geht an der ordentlichen Schule, dann kommt man dahin und das sollen dann alle Schulen werden. In Gesamtschulen, vor allem in integrierten Gesamtschulen, gibt es keine Sitzenbleiber. Und zwar nicht, weil es uns egal ist, ob die Kinder Leistung bringen oder nicht. Im Gegenteil. Unser Ansatz ist es aber, die Kinder dabei zu unterstützen, dass sie wieder Leistung bringen wollen, wenn dies in einem Jahr mal nicht geklappt hat. Und dann wundern die sich, dass 30% irgendwie von den Siebtklässlern nicht vernünftig lesen können. Super. Die Gesamtschule ist für mich die beste aller denkbaren Schulen. Es ist die Schule, die Kinder ernst nimmt, die dem Kind das gibt, was es in dem Moment braucht und die eine Möglichkeit anbietet, am Ende der Eltern-Kind-Beziehung einen starken, selbstbewussten, demokratisch stabilen jungen Menschen vorzufinden. Weil das Kind im Zentrum steht, kann es sich entwickeln. Zumal die Chance wirklich groß ist, dass Kinder dann gerne in die Schule gehen. Und das hat immer wieder Direktfolgen, auch für die Leistung von Kindern. Die sind ja demokratisch stabil, die lassen sich dann ihre Persönlichkeit vom Volk diktieren, oder wie? Ja, und außerdem differenzieren die doch in der Gesamtschule auch, da wird dann in Leistungskurse und Grundkurse oder was unterschieden. Ja, wo ist da jetzt der große Unterschied? Ne? Am Ende gehen die mit den Leistungskursen dann in die Oberstufe und die anderen eben nicht hängen. Wir müssen ernsthaft anfangen, Schule neu zu denken. Aber wir machen immer so weiter wie bisher, eröffnen weiter Gymnasien, obwohl das System in der Krise steckt. Das ist falsch. Das System, das die Krise herbeigeführt hat, wird gestützt. Wenn wir in der Stadtgesellschaft die Erkenntnis pflanzen wollen, dass die Gesamtschule eine wirklich gute Schulform ist, dürfen wir nicht immer neue Gymnasien eröffnen. Wir müssen den Menschen klar machen, dass Gesamtschulen integrativ wie kooperativ auch Gymnasien sind und die Kinder entsprechend ihre Entwicklung unterstützen. Jeder Erwachsene glaubt, bei schulischer Bildung mitdiskutieren zu können, weil er selbst 10 oder 13 Jahre in der Schule war. Dabei orientiert man sich dann immer an dem, was man selbst gelernt und erfahren hat. Man lesen, schreiben, Geschichte, Französisch, Englisch und auch große Teile von Biologie, Chemie oder so haben sich nicht wirklich verändert. Das ist der gleiche Inhalt. Er wird vielleicht anders dargebracht, aber warum soll man da nicht mitreden? Das Kind kann auch an der IGS zu einem wunderbaren Akademiker werden und vielleicht sogar ein viel besserer als der Vater oder die Mutter. Weil wir hier das Miteinander und das Füreinander ins Zentrum stellen. Würde jeder diese Kompetenzen mitbringen, wäre die Welt eine bessere. Wir stellen uns alle gegenseitig ins Zentrum. Juhu. Ich. Oh Gott, es erinnert mich halt an das Drama von letzter Woche. Wer es nicht gesehen hat, sollte sich unbedingt die Neuesansprache von Frau Stark-Watzinger angucken, die der Chris und ich uns angeguckt haben. Elif kommt aus Kanada. Ja, Elif kommt aus Kanada und der andere Fred kam aus Estland. Und er steuert Roboter. Warum ist jetzt nochmal Elif? Elif war aus. Du musst nochmal die Folge gucken, du musst mal die Neuheitsansprache der Bildungsministerin schauen. Die hat erst über die schlechte deutsche Bildung gemäkt und dann hat sie gesagt, und hier habe ich jetzt mal positive Beispiele. Elif zum Beispiel, die kann irgendwas ganz Tolles und ist erst 4 Jahre alt. Ach so. Elif lebt in Kanada. Und es war kein wirkliches Beispiel aus Deutschland dabei, bei den ganz tollen Beispielen. Und wir sind hier von Beispiel zu Beispiel mehr ausgerastet. Dann. Wahnsinn. Aber sie hat also, sie hat aber auch wirklich Unsinn geredet. Javier, kommen wir zu den Afuera-Wochen im Weltraum. Genau, Afuera-Woche bei McDonald's in Davos. Und ja, die eine Rede, die der Millet gehalten hat, ist ja besonders feurig gewesen, hat er sehr über Kommunismus hergezogen und die Marktwirtschaft gelobt und sich über die Kommunisten in den Regierungen beschwert, die alles unterwandern. Eine sehr interessante Rede. Kann man allerdings nicht so viel zu sagen, außer dass es natürlich interessant ist, dass ein Präsident das in so einem Forum da von sich gibt. Aber ganz im Gegenteil, wie man es sich gedacht hätte, ist er sehr positiv aufgenommen worden in Davos, trotz dieser ganzen Rede, dass er gesagt hat, so ja, ja der, dass der Staat immer stärker wird und so, da haben sie drüber gelächelt, weil die ganzen Investmentbanker und die ganzen Venture-Kapitalisten und die ganzen anderen Leute, die da sind, Venture-Capital-Manager, die auch bei Davos sind, um die geht es hier so ein bisschen, die haben sich hauptsächlich über 2 Sachen gefreut bei Millet. Zum einen, dass er es geschafft hat, eine politische Plattform beim Volk populär zu machen, wo er quasi wie heißt das jetzt nochmal? Die Benefits, also die, er hat ja im Endeffekt gesagt, wir werden die staatliche Fürsorge etwas runterschrauben, wir werden Sozialleistungen kürzen und so weiter und so fort, was ja Austerity-Maßnahmen sind, ne? Das war's, ne? Das, was wir mit den Griechen auch gemacht haben. Damit ist er ja in den Wahlkampf gezogen und die haben sich sehr gefreut, dass er bei der Bevölkerung damit so einen großen Zuspruch gefunden hat, ja. Weil die Kapitalisten, die Venture-Kapitalisten natürlich sagen, okay, je weniger staatliche Leistung es gibt, desto stärker ist der private Sektor. Also die sehen das Ganze unter dieser Investorenperspektive. Ne? Einerseits, dass das Wahlvolk sich halt dahingehend hat leiten lassen, den zu wählen und andererseits natürlich, dass er jetzt eine Privatisierungswelle im Land loslöst und den Markt öffnen will für private Investoren, das finden die natürlich auch toll. Also diese ganze Kritik an Kommunisten und dass der Staat immer stärker wird und die Leute erdrückt und sowas, das haben die einfach lächelnd abgetan und sehen den Millet einfach nur unter diesen Aspekten so. Wie kann man einen erfolgreichen Wahlkampf machen, ohne mehr staatliche Leistung der Bevölkerung zu versprechen? Und Privatisierung. Ja, und was bei Millet jetzt wirklich da rumkommt, also diese ganzen internationalen Rahmenverträge und sowas, die lehnt er ja nicht unbedingt ab. Ne? Auch wenn er gegen die Globalisten schimpft und gegen die Kommunisten, ist er ja weiterhin Teil dieser internationalen Handelsnetzwerke, die er ja auch weiter zu seinem eigenen Vorteil, zum Vorteil seines Staates ja auch betreibt. Also es ist mit der Rhetorik schon sehr interessant bei ihm, aber was wirklich am Ende bei rumkommen wird, wird man ja in 1-2 Jahren sehen, wenn die ersten Ergebnisse seiner Politik auf dem Tisch liegen. Ja, wo er jetzt wieder nach Hause gefahren ist, musste er ja sowieso, sind ja sowieso schon ein paar Gesetzesvorschläge, die er eingebracht hat oder beziehungsweise durchgedrückt hat, von den Gerichten gekippt worden in Argentinien. Also mal gucken, wie der seinen Weg geht. Auf jeden Fall hat er einen sehr hohen Unterhaltungswert. Aber nochmal, dass die Leute in Davos sich irgendwie vor den Kopf gestoßen gefühlt haben wegen dem oder sowas, genau das Gegenteil ist der Fall. Die sehen dann halt eher als, aha, schön, eine weitere Methode, wie wir an die Bevölkerung rankommen können, um ja sie zu manipulieren. Ja, über Bevölkerung hat er im Prinzip auch nicht geredet, sondern über Wirtschaft und der Erfolg, wie man da Erfolg kriegt und hat oder sowas. Ja, sicher, manchmal eben auch zulasten der Arbeitnehmer natürlich. Ne? Ja, ich finde das auch ganz gut, was er da gesagt hat. Im Prinzip hat es mir auch erstmal gefallen, ja, aber wie gesagt, es gibt eben auch irgendwie schon Gegentendenzen, wo man dann auch entgegenwirken müsste. Beziehungsweise, ja, die alten Mechanismen von Streik und Lohnforderungen und so weiter, die müssen dann auf Dauer eben weiter greifen. Wo ist das Problem, ne? Tja, ja. Kommen wir nun zu Barbie. Barbie, juhu! Barbie Cornelia Haller, die Vizepräsidentin der Netzagentur, heißt wirklich so. Ja. Und, und sie sagt, ein dreistelliger Milliardenbetrag, und zwar ein niedriger für die Verteilnetzbetreiber. Konkret können wir die Zahl nennen: 150 Milliarden Euro bis 2030. Und zusätzlich ein höherer dreistelliger Milliardenbetrag für die Übertragungsnetzbetreiber, der sich möglicherweise im mittleren dreistelligen Milliardenbetrag aufhält. Also das Geld ist nicht kennaf. Also zusätzlich ein höherer, der sich möglicherweise im mittleren aufhält. Möglicherweise. Interessanterweise, ja. Zusätzlich zum niedrigen Milliardenbetrag, ja. Das ist ungefähr so die Mathematik, die man von Barbie erwartet, ne? Genau, da gibt es auch ein Video dazu, aber es geht eine Stunde lang und da redet Barbie auch und andere Leute. Und ich habe mir sagen lassen in den Kommentaren darunter, Barbie ist wohl liiert mit dem ehemaligen NRW-Vize-Landespräsidenten hier, wie heißt das hier, dem von der FDP. Ja. Mhm. Der jetzt unser Abschiebe-Zar ist, aber. Ja, merkt man ja, wie es läuft. Weiß ich auch nicht. Ja, und der Reichelt sagt dazu, jeder Journalist im Land muss diese PK gesehen haben. Ganz nebenbei verkündet die Bundesnetzagentur den finanziellen Kollaps der Energiewende, weil die Kosten für den Netzausbau explodiert sind. Statt wie bisher gedacht rund 52 Milliarden Euro Investitionsvolumen bis 2035 wird der Ausbau von Stromtrassen und Verteiler schon bis 2030 zwischen 550 Milliarden und 750 Milliarden Euro kosten. Mehr als eine Verdopplung, also in kürzester Zeit. Und da sind die ganzen Trafostationen und sowas noch nicht mal mit drin. Mhm. Aber was? Und aber das ganze Gas, was ausgetauscht werden muss, weil es illegal gemacht wurde von der Europäischen Union. Auch ganz interessant fand ich die Aussage von Barbie, dass sie jetzt im Endeffekt auch die Kostenkontrolle übernommen haben als Netzagentur. Also die legen jetzt den Preis fest, den Strompreis, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also ich habe ein paar Berechnungen gesehen. Das muss schwer gefördert werden, was machen die Firmen das nicht, ne? Ich habe ein paar Berechnungen gesehen, das wird dann halt für, ja, 20 bis 30 Cent Aufschlag sein, rein rechnerisch. Ne? Pro Kilowattstunde, nicht pro Monat, ne? Pro Kilowattstunde. Mhm. Also nicht unbedingt eine Verdoppelung, aber jo. Ne? Ja. Lustig. Wer hätte es gedacht? Und wir sind noch immer noch nicht Ende des Jahres wird's ja, kommt es ja alles ganz dicke. Ja, das ist, glaube ich, dieses Jahr kommen wir da durch, nächstes Jahr wird es dicke. Dieses Jahr wird es dicke. Ja. Deutschlands Ökostromrechnung ist da. Viel höher als angenommen. Wie? Müssen wir nachzahlen? Ja, ich meine, es ist dasselbe jetzt hier mit den Zahlen. Ich meine, das wäre dieselbe Meldung. Also, jetzt vielleicht nicht raussuchen müssen. Ja, weiß ich nicht. Das war hier irgendwie so ein, wir müssen Geld in irgendwelche Fonds reinstecken und oder war das das? Weil wir ja dann, wenn irgendwie das EEG-Konto zu viel Ökostrom, dann müssen wir ja was bezahlen, weil das ja dann negatives Preis hat. Irgendwie, ich habe es nur überflogen. Also ist dein Artikel. Ja, ich war mir sicher, also, es geht um das EEG-Handelssystem, wo die Sachen umverteilt werden. Ja. Peter. Ja, wirklich ein schwarzer Peter am Ende. Da muss der Staat für ein ausgewichenes Konto sorgen. Also der Staat. Achso, das EEG-Konto, aus dem Unternehmen finanziert werden müssen, die halt bestimmte Gesetzesvorgaben besonders gut umsetzen, aus umweltschutztechnischen oder klimaschutztechnischen Gesichtspunkten, die kriegen ja dann eine Erstattung aus diesem EEG-Topf. Und dieser Topf ist anscheinend leer und deswegen müssen die den jetzt wieder auffüllen, damit die Unternehmen ihre Subventionen bekommen. Sie hatten doch auch. Oder habe ich falsch verstanden? Also, sie hatten doch auch das eingestellt, das zu kassieren, weil ich das EEG-Geld da lasse. Und deswegen ist das natürlich leer gelaufen mittlerweile. Ach so, also die haben aufgehört, die Beiträge zu erheben, aber das haben weiterhin genau ausgezahlt. Klar, da ist das Konto ja irgendwann leer. So, da steht der Lindner doof da. Ja, aber es ist ja das sozusagen das kleinere Problem. Das ist ja nur so eine rechtliche Hin- und Herschieberei. Ich denke mal, das andere ist schon wichtiger, dass es plötzlich irgendwie doppelt so teuer ist. Und doppelt so teuer dann eben 250 Milliarden mehr sind, ist ja schon ein Hammer. Der Sonntagsfahrer. Angesichts von Elektrowagen und Verbrennerverbot wollen Sie Ihren alten elektrofreien Golf 2 noch ein Weilchen aufheben? Vergessen Sie es, die EU will das Aufbewahren von Altautos verbieten. Genau. Okay, und mit einem Exportverbot obendrein hat man irgendwie so genau. Aufbewahren. Man bewahrt doch kein Auto auf, man fährt doch damit oder was? Das hat damit Aufbewahren nichts zu tun. Naja, also es gibt ja einen ganzen Haufen Leute, deren Hobby es ist, alte Autos aufzubewahren. Stimmt. Ja. Freund von mir hat so einen alten, wunderbaren BMW. Ich kannte früher jemanden, die hatten noch einen Amanta, den mit den runden Scheinwerfern hinten und so. Und einen Brezelkäfer. Ja, und solche Sachen. Also, ich finde es schon ein bisschen krass, dass das alles verschwinden soll, sozusagen. Also, es soll wirklich dann Regeln geben nach diesem Vorschlag, der den wunderschönen Namen trägt. Wo war es noch gleich? Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Anforderungen an die kreislauforientierte Konstruktion von Fahrzeugen und über die Entsorgung von Altfahrzeugen zur Änderung der Verordnung, bla, bla, und so. Und das ist doch auch eine Lügerei, ey. Aber Strohhalm darfst du nicht wegschmeißen, ne? Autos musst du dann wegschmeißen, aber. Mhm. And you will be happy. And happy, auf jeden Fall. Es wird genau geregelt, was ein Altauto sein soll. Ein Altauto ist demnach Schrott, der zwangsweise abzugeben ist. Wenn zum Beispiel wenn die Türen nicht befestigt sind, wenn es mehrere Risse in der Grundierung, wahrscheinlich der Bodengruppe, gibt, oder wenn der TÜV länger als 2 Jahre abgelaufen ist. Als unrettbar gilt es auch, wenn eine Reparatur den Austausch des Motors erfordert, des Getriebes, der Karosserie oder des Fahrgestells. Du hast ein Problem mit deinem alten, kostbaren Ford Model T. Ja, wegschmeißen. Ja, genau. Dein Bentley von 65 ist kaputt. Kann weg. Muss weg. Ja. Muss weg. Ist dir einer dran gefahren? Tja, Pech gehabt. Jetzt aber verschrotten. Die EU hat es gesagt. Was noch? Also, und dann darf man es halt nicht exportieren, weil ja Klima und so. Also nicht, dass irgendwo jemand noch davon irgendwie... Und Afrika ist aufgeschmissen oder kauft chinesische Autos. Mhm, genau. Im Endeffekt ist das nämlich nichts weiteres als das, sondern also ein Konjunkturprogramm für die chinesischen Billigglitschen. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Weil das werden sich die Leute kaufen können. Tesla können die sich nicht kaufen oder irgendein Unsinn von einem deutschen Hersteller. Die werden billigen China-Schrott kaufen. Genau das werden sie tun. Und dann werden sie damit euer Stromnetz kaputt machen. Wie viele von so einem Auto kannst du denn zweimal verwerten? Oder wie kannst du das, also das wird ja auch viele Energie verbrauchen, das nochmal zu verwerten. Das lohnt sich doch bestimmt nicht. Das lohnt sich doch nicht. Auch bei den neuen Autos. Das lohnt sich doch für die Umwelt oder für die Klimageschichte nicht. Weil man das eben dann auch, finde ich, recyceln muss eben. Das ist ja nicht energiefrei. Also, und vielleicht möchte man im Sommer einfach mal mit dem alten BMW Cabrio durch die Gegend fahren. Das ist natürlich auch. Ein paar Kilometer. Warum auch nicht? Ja. Warum auch nicht? Ja, hier haben wir nochmal ein Problem Lieferkettengesetz. Die Firmen klagen darüber, dass sie die Zulieferer aus aller Welt irgendwie prüfen müssen. Und das geht speziell kleineren, mittleren Betrieben natürlich ja viel zu weit. Die können nicht irgendwie Mitarbeiter rum in eine Weltgeschichte schicken, um mir was zu prüfen oder so. Da wird man sich wohl auf Dauer, und das war ja auch schon vermutet worden, auf irgendwelche Zertifikate verlassen müssen. Genau. Die verlässlich sind, ist was anderes. Die kosten halt hauptsächlich erstmal wieder Geld für Zertifizierer und so weiter. Ach, funktioniert doch bei den CO2-Zertifikaten auch. Ja, weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber... Super funktioniert das. Alle sind glücklich. Ja, es ist... Wenn das dann irgendwann zertifiziert ist, die Lieferkette, dann ist es wahrscheinlich gut, dann hat man da seine Zettel im Schrank, dann ist es auch in Ordnung. Aber sie haben eben auch geschrieben, dass die Firmen dazu übergehen, weniger Zulieferer zu wählen, also sich nicht mehr so zu streuen. Ja, und ja, das ist so ein Haupteffekt, also dass eigentlich die Diversität sozusagen der Zulieferer da abnimmt. Sich man sich eben konzentriert auf weniger. Wie gut, es wird international zu einer Konsolidierung von diesen Händlern kommen. Die Verkäufer, die Zuliefererbetriebe, die werden sich halt eine Dachfirma irgendwie zulegen, die dann diese ganzen Zertifizierungen hat. Und ja, wir auf Einkäuferseite werden dann halt von einer großen Firma oder die ganzen Unternehmen werden von einer großen Firma die jeweilige Warengruppe importieren, die halt auch die jeweilige Zertifizierung hat, weil anders geht's ja nicht. Also kann man halt immer mit dem Finger auf jemand anders zeigen und sagen, hier, der hat die Zertifizierung, ich habe damit nichts am Hut, weil, wie es vorhin schon gesagt wurde, eigene Mitarbeiter irgendwie quer um den Globus zu schicken, dass der sich da irgendwelche Textilfabriken in Indonesien anguckt. Das, auf was für einer Grundlage soll das denn passieren? Müssen diese Mitarbeiter dann auch eigene Zertifikate haben, dass sie das überhaupt dürfen? Also, das ist ja alles nicht so klar geregelt. Ein Schelm, wer sich Böses dabei denkt. Ja, was sie für Geschäftsbereiche schaffen, ich meine, wenn du das jetzt, selbst wenn du das jetzt machst und da kein Problem mit hast oder so und du machst so ein Business und verkaufst dann in Afrika so Möglichkeiten, dann, was wollte ich sagen? Das wurde mal so beschrieben, es ist wie ein bürokratischer Aufwand, den Sarbanes-Oxley, wo das gemacht wurde, für Führungskräfte eingeführt hat. Auch in Norddeutschland, in anderen Ländern, die in Amerika börsennotiert sind. Das führt es jetzt quasi für die gesamte Logistik ein. Ein ähnliches. Ja, was ich sage, ist, das ist so ein Geschäft, kann ja auch von heute auf morgen zu Ende sein, wenn die sich das politisch anders überlegen. Leute, sondern für die ganze Lieferkette. Und diese Grenze wieder abschaffen und sagen, Lieferketten jetzt AD oder so. Ja, dann ist sein Geschäftsmodell auch AD. Weil das ist doch irgendwie komisch. Das hat doch nichts mit Geschäft zu tun oder so. Das hat doch nichts mit kaufmännischen Hand und Sinn zu tun oder sonst. Das ist doch irgendwie reine gemachte Scheiße. Eine gemachte Wirtschaft ist das. Also eine geplante. Es wird eine zusätzliche Kostenebene eingeführt, das ist ja de facto auch der Fall. Es wird eine zusätzliche Kostenebene eingeführt. Ja, genau. Und für kleine Unternehmen sind diese Kosten einfach überproportional gegenüber großen Unternehmen. Ja. Das ist sowieso. Ja, jedenfalls die FDP ist dagegen und deswegen wird sich jetzt enthalten. Juhu, Deutschland ist dagegen. Mache ich auch immer so. Wenn ich dagegen bin, dann sage ich nichts. Ja, immer schön, wenn die Ampel gelb blinkt. Ist das die schweigende Mehrheit? Oder was? Das wird halt immer wieder so gesagt, weil das ja die Bundesregierung quasi gegenüber Europa macht. Und wenn sie sich da nicht einig sind, dann muss man sich immer enthalten. Das ist irgendwie die Regel. Und da kann man jetzt auch nicht die anderen überzeugen oder so, dass das eine schlechte Idee ist, sondern da wird sich jetzt enthalten. Ja, wie finde ich eigentlich den Pfand auf Kaffee-Dinger? Kaffeeflaschen und so. Milchmix-Getränke. Pfand auf so, Kaffee, ja. Musst du wieder rausgeben, nachdem du Kaffee verbraucht Gläser, ne? hast, oder? Auf das Glas, oder was, ja? Ja, auf den Kaffee selber. Den Kaffee, den man kaufen kann im Supermarkt, da ist es auch Pfand drauf. Kaffeesatz wieder einsammeln, weil ansonsten könnte man daraus das Schicksal lesen und das ist ja dann können die Leute mehr davon im Müll finden. Ist doch toll, dann können die Leute noch mehr Sachen im Müll finden, ist doch gut. Das ist im Endeffekt, dass das für die Rentner halt. Genau, wahrscheinlich ist das eine Rentenerhöhung um die Ecke sozusagen. Ich meine, hätte man nicht auch irgendwelche Atombrennstäbe mit Pfand ausstatten können? Wäre das nicht die Lösung gewesen? Einfach so ein duales System, ja, das wäre die Lösung für Atommüll gewesen, einfach. Ja, wahrscheinlich. Immer in diesem Pfandkreislauf zirkulieren lassen. Der Robert Habeck bzw. sein Ministerium möchte Akten geheim halten und dagegen klagt jetzt hier jemand. Berliner Zeitung berichtet darüber. Und zwar eben, dass sie herausgegeben werden sollen wegen dem Informationsfreiheitsgesetz. Ja, noch sträubt man sich und irgendwie haben sie gesagt, einige Sachen wollen sie geschwärzt halten. Das könnte man vielleicht nochmal diskutieren, das wäre vielleicht noch einigermaßen, also wenn es um Personen geht oder so, wollen das, glaube ich, geschwärzt halten teilweise. Ja, aber so ganz überzeugen konnte das nicht und die Akten werden demnächst veröffentlicht und dann schauen wir mal, ob da noch was Peinliches drinsteht. Ich bin gespannt, also kann ich mir durchaus vorstellen, weil sonst hält man ja sowas nicht zurück. Ne? Aber der Cicero hat da ja geklagt. Der Cicero hat es geklagt, ja genau. Ich hatte jetzt noch eine andere Klage im Hinterkopf mit Akten, aber es... nur Corona-Akten, das war der Eierwalleskast, habt ihr das gesehen? Nicht so wichtig. Ja, da können wir mal reingucken. Hier fangen die jetzt an, den Wald zu roden, damit sie eine lange Leitung legen können von Süd nach Ost. Ja, von Nord nach Süd, oder nicht? Nord nach Süd, um den Windstrom darüber zu bringen, oder nicht? Südost habe ich jetzt, bin ich jetzt von ausgegangen, dass das auch Süden und Osten linkt. Regensburg für, ja, auf jeden Fall fangen sie jetzt an, damit die Wälder zu roden dafür. Und so, es ist ja einiges an Trassen geplant. Es ist einiges an Leitungen geplant, an Trassen. Da wird es dann eben nicht nur ja, Kosten hageln, sondern eben auch solche, ja, vielleicht gibt es Holz oder günstiger, aber ja, eben solche Bilder, dass sie dann Bilder abholzen. Ne? Also ich finde das wirklich auch irgendwie ganz fragwürdig. Mindestens sehr fragwürdig. Ne? Ob davon wirklich das Klima besser wird, wenn wir jetzt Bäume abholzen da und Kabel langziehen. Ich weiß aber auch nicht so ganz genau, warum sie dann nicht Hochspannungsleitungen nehmen, oberirdisch. Also, das ist auch üblich und so. Aber vielleicht sind sie zu groß, zu dick. Ich weiß es nicht. Es ist ja erwartungsgemäß soll ja sehr viel Strom dadurch fließen. Hier sehen wir einen Schlammberg, der voll ist mit chemischen Abfällen. Also Müll, Dreck in Dänemark ist das. Und da wird jetzt ein Verantwortlicher gesucht, den man da haftbar machen kann. Aber ich denke mal, am Ende wird es wahrscheinlich am Start hängen bleiben, weil die Firma, die Rechtsextremen. Bitte? Die Rechtsextremen sind verantwortlich. Ja, möglicherweise. Oder die neue SPD-Regierung oder so. Herr Höcker hatte bei Taco Bell gegessen. Also die Firma hat aufgelöst und die Mitarbeiter möchten auch nicht haften oder so. Werden sie wahrscheinlich auch nicht können in der Größenordnung, da so einen Berg abzutragen und keine Ahnung, was man dann damit macht. Das ist eine richtige Umweltsauerei. Und sowas haben wir auch, aber wir verbuddeln das eben unter der Erde. Ne? So ganze Chemieabfälle. Ich weiß nicht, warum die das da oben alles getürmt haben. Schlechte Idee auf jeden Fall von Dänemark. Gott sei Dank wird das jetzt abgeräumt. Den. Ist das auch nicht richtig? Den. Ja, ein riesiger Berg Dreck. Naja. Biden und das Megaterminal, ist es der Anfang vom Ende des LNG-Booms in den USA? Ja, wir haben uns ja dem LNG-Gas verschrieben in Deutschland. Das ist die Stütze der deutschen Energieinfrastruktur. Wir haben ja auch die Verflüssigungsschiffe, die sind auch da und die freuen sich. Ich habe vor kurzem eins gesehen. Es stand mitten im Wattenmeer, da war ich zu Besuch und da habe ich mir gedacht, ach, das sieht ja majestätisch aus, wie das da mitten im Naturschutzgebiet steht und die gesamte Umgebung taghell erleuchtet wird. Da freuen sich die Vögel und die Natur. Ja, aber gut, ich meine, der Plan ist wunderbar durchdacht. Wir machen uns abhängig von den Amerikanern, was die Versorgung angeht, ne, mit steigender zunehmender Kapazität, die wir Jahr für Jahr von Amerikanern abnehmen wollen, weil die ja auch die Pläne haben, ganz viele Verflüssigungsterminals zu bauen, um noch mehr Gas zu exportieren. Aber ja, jetzt werden die nächsten 20 Terminals, die bauen wollten, um diese ganzen Pläne einhalten zu können in den nächsten 20 Jahren, wohl nicht bauen. Ja, aufgrund von verschiedenen Umweltlobbyisten hat die US-amerikanische Regierung jetzt im Endeffekt gesagt, okay, wir steigen aus dem Exportterminal CP2 aus. Das sollte quasi ein Leuchtturmprojekt werden und der Startschuss sein für weitere 20 Terminals, die gebaut werden, um halt diesen ehrgeizigen Energieversorgungsplan durchzuführen. Und ja, dieser Plan ist jetzt auf Eis gelegt. Die mehr als 20 an der Golfküste zusätzlich geplanten LNG-Exportanlagen würden insgesamt jedes Jahr mehr Klimaschadstoffe freisetzen als die Europäische Union insgesamt. Ne? Also da haben die Umweltschützer gesagt, so ja, es ist zwar schön, dass ihr in Europa das Klima schützen wollt mit Gas, was ihr in Elektrizität umwandelt, was natürlich auch ein toller Gedanke ist, aber das kostet hier ganz viel Klima. Kredite, CO2-Äquivalente. Also der Plan geht nicht so ganz auf. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir einen Engpass haben werden. Deswegen, den Engpass werden wir aus anderen Gründen haben. Aber perspektivisch will Amerika auch diesen Plan nicht mehr weitergehen. Zumindest ein politischer Teil von Amerika. Ist das alles jetzt nur Wahlkampf, dass gesagt wird, okay, Sobald ich wiedergewählt bin, dann gebe ich die Sachen wieder frei, was der Präsident Biden ja letztes Mal auch gemacht hat schon. Aber generell ist es ein Plan, der die gesamte Energieversorgung von Europa aufhorchen lässt, um zu sagen, okay, vielleicht müssen wir da nachverhandeln. Vielleicht fährt der Habeck bald wieder nach Katar und kann da sich kann da den Diener machen und fragen, ob vielleicht nicht doch noch ein bisschen mehr Gas nach Europa exportiert werden kann. Aber diese ganze... Ja, aber eigentlich, wenn die Preistreiberei war, eigentlich schon ein Problem. Oder war schon ein Grund dafür, dass man vielleicht da eingegriffen hat, weiß ich nicht genau. Also es ist ja irgendwie, gab ja schlechtes Wetter wohl in letzter Zeit, schreibt hier Finanzmarktwelt. Und Biden hat aber jetzt trotzdem irgendwie das Klima entdeckt und jetzt sollen sie haben sie die Exporte gestoppt und wollen erstmal die Auswirkungen der Transporte auf das Klimawandel, die Wirtschaft und die nationale Sicherheit überprüfen. Ja, also wie gesagt, es gibt ja schon Exportverträge, die für die nächsten Jahre fest sind. Da wird nichts dran gefackelt, aber es gibt ja expansive Pläne, über die nächsten Jahrzehnte immer mehr zu exportieren. Das ist jetzt quasi Makulatur erstmal. Ja. Ja, und ich meine, hey, bei sowas wie dem Energiesektor reicht das doch, wenn man 2-3 Jahre in die Zukunft plant, oder? Braucht man doch keine langfristigen Pläne, die man sich auch hält. Ja, was dann zu erwarten ist, ist dann wieder so eine Preistreiberei. Die Preise werden einfach krass schwanken. Das ist der Punkt. Es geht ja nicht mal darum, ist der Preis sehr hoch oder ist er sehr niedrig. Es geht ja immer darum, wie stabil ist der Preis, damit man halt auch kalkulieren kann, lohnt sich was oder lohnt sich es nicht. Wenn der Preis sinkt, gut, hat man mehr Gewinn. Wenn der Preis steigt, beziehungsweise wenn man davon ausgehen muss, der Preis steigt, dann kann man halt keine gute Investitionsrechnung machen. Keine Planungssicherheit. Also ja, quasi und dann wird das Geld nicht investiert und dann findet die Wirtschaft nicht statt. Ja. Um es einfach für Robert zu sagen, dann produzieren die Unternehmen nichts. Aber die sind noch nicht pleite. Whatever. New Discovery contradicts textbook models. Ja, hier haben wir wieder eine schöne Meldung aus dem Wissenschaftssektor, die wieder mal unterstreicht, wie wenig wir im Endeffekt von der Welt wissen. Ne? Wir haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das heißt, der Wissenschaft muss man immer vertrauen, weil ja alles schon erforscht wurde. Ne? Aber so Sachen wie, was passiert eigentlich auf der Oberfläche von Flüssigkeiten, wenn die mit Luft in Berührung kommen? So eine Sache, die ja ab und zu mal im Alltag euch begegnen könnte. Wie sind denn da die ganzen elektrischen Prozesse, die Prozesse von den Molekülen? Ja, das ist noch nicht ausreichend erforscht gewesen, weil da hat man jetzt gerade eine technische neue Untersuchungsapparatur genutzt. Mit der alten Apparatur konnte man da wurde eine Vibration gemessen, aber man konnte nicht wissen, ist das jetzt eine positive oder eine negative Vibration. Und anhand von den neuen Messgeräten hat man jetzt herausgefunden, okay, wir haben Anionen und Kationen und genau an dem Punkt, wo Wasser und Luft sich trifft, da kommt es halt dazu, dass die Anionen und Kationen die Moleküle des Wassers nach oben und nach unten orientieren. So, das hört sich jetzt nicht so interessant an, ne? Aber im Lehrbuch stand es halt anders. Im Lehrbuch war es halt bis jetzt immer so, dass sie immer gleichförmig orientiert werden. Und wie gesagt, es ist eine Kleinigkeit, aber wir reden hier über etwas sehr Grundsätzliches, was uns im Alltag öfter mal passiert. Und da haben die jetzt herausgefunden, dass das der Fall ist und daraus ergeben sich ganz neue Möglichkeiten von Berechnungen, gerade ja im Bereich der Umweltforschung und Klimaforschung könnte das einige Computermodelle revolutionieren, sage ich jetzt mal mit einem Grinsen. Und es ist einfach interessant, es ist eine Erkenntnis, die als gesichert galt, eine relativ grundlegende Erkenntnis, aber die wurde jetzt einfach nur mit neuen technischen Mitteln nochmal überprüft und dann, hups, nee, es ist genau andersrum, als wie wir es die letzten Jahrzehnte gelehrt haben. Ja, also trust the science, weil da ändert sich nie was. Wir haben alles, was einmal erforscht wurde, steht für alle Ewigkeit fest. Nee, wa? Eine Eindeutigkeit, die man nur glauben muss. Forschung ist immer gut. Da geht es auch in diesem Artikel drum. Ah, good news everyone. Der umstrittenste Wissenschaftler der Welt will wieder Genexperimente machen. Ein Besuch in seinem neuen Labor in Wuhan. Ja, und was macht er denn in Wuhan? Ja, womit beschäftigt er sich wohl? Ja, also wir reden hier über Hey. Über den hatte ich schon mal geredet, was der im Endeffekt gemacht hat. Der hat lapidar gesprochen, er hat im Endeffekt zwei Menschen geklont und die Gene vorher manipuliert, also in vitro, also nicht geklont, also sie sind auf normalem Wege geboren worden, ja, aber die wurden vorher genmanipuliert, bevor die Embryonen voll ausgereift waren. Und was er machen wollte, ist, er wollte quasi eine natürliche Immunität gegen HIV in den Kindern erzeugen. Ob das jetzt geklappt hat oder nicht, weiß er, glaube ich, selber nicht mal genau. Aber es ist halt eine hoch unethische Sache gewesen, ein Menschenexperiment, das gegen alle ethischen Grundsätze der internationalen Wissenschaftsrichtlinien verstößt. Die chinesische Regierung hat anfänglich den auch gefeiert und hat ihn unterstützt, ne? In guter kommunistischer Manier, vorwärts immer, rückwärts immer. Aber dann haben sie ganz schnell in guter kommunistischer Manier gesehen, den haben wir zwar gerade als Helden gefeiert, aber jetzt stecken wir den erstmal für 3 Jahre in den Knast, wegen medizinischen Experimenten, die gegen die Menschenrechte verstoßen. Ja, und nachdem er aus dem Knast zurückgekommen ist, gab es eine Petition von verschiedenen Wissenschaftlern, die gesagt haben, dieser Mensch darf nie wieder forschen. Ja, der hat keine renommierte Universität, darf denen irgendwelche Forschungsbudgets geben, weil er hat keine ethischen Grundgerüste, an die er sich halten will. Und es ist ihm wegen seiner Verurteilung zwar lebenslang verboten, erneut in der menschlichen Reproduktionstechnologie tätig zu werden, aber andere gentechnische Experimente kann er weiterhin machen. Und da hat er jetzt auch wieder mit Regierungsunterstützung, wie auch sonst, hat er ein neues Institut für genetische Medizin am Wuchang Institute of Technology in Wuhan gegründet. Und woran forscht er? Natürlich an mRNA-Forschung, ne? Also CRISPR, solche Sachen, wie kann man irgendwelche Impfstoffe genmanipuliert machen. Ne? Also weltweit, es soll das weltweit bekannteste Forschungsinstitut für Gen- und Nukleinsäure-Medikamente werden und ein Exzellenzcluster für mRNA-Impfstoffe. Ja, Bock und Gärtner, könnte man meinen, oder einfach ein verkanntes Genie, was sich zu früh mit seiner Forschung ans Licht der Menschheit getraut hat. Er meint bis heute so, ja, die Geschichte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gesellschaft zu der Einsicht kommt, dass die genetische Veränderung von menschlichen Embryos eine gute Sache ist, weil sie die Gesundheit aller Menschen verbessert. Menschenexperimente sind halt immer sehr schön. Ja, mit einem Wabumsherz. Gut, dass der weiter forschen darf. Mhm. Was für eine Story. Oh, der Karl Klabauterbach auf dem Weg nach Paris. Ich glaube, diesen Tweet kann nur Mars richtig vorlesen. Im Privatjet. Auf dem Weg nach Paris. Treffen OECD, Gesundheitsminister. Wesentliche Themen sind Klima, Gesundheit, Vorbeuge, Medizin. Unser Gesundheitssystem ist im OECD-Vergleich teuer und nicht überdurchschnittlich gut. Ja, was? Das soll sich durch Reformen grundlegend ändern. Er ist ja auch schon ein paar Tage dabei, er muss das ja wissen. Ne? Ja. Hätte aber noch nie Gelegenheit gehabt zu. Allgemeinplatz. Ja. Also, ich glaube, es sind alle Leute glücklich und zufrieden, dass sich endlich jemand dem Klimaproblem. Was? Und der Vorbeugemedizin, ne, das brauche ich. Ich brauche Politiker, die sich um Vorbeugemedizin kümmern. Während die Apotheken die Medikamente ausgehen. Ne? Ich finde es auch cool, dass du wegen Klima irgendwo hinfliegst, offensichtlich in einem Privatjet, der nicht so viele andere Passagiere hat. Karl, finde ich wirklich toll, dass du dir da die langen Stunden um die Ohren schlägst. Und nicht mit dem Na, Zug na, na, na. fährst Also wenn ein oder guter linker Klimamensch für das Klima mit dem Privatjet fliegt, dann bedeutet das, dass es nicht illegal ist. Der macht das ja nicht als Privatmann. Ja, ich weiß, ich verstehe schon. Ja, das ist die Nixon-Verteidigung, die gilt in diesem Fall hier auch. Koranverse für den Klimaschutz Was es helfen alles auch. gibt. Ja. Sagt uns hier klimaneutral, das ist so ein Instagram-Kanal, glaube ich, vom Öffentlich-Rechtlichen. Wer hätte Und das gedacht? Professor Dr. Asma El Marufi, die sehen wir hier auf dem Bild, die freundlich lächelnde Person, islamische Philosophie an der Universität Münster. Du kannst Professor Doktor für islamische Philosophie werden in Deutschland. Yes. Ja, Geil. klar, ist ja auch eine Wissenschaft, ne? Islamwissenschaft halt. Und hier wachsen schon die grünen Streben hier aus der Welt raus. Ja, Das wird die bei dem Zwiebel Thema. würde ich aber wegwerfen. Ja, und noch was mit Klima, was Oh, genau von unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich der Menschenwürde verschrieben hat, lernen wir hier Kind oder Wärmepumpe? Was lohnt sich mehr? Kind, katastrophale CO2-Bilanz, kann absolut nichts, kackt dir die Hütte voll. Wärmepumpe, macht die Hütte warm, ist super fürs Klima, zieht nichts mit 18 aus und will nur noch dein Geld. Nee, hört auf zu arbeiten und will nur mein Geld. Nicht genug Energie da ist, macht überhaupt nichts mehr warm. Ja, super, ne? Das ist Satire und so. Gemeinwohl. ja, soll ja lustig sein, also meinen sie es nicht so, ne? Das ist dann immer die Ausrede. Also eigentlich sind wir ja für Kinder. Ne? Ja, das ist das CO2-Bilanz. Ja, deswegen müssen wir die Luft besteuern, damit da nicht mehr so viel von verbraucht wird, das ist klar. Kind kann nichts, genau. Naja. Wärmepumpe kann laut sein, ja, und die Nachbarn nerven. Kann laut sein. Hat er ja auch zu den Joke geschrieben, ja, weiß ich nicht, der ist doch von Magazin Royal, oder? Aber vielleicht lässt er da auch mal hin und wieder einfahren, ja, kann sein. 18,36 Euro. Kind oder Wärmepumpe? Ja, geht auf keine Kuhhaut, ne? Diese Sprüche. Also ja, ich finde es aber auch nicht witzig, selbst wenn es halt irgendwie auch nicht ernst gemeint wäre oder Ich ist. meine, du kannst den Witz ja machen, aber er ist halt geschmacklos und nicht lustig. Das sind nicht die besten Voraussetzungen. Geschmacklos und lustig ist eine ganz andere Kombination, aber geschmacklos und nicht lustig. Und ich meine, kack dir die Hütte voll ist 1:1 aus den Blues Brothers. Na, was wollen Sie mit den Hühnern? Wie viel für die beiden zusammen? Die kacken ihnen doch nur die Hütte voll. Ich meine, ja, gut. Ja. Stimmt. Ja. Habe ich schon Blau ewig nicht mehr halt in aus Deutsch dem Film gesehen, von natürlich. 1981. Ja, und Ja, ich meine, ja, heute schon, jetzt macht das gleiche Ding nochmal mit hier mit Migranten. Wie wär's damit? Migrant oder Wärmepumpe? Was lohnt sich mehr? I dare you. das geht nicht. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Tja, ja, dann noch mit so einer Kackgeschichte mit dem Klima immer, ne? Ist toll fürs Klima. Dann würde Wärmepumpe ja nie toll fürs Klima wäre. Das ist halt auch alles Das ist toll Quatsch. fürs Klima, wenn er sagt, dass die toll fürs Klima ist. Aber im Endeffekt, was ist es? Es ist strombetriebene Heizung, was Ja, eben. beschissen Ne? ist von der Energiebilanz her. Ja, in dem Fall geht das ja sogar, Und immer aber. nur so gut fürs Klima, wie der Energiemix ist. Und wie ist der Energiemix in Deutschland? Wie ist es miserabel, was Das ist der CO2-Ausstoß Punkt. angeht. Das ist doch der Punkt, ganz genau. Ne? Das, also hier bei uns ist alles mit Kohlestrom gemacht. Da kannst du davon ausgehen. Ne? Ob du jetzt ein E-Auto lädst oder in die Heizung anmachst, das ist mit Kohlestrom gemacht. Bei euch wahrscheinlich auch. Whatever. Sieht nicht mit 18 aus, ja. Doch, wenn die 18 ist, die Wärmepumpe, jetzt sieht die auch aus. Ne? Vielleicht nicht alleine, ihr müsst dann nachhelfen. Aber wenn die Wärmepumpe 18 Jahre hält, wäre es gut, ne? 20 Jahre sind schon, ne, so eine Pumpe. Zahlt die Wärmepumpe dir auch irgendwann deine Rente? Ja. Wie steht die Wärmepumpe auch den Hintern ab? Ja. Machen deine Kinder das denn? Keine Ahnung, aber Migranten sollen das doch. Das ist doch so ein Spruch. Wie wischt ihr später den Hintern ab? Ja. Aber ja, ZDF Heute Show, wenigstens sind die intellektuell gleichbleibend dämlich. Ja. Die halten quasi ihr Niveau. Tja. Ja, das war's schon wieder. Ich muss nur ärgern über die. Wir halten auch unser Niveau. Aber nicht die Kresse, sondern. Niveau, das war doch auch wieder da. Dieses Niveau, das war doch diese Handcreme, ne? Lasst euch nicht deportieren. Und lasst euch nicht an der Grenze abweisen. Ja. Einfach in den Wald gehen. Und auf der anderen Seite wieder aus dem Wald rauskommen. Genau. Hätte ich jetzt ein Supertalent gesehen von euch. Das Supertalent? Nee, bitte nicht. Ich guck doch kein Fernsehen. Ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen, der überall verbreitet wird und da kann ich schon nach drei Sekunden schalte ich das schon ab, weil. Ich habe es gar nicht gepeilt erst. Idiokratie. Ich habe es noch ohne Ton geguckt. Weiter fortgeschritten, würde ich sagen. Abgefahren auf jeden Fall. Dass sowas mal passiert. Ja, Fernsehen ist witzig. Tot. Fernsehen ist tot, nur für Omas. Ja, das sind die letzten großen Momente des Fernsehens. Das ist richtig. Große Momente. Gut, dass wir das noch miterleben können. Das können wir unseren Kindern noch erzählen. Damals, wo es noch Fernsehen gab. Fern was? Da passiert auch mal was zufällig. Fernsehen ist scheiße. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf oder geht im Internet auf das safespace.net oder schaut euch das Mammon-Magazin an, nicht das Q-Mammon-Magazin, das Mammon-Magazin. Ich habe einen neuen Rechner, vielleicht mache ich mal wieder Videos. Ne? Ja. Und fördert, was der Freier dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, und wenn ihr mal was zur Aufbauung braucht, dann denkt einfach an Elif. Sie lebt in Kanada. Ich google das jetzt. Ey. Darf die eigentlich hier einreisen, wenn sie will? Und da hat sie auch ein Reiseverbot. Oder macht, kommt die kommt nicht wegen Judith Butler. Die Elif ist ja eine Schlaue. Wahrscheinlich, ja. Genau, nimmt nicht teil am Berlin, Düsseldorf und Stuttgart Movement. Es ist Zeit für Berlin Divest Sanction. Berlin, Düsseldorf, Stuttgart. Woher kommen Elifs Eltern? Wo ist Elif aufgewachsen? Was für Fragen. Oh Mann. Wo kommt sie wirklich her? Ich glaube, das wird das Schwierige. Ich meine, was für Rassisten wollen solche Sachen wissen? Reicht es euch, dass sie Elif ist? Ist auch egal, wo sie herkommt. Es ist wichtig, wo sie hin will. Hallo? Elif ist doch. Wir alle. Ihr verarscht mich doch. Wir sind alle in Kanada. bald schon. Ne? Da treffen wir uns dann wir wieder. Wir sind nicht mehr in Kanada, Toto. Es wird ein Exilantentreffen in Neubraunschweig. Sind wir schon in Arkansas? Kanada. Da bauen wir dann das Freiheitsdenkmal mit den Weltraumaffen in Neubraunschweig. Saurons Truppen kamen, glaube ich, aus Arkansas. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.